Der Suche der verlorenen Wahrheit, Apokalyptikus, Folge 11, Versteckte Lügen, Teil 1. Das Wort, das Jesaja, der Sohn Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen die Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Jesaja im Kapitel 2 in den Versen 1 bis 4. Kapitel 1. Herzlich willkommen. Ich möchte Sie heute zu der nächsten, schon der 11. Folge der Serie Apokalyptikus, der Suche der verlorenen Wahrheit, einladen. Die Folge ist die erste, in der Sie mit den Lügen, Manipulationen und deren Gründen bezüglich der Person des Propheten aus Galiläa, des Zimmermannes Jehoshua, konfrontiert werden. In seinem Körper befand sich für einige Zeit der Engel Gottes, ein Geist, den der Allmächtige als Sohn bezeichnet. Wir sprechen hier von einem geistigen Wesen, das vom Himmel herunterkam, um die Sünde Satans zu sühnen und die Früchte seines Unwesens zu vernichten. Alle Aktivitäten dieses Engels dienen der Herstellung der Ordnung im Reich des Himmels und der Errettung der Gerechten auf Erden. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie noch mit einigen schockierenden Überraschungen konfrontiert werden. Es macht mich gar nicht glücklich, sondern eher traurig, weil das Ausmaß der Abtrünnigkeit von dem reinen Glauben gigantisch ist. Ich gratuliere allen, die ein solches Ausdauern bewiesen und bis hierhin geschafft haben, weil einige Abschnitte der Serie zu den eher monotonen gehörten. Jetzt will sie der Allmächtige zu den Suchern der verlorenen Wahrheit anrechnen. Wie ich schon früher mehrmals angedeutet habe, wird keine von Ihnen je imstande sein, unsere Geschichte als ein Bündel von Zufällen, sondern als ein eher gut durchdachtes Spiel Satans zu betrachten. Sie haben die verlorenen Wahrheiten für sich entdeckt. All die offengelegten Lügen zeigen nur das Ausmaß der Abtrünnigkeit der Religion von den Blinden und Tauben und markieren den schmalen Pfad, dem die Gläubigen folgen sollten, um ihren Schöpfer zu finden. Gerade das hat uns doch der Sohn Gottes gelehrt. Erstens, jeder, der verstanden hat, dass so etwas wie ein Kompromiss in Augen Gottes nicht existiert, hat auch begriffen, dass das, was nicht weiß ist, ist in den Augen des Allmächtigen einfach schwarz. Andersrum, wer den Willen Gottes, der doch genauestens definiert wurde, nicht erfüllt, der erfüllt den Willen Satans. Wer also nicht Gott dient, dient Satan. Punkt 2. Jeder, der die Gründe verstanden hat, aus welchen es eine Notwendigkeit gegeben hat, so eine Person wie der Erlöser der Gerechten ins Leben zu rufen, muss auch die Gründe verstanden haben, aus welchen diese Welt, also die Antiwelt, vernichtet werden muss. Punkt 3. Jeder, der begriffen hat, dass Gott die gesamte Welt bereinigen muss und in seinem eigenen Haus, das heißt im Himmel, in dem er den Ursprung alles Bösen zuerst beseitigen musste, begann, hat dadurch das Ausmaß seiner Gerechtigkeit offenbart. Somit auch jeder, der es begriffen hat, wird sich von dem Gerechten verbeugen. Jeder, der die Ohren hatte, sollte auch verstehen, dass der Sohn Gottes ein Geist ist, so wie sein Gott es ist. Diese geistige Person, die von Gott in der Form von einer Metapher nur zum Vergleich mit dem Menschen als Sohn bezeichnet wurde, auch nur ein Geschöpf Gottes, wie auch alle anderen Engel ist, weil sie alle in dem Akt der Schöpfung entstanden sind. Die Schrift berichtet, dass nur Jehova selbst die Unsterblichkeit von sich selbst aus besitzt. Dieser Geist, dieser Engel wurde sehr wahrscheinlich nicht deswegen als Sohn bezeichnet, weil er es vom Anfang an war, sondern weil er sich für die Erfüllung des Paktes mit Satans deklarierte, um die Welt von dessen Sünde, dessen Vergehen zu befreien. Wenn ich den Begriff die Welt benutze, denke ich selbstverständlich an den Himmel, weil nur er die Krone der Schöpfung Gottes ist. Nur aufgrund der Kontamination des Himmels wurde derjenige Geist in den Körper des von Satan verhassten Menschen hineingezwängt, um erniedrigt, getötet zu werden, damit er 3 Tage ohne den Einfluss der Macht des Gottes im Scheol verbringt. Diese geistige Person, die der Messias war, sitzt jetzt zu der Rechten Gottes und sammelt diejenigen zusammen, die den schmalen Pfad gefunden haben, beschützt sie und bildet seine Herde. Er ist der von Jakob vorausgesagte Schiloch gewesen. Punkt 5. Jeder, der die Ohren hatte, hat verstanden, dass die Propheten definitiv von zwei Gesalbten prophezeiten und dass der geistige, priesterliche Gesalbte schon seine Mission erfüllte, als er in der Person des Mannes des Schmerzens, eines Zimmermannes, eines Propheten mit dem Namen Jehoshua gefoltert und ermordet wurde. Auch er verbrachte 3 Tage im Scheol, um danach aufzustehen. Punkt 6. Jeder, der die Ohren hatte, hat auch gehört, dass der Zimmermann Jehoshua nur ein Gefäß für den Geist vom Himmel war und musste eine Freimiete, sprich ein Nachkomme Josefs gewesen sein, weil es gerade Josef war, der von Jakob einen besonderen Segen, mit dem er über seine Brüder erhöht wurde, erhielt. Jeder, der das verstand, lernte auch die Gründe dafür kennen. Punkt 7. Schließlich, wer gehört hat, weiß auch, dass der Mann, in wessen Körper durch die kurze Zeit sich der Erlöser befand, ein Nachkomme Davids nicht sein konnte, weil die Schrift zwischen den Personen des Messias und des Königs deutlich unterscheidet. Die beiden Personen, wie der Messias und der Prophet, haben schon längst ihre Missionen im Leibe des Zimmermannes aus Galiläa erfüllt. Der König aus dem Stamm Juda wird aber erst nach der Vernichtung dieser Welt und nach dem Gericht erscheinen, um auf Erden zu herrschen. Weil um König zu werden, man erst über ein Königreich verfügen muss und dieses existiert momentan noch gar nicht. Aber alle diejenigen, die keine Ohren hatten, also auch nicht gehört haben konnten, werden solange sie leben vor einem Abbild eines menschlichen Kadavers, der ans Kreuz angenagelt wurde, auf ihr Gesicht fallen und denjenigen als ihre Gottheit würdigen, von dem sie noch nichts wissen. Sie werden ihn erst in der letzten Folge der Serie oder erst am Tag des Gerichtes kennenlernen. Meine Damen und Herren, für alle von Ihnen, die der ersten Gruppe, also den Suchern Gottes, angehören, beginne ich es, weitere Lügen, die in den Schriften des Neuen Testaments versteckt wurden, offenzulegen, damit die Wahrheit endlich aufgerichtet werden konnte. Wir werden uns am Anfang mit den gut bekannten Informationen, die wir in den Evangelien vorfinden, befassen. Wir alle kennen die Geschichte mit der Vision von Miriam und ihrer Empfängnis aus dem Geist und nicht, wie es sein sollte, aus dem Samen eines Mannes. Wir können diese Geschichte als eine glatte Lüge bezeichnen, weil der Bund Gottes mit Abraham darauf basiert, dass nur die Nachkommenschaft Abrahams, die aus seinem Inneren, sprich aus seinem Samen, aus dem Träger seiner genetischen Information stammte, das Leben erben wird. Somit muss jeder Nachkomme Abrahams aus dem Samen seines Vaters gezeugt werden, andernfalls würde er gar kein Nachkomme Abrahams sein. Keine Kompromisse. Wie konnte eine Person, die ein Gefäß für den Geist aus dem Himmel sein sollte, die Erfüllung des Paktes standhalten können, wenn sie nicht 100%ig ein Mensch wäre? Wie konnte sie dem Ankläger beweisen, dass er ein Lügner ist und dass der Mensch des ewigen Lebens würdig ist, wenn sie nicht durch und durch in allen Aspekten ein menschliches Wesen wäre? Dieser Mensch musste von A bis Z absolut menschlich sein, sonst hätte er die Bedingungen des Paktes gebrochen und wäre seinem Ankläger ähnlich. Wenn er also ein Mensch und ein Nachkomme Abrahams in einem sein sollte, musste er auch auf dem normalen, menschlichen Weg gezeugt worden sein. Er musste auch später als ein Durchschnittsmensch leben. Jede andere Behauptung klagt Gott eine Lüge und des Bruches des Bundes mit Abraham sowie des Bruchs der Bedingungen des Paktes, zu welchem doch Gott selbst Satan aufzwang, an. Jede andere Lehre bezeichnet den Schöpfer, der heilig ist, als einen Lügner, der somit nicht besser wie sein Geschöpf Satan wäre. Keine Kompromisse. Was war also der Grund, um eine solch verwickelte Lehre von den sogenannten Vätern der Kirche der Ketzer der Welt aufzuzwingen? Die Macht über die Höheren, als sie selbst es waren, über den Adligen, den Herrschern, über den Königen zu besitzen. Diese würden sie sich doch niemals vor einem Zimmermann erniedrigen, um seinen Namen zu rufen. Nein, hier brauchte man etwas anderes, etwas Übernatürliches, den Herrscher des Himmels, den König der Welt, Engel, Posaunen, unbeschreiblichen paranormalen Mächten, Wunden und gleichzeitig der Furcht vor dem Tod und dem Danach, der Qual der Höhle. Der einzige Grund war der Wille, über den Mächtigsten dieser Welt zu herrschen, was sie auch geschafft haben, weil sie mit Hilfe von Satan die absolute Macht eroberten und ihre falschen Lehren einführten. Der Wille, die Position des obersten Raubtieres in der Nahrungskette zu erlangen. Der ungebrochene Wille, die absolute Macht über der Welt für die Ewigkeit zu besitzen. Gehen wir also zu der Offenlegung der übrig gebliebenen Lügen über, die in den Evangelien und anderen neutestamentlichen Schriften als die reinsten Wahrheiten und Fakten uns vorgestellt wurden. Fast alle Fragmente werde ich aus der Einheitsübersetzung vorführen, damit die Verlogenheit von den Scheinheiligen, die für die Fälschung der Wahrheit die volle Verantwortung tragen, offengelegt wird. Es war schließlich die stattliche kaiserliche römische Kirche, die ihre Lehre der Welt aufgezwungen hat. Die Analyse fangen wir allerdings schon wieder ein wenig von hinten an, und zwar vom Evangelium nach Markus, das für die älteste der Evangelien und die ursprüngliche Informationsquelle für andere Schriften gehalten wird. Ich habe mich für eine solche Lösung entschlossen, weil ich es für wichtiger hielt, erstmal die Tatsachen und später die Fantasien vorzustellen. Als Tatsachen bezeichne ich solche Informationen, die überhaupt ein Fundament in den alttestamentlichen Schriften, wie zum Beispiel in den Prophetenbüchern, besitzen. Solche Tatsachen stellt uns schon am Anfang das Evangelium nach Markus in folgenden Wörtern vor. Anfang des Evangeliums von Jehoshua, dem Sohn Gottes. Ich führe den originalen Namen wieder ein. Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht. Ich sende meinen Boten vor dich her, er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte umher und taufte zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jehoshua aus Nazareth in Galiläa und ließ sich vom Johannes in Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dich habe ich Gefallen gefunden. Viele von Ihnen kennen genauestens diese Aussage und haben sie auch bestimmt mehrmals gehört, ohne darüber nachzudenken, wie wichtige Rolle sie eigentlich spielt. Ich gehe jetzt über die absolut falschen Bezeichnungen wie Sohn Gottes oder aus Nazareth einfach über und konzentriere mich auf den Schlussaussagen. Bitte beachten Sie die Ablauffolge der Ereignisse. Wir haben mit einer Person wie Johannes der Täufer zu tun. Er reinigte die willigen Gläubigen von dem Schmutz vergangenen Sünden, indem er sie in den Wässern des Jordans tauchte. Es wäre nichts Besonderes daran, mit der Ausnahme der Tatsache, dass es normalerweise der Gläubige ohne jegliche Hilfe selbst tat. In diesem Fall jedoch machte es jemand im Namen Gottes, dennoch behauptete, dass nach ihm einer kommen würde, der die Leute mit dem Geist vom Himmel reinigen wird. Ich möchte die Aussagen über die Pilgerfahrten der Judäer aus Jerusalem zu dem um 185 Kilometer entfernten Bataba am Jordan durch unwegsames belgisches Land führen sollten, nicht kommentieren, weil sie genauso unrealistisch sind wie die Einheit der Stämme Israels, welche in den Evangelien dargestellt wurde. Johannes selbst war die Stimme, aber keine in der Wüste, weil, wie wir es schon ausführlich geklärt haben, diese Version die gefälschte ist. Kommt plötzlich ein Mann ans Ufer, den man als Jehoshua aus Nazareth bezeichnete, und was passiert? Johannes der Täufer schreit nicht, schaut, das ist er ist es, etc. Nichts dergleichen hat stattgefunden. Es kam einfach ein Gläubiger wie 100 andere vor ihm und ließ sich im Namen Jehovah reinigen. Das ist alles. Erst danach passierte etwas, worüber der Vers 10 berichtet. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Sehr ähnlich beschreibt diese Situation das Evangelium nach Matthäus im Kapitel 3 in den Versen 13 bis 17, aber schon mit dem Unterschied, dass Johannes der Täufer den Zimmermann aus Galiläa angeblich kannte, weil ihre Mütter verwandt waren. Was davon der Wahrheit entspricht, werden wir nur von Gott direkt erfahren, wenn es soweit ist. Man kann aber nicht ausschließen, dass Johannes der Täufer schon vorher eine Vision von dem Allmächtigen bekommen haben konnte. Zu dieser Zeit kam Jehoshua von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jehoshua antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jehoshua getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auch das Evangelium nach Lukas im Kapitel 3 in den Versen 21 bis 23 beschreibt den Verlauf der Ereignisse fast gleich. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jehoshua sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dich habe ich Gefallen gefunden. Jehoshua war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Mit Sicherheit stellen sich einige von Ihnen die Frage, warum ich mit der Aufklärung eigentlich nicht auf die übliche Weise, also mit dem Empfängnis etc. beginne. Ich tue es nicht, weil diese Reihenfolge absolut falsch ist, was die Schrift selbst andeutet. Der hier vorgeführte Moment der Bereinigung des Körpers mit den Wässern von Jordan spielt eine Schlüsselrolle. Dieser Moment ist der Kern der Wahrheit, weil, erstens, von einer Seite gesehen, stimmt er absolut mit den Aussagen in den Schriften überein, weil man von einer Person berichtete, die schon vorhin lang genug lebte, damit sie beim Gott Gefallen findet. Er lebte lange genug, damit Gott Gefallen an ihm fand. Die Prophezeiungen sprachen doch so über Jehoshua, den Sohn von Josef. Zweitens, von der anderen Seite, erst nach der Bereinigung des Leibes trat vom Himmel in den bereinigten Körper wie eine Taube der Geist des Boten, der Geist des Sohnes Gottes nieder, um seine Mission zu erfüllen. Erst danach bestätigte der Allmächtige die Vollfüllung seiner Wahl, indem er das Zeugnis aussprach. Diese beiden Tatsachen definieren den Moment, in dem der Auserwählte von Gott persönlich gesegnet wurde, also den Beginn der Mission des Messias, um die Bedingungen des Paktes zu erfüllen. Diese Tatsache wurde mit dem Segen Gottes, den er von dem Allmächtigen in den Wörtern »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden« erhielt, direkt besiegelt. Schon nur diese Aussage definiert, dass er zuerst durch sein vorbildliches Leben beweisen musste, dass er einer solchen Auszeichnung überhaupt würdig ist. Bedenken wir doch, dass Gott niemals jemanden wählte, ohne ihn genauestens auf Herz und Nieren zu überprüfen. Jede Person musste erst nachweisen, dass sie die Richtige ist. Eben der Patriarch Abraham oder David wurden als Personen, die erwachsen wurden, zum Dienen Gottes berufen. Erinnern wir uns doch die Aufopferung Abrahams, als er Isaak als den Beweis seines Glaubens opfern sollte, oder David und sein Leben eines Verbannten, der vom Saul kreuz und quer gejagt wurde. Dabei hatte doch David so viele Möglichkeiten, Saul aus dem Weg zu räumen, was er aus Rücksicht auf Gott sich niemals gewagt hat. Erst, als er sich würdig erwies, indem er seine Gottesfürchtigkeit und somit die Gerechtigkeit bewiesen hat, hat der Allmächtige einen Bund auch mit ihm geschlossen und er zum König über Israel wurde. Auch in unserem Fall definiert das Zeugnis des Allmächtigen, das er persönlich aussprach, den Zeitpunkt, in dem der Zimmermann aus Galiläa, Jehoshua, zum Propheten und der Sohn Gottes in seinem Inneren zum Erlöser wurden. Das Zeugnis Gottes wurde an folgende Parteien gerichtet. Erstens, an den Sohn im Körper vom Zimmermann, zweitens an den Zimmermann Jehoshua selbst, drittens wurde bestimmt von Johannes dem Täufer oder vielleicht von anderen Anwesenden mitgehört. Meine Damen und Herren, erst seit diesem Zeitpunkt dürfen wir überhaupt von einem Sohn Gottes in einem menschlichen Körper sprechen. Erst seit diesem Zeitpunkt fing seine Mission erst an, seit dem Moment der Reinigung. Obwohl bestimmt viele von Ihnen die Wahrheit jetzt schon erahnen, verstehen Sie noch nicht ganz, was all das bedeutet. Aus diesen Aussagen kann man nur einen einzigen Schluss ziehen, weil andere es gar nicht gibt. Und zwar, alles, was vor diesem Moment im Leben von Jehoshua geschehen ist, ist absolut ohne jegliche Bedeutung. Es gleicht einem Märchen, einer Lüge. Alle Informationen aus dem frühen Leben von Jehoshua sind bedeutungslos und die meisten gehören sowieso der Welt von Lügen und der falschen Lehre an. Diese Lehre soll die Leiblichkeit eines Menschen im Vordergrund stellen. Sie stellte den Leib über den Geist. Schauen wir uns das Märchen, das Satan als das Fundament seiner Religion dient, besser an. Wir werden nacheinander folgende Themen besprechen, die in dieser Reihenfolge in den Evangelien vorkommen. Erstens, die Abstammung. Zweitens, die Empfängnis. Drittens, die Geburt. Viertens, die Kindheit. Fünftens, die Jugend. Sechstens, die Geschwister. Siebtens, die Bereinigung. Achtens, die Versuchung durch Satan. Neuntens, die Berufung der Schüler. Zehntens, der Verrat. Elftens, der Tod. Zwölftens, die Auferstehung. Dreizehntens, die Himmelfahrt. Wir beginnen mit der Abstammung, anderes mit der Genealogie des Zimmermannes Jehoshua, die ihn angeblich dem Haus David zuschreibt. Wie ich schon vorhin ausführlich nachgewiesen habe und jetzt schon niemand einen Zweifel darüber haben kann, ist seine Herkunft aus dem Haus Davids ausgeschlossen. Sie ist einfach unmöglich, was eigentlich auch die jetzt offengelegte Lügen selbst bestätigen werden. Um so wenig Verwirrung zu stiften wie nötig, möchte ich direkt am Anfang an eine Aussage erinnern, die ich bis jetzt aufgehoben habe. Ich möchte Sie bitten, diese immer in Erinnerung zu behalten, weil sie die gesamte Lehre über die angebliche Herkunft Jehoshuas und somit auch von jedem Mitglied seiner Familie definiert. Es handelt sich um die Aussage aus dem Evangelium nach Johannes, aus dem Kapitel 8, in dem Vers 48, die über das Gespräch Jehoshua im Tempel berichtet. Da antworteten ihm die Juden: Sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter und von einem Dämon besessen? Es steht doch schwarz auf weiß, dass er kein Judäer war, weil er von dem im Tempel anwesenden Pharisäer, die alle Judäer sein mussten, als ein Samariter bezeichnet wurde. Somit musste automatisch sein Vater, Josef, auch ein Samarianer gewesen sein. Somit sind beide von den Abstammungen, die wir gleich unter die Lupe nehmen, gar nichts wert. Und bitte, schon direkt am Anfang finden wir die Unregelmäßigkeiten darüber, weil ihm zwei Abstammungsvarianten zugeordnet wurden. Die erste schrieb ihn, dem Sohn Davids, Salomo, die zweite Nathan zu. Bei der Gelegenheit möchte ich auf etwas aufmerksam machen, was Sie schon vorher in den Texten gehört, es aber bestimmt nicht bemerkt haben. Am Ende des 23. Versen des dritten Kapitels des Lukas-Evangeliums fiel folgende Aussage: Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Erstens, man hielt ihn. Was soll es bedeuten? Wer hielt ihn für den Sohn Josefs? Wusste man es nicht? Wurde er nirgendwo eingetragen? Sie schrieben doch alles nieder und somit hatte jeder seine genaueste Abstammung, die auch sehr wichtig war. Schon nur diese Tatsache sollte den sogenannten Vätern der Kirche ein Grund zur Sorge sein, weil man in Judäa, wo sich auch der Tempel befand, mit einer absoluten Sicherheit die Abstammung festlegte. Schon die Tatsache, dass derartige Abstammung fehlte, sollte ein Hinweis gewesen sein, dass er eher nicht aus Judäa, sondern aus dem Land der Heiden, aus Samaria abstammte. Die zweite Aussage, die sehr nachdenklich macht und ihn als einen Nachkommen Davids disqualifiziert, ist schon der Name des Vaters, der als Judäer bestimmt nicht Josef heißen dürfte. Vielleicht wollte man uns damit sagen, dass man ihn für den Nachkommen Josefs hielt. Wenn man reine Absichten hätte, was die Väter der Kirche der Ketzer bestimmt nicht hatten, hätte man den Vers 23 folgendermaßen formuliert. Jehoshua war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn für den Nachkommen Josefs. Da aber die Manipulanten Satans mit Sicherheit keines reines, sondern eines Macht- und Reichtumgieriges Herzens waren, haben sie eine eigene Lehre eingeführt. Gehen wir aber zu weiteren Aussagen über. Kapitel 2. Die Abstammung. Das Evangelium nach Matthäus im Kapitel 1 in den Versen 2 bis 17 gibt folgende Abstammung vor. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Peres und Zerach. Ihre Mutter war Tamar. Weiter im Vers 6. Isai der Vater des Königs Davids. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Weiter im Vers 15. Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias, von ihr wurde Jehoshua geboren, der Messias genannt wird. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur babylonischen Knechtschaft 14 Generationen und von der babylonischen Knechtschaft bis zum Christus 14 Generationen. Meine Damen und Herren, schon am Anfang dieser Geschichte und konkret im Vers 16 fällt eine Aussage, die man nirgendwo in den Schriften finden würde, und zwar, dass man in der Abstammung die Gattin eines Mannes erwähnt. Man erwähnt sie nicht als Mutter von jemandem, wie im Fall von den Söhnen Judas, Peres und Zerach, ihre Mutter war Tamar. In diesem Fall aber stellt man die Ehefrau über dem Ehemann, der Vater von Josef, dem Mann Marias. Zweifellos wurde hier Josef seiner Ehefrau untergeordnet, weil, wie wir es aus dem weiteren Verlauf der sämtlichen Evangelien wissen, sie die Hauptperson war, die man später auf dem Altar stellte. Josef, der Mann von Maria. In den alttestamentlichen Schriften finden wir keinen Vergleichsfall, weil es schon aus dem Sichtpunkt der Religion selbst unmöglich wäre, dass die Ehegattin über den Mann gestellt wurde. Manchmal wurden Frauen als Ehefrauen oder Mütter, wie zum Beispiel in den Chroniken oder in den Büchern der Könige, erwähnt. Als das beste Beispiel könnte zum Beispiel Hannah, die Prophetin und die Mutter von dem Propheten Samuel, dienen. Obwohl sie die Hauptperson der Geschichte Samuels ist, wurde sie niemals höher gestellt als ihr Ehemann. Wir finden das Beispiel in dem ersten Buch Samuels im Kapitel 1 in den Versen 1 bis 2. Es war ein Mann von Ramathaim Zophin, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war Elkanah, ein Sohn des Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimite. Und er hatte zwei Frauen, der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Genauso stellt die Schrift die Relationen zwischen den Ehegatten dar. Dieser Vers deutet noch auf die schon erklärte Geschichte bezüglich der Stadt Ephrata, weil im hebräischen Originaltext Elkanah nicht direkt als ein Ephraimiter, sondern als ein Ephratiter bezeichnet wurde. Leider beinhalten alle dreisprachigen Übersetzungen diesen Hinweis nicht und Elkanah wurde direkt als ein Ephraimiter bezeichnet, damit womöglich der kontroverse Ausdruck Ephratiter für immer verschwindet. Es wäre wichtig, weil, um die falsche Lehre der Kirche der Ketzer rechtfertigen zu können, behauptet man heutzutage, wo es immer mehr Fragen aufkommen, dass nur die königliche Linie von Juda auch als Ephratiter bezeichnet wurde, was einfach der Wahrheit nicht entspricht. In seinem Fall ist von Bethlehem kein Wort zu finden. Ein weiteres Beispiel finden wir in dem Buch Ruth, im Kapitel 1, in den Versen 1 bis 5. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremde aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machon und Kion. Ephratiter aus Bethlehem Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Da starb Elimelech, der Mann Naomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, der Name der eine war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Ein sehr klares Bild der Relation in der Familie, in welcher der Mann als der Oberhaupt der Familie genannt wird und die Frauen, obwohl sie später die Hauptrolle in der Geschichte übernehmen, nur als die Gattinnen bezeichnet wurden. Es ist nämlich ein Riesenunterschied zwischen einem Ausdruck, dass Naomi die Ehefrau von Elimelech, dem Ephratiter, war, und einer Aussage wie diese, Elimelech, der Ehemann von Naomi, eine Ephratitin und so weiter. Obwohl beide Aussagen der Wahrheit entsprechen, nur die erste die richtige ist, weil nur sie wahrheitsgemäß alle Aspekte der Beziehung darstellt. Es gibt unzählige Beispiele einer solchen Anordnung und ich sage es nicht, weil ich ein Frauenhasser oder Sexist bin. Es ist einfach so und die Schrift macht kein Geheimnis daraus, dass der Mann als der Familienoberhaupt dargestellt wird, deswegen wird Gott auch mit ihm entsprechend abrechnen. Wie gesagt, es gibt in den alten Schriften genug Beispiele, die allerdings auch in den neutestamentlichen Schriften berücksichtigt werden müssten und bestimmt auch wären, wenn sie mit der Hand eines gebürtigen Hebräers niedergeschrieben wurden und später von den Fälschern der Wahrheit nicht verfälscht wären. Die moderne Wissenschaft behauptet, dass die Schriften des Neuen Testaments eher einen Charakter der ursprünglich griechischen und nicht hebräischen Originaltexten vorweisen. Die Evangelien sind nicht von Israeliten, sondern von den Griechen, also viel später niedergeschrieben worden. Somit wird sich das Motiv von Maria als einen Oberhaupt der Familie über die Anfänge von Matthäus und Lukas Evangelien herziehen. Schon nur diese Tatsache bedeutet eine Abtretung von der Wahrheit, wurde aber in den sogenannten Apostelbriefen von keinem der Autoren unterstützt, weil man von Maria nicht mal ein kleinstes Wortlein findet, als hätte sie niemals existiert. Dazu wurde in den Briefen die Rolle von Frauen in der Gemeinde genauestens geschildert. Weiterhin finden wir eine andere Version des Stammbaums Jehoshuas im Kapitel 3 in den Versen 23 bis 32 des Evangeliums nach Lukas. Jehoshua war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Die Vorfahren Josefs waren Eli, weiter im 31, Nathan, David, Isai, Obed, Boaz, Salmon, Nashlon, Aminadab, Admin, Arni, Hezron, Perez, Judah, Jakob, Isaac, Abraham. Bitte beachten Sie die Unterschiede in der Herkunft schon in der ersten Generation. Jehoshua, der Sohn Josefs, des Sohnes Elis. Und nicht wie bei Matthäus, der Sohn Josefs, des Sohnes Jakobs. Ich bin überzeugt, dass beide Versionen absichtlich präpariert wurden, um auf Nummer sicher zu gehen, damit keiner die Herkunft von dem Stammbaum Davids je widerlegen konnte, falls die Judäer zu viel Lärm über eine Fälschung gemacht hätten. Sie anerkennen sowieso keine davon. So oder so konnte wenigstens eine der Versionen direkt am Anfang eine wahrheitsgemäße Herkunft verkünden. Da jedoch beide Versionen in den Evangelien die Herkunft von zwei so unterschiedlichen Söhnen Davids, wie Nathan und Salomo, berichten, muss man sich wirklich im Klaren sein, dass man diese Schriften mit der größten Vorsicht betrachten sollte. Die Abstammung ist auch das Fundament für die Herkunft eines Menschen und sollte einem unwiderlegbaren Beweis gleich sein, der zur Quelle führen sollte. Eine solche Abstammung konnte ich mir auch selbst basteln und ich kann Ihnen versichern, dass diese bis zu der fünften Generation auch wirklich der Wahrheit entsprechen würde. Damals reichte es aus, dass derjenige, der das Schwert in der Hand hielt, das Wort aussprach und es wurde automatisch zu einer historischen Tatsache und somit zur reinsten Wahrheit. Derjenige war der Bischof von Rom. Beachten Sie auch bitte, dass man die genaue Anzahl von Generationen, und zwar 14 Generationen, vorgibt. In der hebräischen Zeitrechnung beträgt aber eine Generation 100 Mondjahre. Es würde bedeuten, dass von dem Gesalbten bis zu der Entführung nach Babylon 1400 Jahre vergingen und weitere 1400 Jahre bis zur Herrschaft von David. Es ist ein Unsinn, der bei niemandem eine Bestätigung finden würde. Beide Aussagen widersprechen jeglichem Wissensstand, weil die Verbannung nach Babylon um das Jahr 587 vor unserer Zeitrechnung standfand und David im 10. und nicht im 27. Jahrhundert vor unserer Zeit herrschte. Wie es aussieht, beträgt die Länge der Generation bei den Evangelisten einen Zeitabschnitt zwischen 35 bis 42 Jahren. Es klingt sehr nach der Moderna, der kirchlichen Zeitrechnung. Als gäbe es nicht genug Widersprüche, finden wir in der angeblichen Abstammung den Namen von dem Sohn Juda, der vom Tamar seiner Schwiegertochter geboren wurde, als Pharas wieder. Er hieß aber nicht Pharas, sondern Peres. Und genau dieser Name ist in den hebräischen Texten des Alten Testaments zu finden. Der Name Pharas ist eine griechische Version von Peres. Diese Änderung ist ein Hinweis dafür, dass man bei der Präparation von den Evangelisten sich der griechischen Septuaginta und nicht der hebräischen Originaltexten bedient hat. Da, wo man auf die Originaltexte zugreift, wie zum Beispiel im 1. Buch Mose im Kapitel 38, Vers 29, sieht es folgendermaßen aus. Hier die Einheitsübersetzung. Bei der Geburt streckte einer die Hand heraus. Die Hebamme griff zu, band einen roten Faden um die Hand und sagte: Er ist zuerst herausgekommen. Er zog aber seine Hand wieder zurück und heraus kam sein Bruder. Da sagte sie: Warum hast du dir den Durchbruch erzwungen? So nannte man ihn Peres, Durchbruch. Als wäre es nicht genug, sämtliche weiteren Aussagen bezüglich der Empfängnis erklären den Staubam sowieso für ungültig, weil wenn man behauptet, dass das Kind, das sie erwartet, vom Heiligen Geist ist, also nicht von dem Samen Abrahams abstammen konnte. Diese Aussage erklärt jede Abstammung von Abraham, somit auch den Bund mit Gott, für ungültig, so dass Jehoshua nicht als ein Nachkomme Abrahams, niemals als ein Mensch, bezeichnet werden konnte. In diesem Moment, meine Damen und Herren, verliert jede Abstammung an ihre Gültigkeit. In Konsequenz dessen würde es bedeuten, dass Jehovah Abraham angelogen hat oder ihm wenigstens nicht die volle Wahrheit sagte, obwohl ihn der Allmächtige als seinen Freund bezeichnete. Er hätte auch David angelogen, er hätte auch das gesamte Israel, die allen Gerechten, die Propheten, die ihr Leben für ihn opferten, angelogen. Er hätte somit den Bund mit dem Mensch selbst gebrochen. Er hätte alle seine Engel und sogar Satan, dem er den Pakt aufzwang, angelogen. Er musste somit alle und alles, sich selbst eingeschlossen, angelogen haben. Denken Sie bitte darüber nach. Wenn Jehoshua nicht wie gewohnt aus dem Samen seines Vorfahren, seines Vaters, sondern von einem Geist gezeugt wurde, so hat er keine einzige Prophezeiung, die einen Menschen betrifft, die ihn als einen Nachkommen Abrahams bezeichnet, erfüllt. Diese Bedingung ist die einzig wichtige. Konnte er auch kein Prophet Gottes sein und seinen Körper dem Sohn Gottes nicht zur Verfügung stellen? Es ist jedoch außer Frage, dass er dieser Prophet war, weil es zu viele Beweise gibt, die es bezeugen, wie die Tatsache, dass auf ihn alle Prophezeiungen hindeuten, dass sein ganzes Leben von Einsamkeit und Erniedrigung geprägt wurde, dass er die verworfene Lehre Gottes verkündete, dass er über die Kräfte verfügte, die weit die von Elia übertrafen. Ich wiederhole nochmal, dass die Akzeptanz der unbefleckten Empfängnis eine Feststellung bedeutet, dass unser Schöpfer ein Lügner ist. Im 1. Buch Mose im Kapitel 15, Vers 4 steht doch deutlich geschrieben: Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und die englische King James Version? And behold, the word of the Lord came into him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Und in Psalm 89, in den Versen 35 bis 38, fügt noch dazu, Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit. Wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond wird er ewig feststehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu. Alle Prophezeiungen bezüglich der Nachkommenschaft von Josef oder Juda oder auch irgendeinen der Söhne Jakobs deuten auf einen leiblichen Nachkommen von Abraham, in wessen Körper sich der Messias offenbaren sollte, hin. Wer aber der Nachkomme Abrahams, der mit Sicherheit Josef war, Jehoshua nicht zeugte, konnte er auch kein Gefäß für den Sohn Gottes sein. Der Messias konnte nur ein Geist sein, damit er auch die Bedingungen des Paktes erfüllen und die Schuld von Satan sühnen konnte. Wenn aber der Nachkomme Abrahams und somit auch Davids künftig auf der Erde regieren sollte, so mussten auch alle Propheten der leiblichen Nachkommenschaft Abrahams angehören. Bezüglich der Lehre über die Zeugung von einem geistigen Wesen kann es nur einen Schluss geben, und zwar, dass nicht nur diese Lehre eine absolute Lüge ist, sondern dass sie eine Gotteslästerung der schlimmsten Sorte darstellt, weil sie aus dem Allmächtigen einen Heuchler macht. In einem solchen Fall ist es bedeutungslos, ob sie ehrlich an den richtigen Gott glauben, aber nicht nur vollständig seinen Willen erfüllen, indem sie einen Götzen ehren, oder ob sie Gott verfluchen. Es spielt auch keine Rolle, ob sie an die falsche Gottheit glauben und sie ehren, oder an gar nichts glauben. So oder so wird Satan sein Ziel erreichen und sie töten. Schauen wir uns aber den weiteren Verlauf der total verzwickten Geschichte genauer an. Kapitel 3: Die Empfängnis. Das Evangelium nach Matthäus im Kapitel 1 in den Versen 18 bis 20 berichtet. Mit der Geburt Jehoshua war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Meine Damen und Herren, die hier vorgeführte Geschichte über die Zeugung eines Kindes durch den Geist Gottes definiert den allmächtigen Jehovah als einen Lügner. Wenn man sich dieses Märchen anhört, fallen einem einige Fakten auf und die Fragen vermehren sich. Erstens. Miriam wurde hier wieder als eine Person dargestellt, die eine übergeordnete Rolle spielt, als wäre sie etwas Besonderes, was sie allerdings nicht war, was spätere Erläuterungen offenbaren werden. Jetzt kommt die allerwichtigste Frage, die diese Aussage als eine Lüge darstellt, und zwar, wenn Josef als ein gerechter Diener Gottes bezeichnet wurde, was ich als eine gottesfürchtige Person verstehe, den, wen wollte er nicht bloßstellen? Was bedeutet ein Ausdruck? Verlobt, noch bevor sie zusammengekommen waren. Was hat eine angebliche Verlobung mit zusammen ins Bett gehen zu tun? Weil es in diesem Fall gerade darum geht. Man ging ins Bett doch erst nach der Hochzeit, von der hier aber gar keine Rede ist. Nein, so sahen diese Angelegenheiten nicht aus, weil eine Verlobung mit einer Schändung durch unehelichen Geschlechtsverkehr eigentlich nichts Gemeinsames hatte. Warum? Weil, wenn man von einer Verlobung und bevor sie zusammenkamen spricht, versucht man nur die Tatsache zu vertuschen, dass sie schon offiziell als Ehegatten galten, aber noch nicht im Sinn Gottes, weil sie ihre Ehe noch nicht konsumiert haben. Ja, im menschlichen Sinn waren sie schon verheiratet, haben aber noch nicht geschafft, die Hochzeit nachzuverbringen. Wen wollte Josef da nicht bloßstellen wollen? Seine Ehefrau? Meine Damen und Herren, diese Geschichte kann der Wahrheit nicht entsprechen, weil wenn sie eines vorehelichen Geschlechtsaktes beschuldigt sein sollten, falls man es nachweisen konnte, sprich, falls man ihre Schwangerschaft schon überhaupt erkennen oder einen Verdacht schöpfen konnte, wären sie beide vor der Gemeinde bloßgestellt. Vielleicht hätte man sie sogar verurteilt und bestraft. Wenn sie schon offiziell am gleichen Abend eine Ehe geschlossen haben sollten, mussten sie direkt danach ins Schlafzimmer gehen, um die Ehe zu versiegeln und erst dann würden sie ein Ehepaar. Den Termin einer Hochzeit, also eine Zusammenkunft von zwei Leuten, die ihr Leben zusammen verbringen wollen, richtete man in Israel nach dem Menstruationszyklus der künftigen Ehefrau aus. Die Dame musste vor allem rein sein, was bedeutet, dass sie eine siebentägige Reinigungsperiode nach ihrer Menstruation einhalten musste. Wenn eine Menstruation oder eine Blutung am Tag der Zusammenkunft sich ereignen sollte, wäre die Zeremonie sofort abgebrochen und auf einen anderen Termin verlegt. Ein Geschlechtsakt während einer Unreinheit einer Frau war ein Gesetzbruch in den Augen Gottes. Die Frau wurde zu einer Ehegattin eines Mannes nach der Zusammenkunft von beiden Körpern, also nach dem Geschlechtsakt. Zu einem Ehepaar wurden sie erst, nachdem sie sich vereinigt haben, wie das erste Buch Mose im Kapitel 2 im Vers 24 berichtet. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Das Werden zu einem Fleisch mit der Akzeptanz von beiden Seiten und mit oder auch ohne der Benachrichtigung von Eltern und deren Akzeptanz bedeutet, sich eine Frau zu einer Ehefrau zu nehmen, also eine Ehe. In Konsequenz dessen teilt man automatisch das gemeinsame Bett, das man als Ehebett auch bezeichnet. In solchem Fall war die Situation, wie hier beschrieben, verlobt, noch bevor sie zusammengekommen waren, absolut unmöglich einzutreten. Das erste widerspricht dem zweiten, weil eine solche Situation im Israel nicht entstehen konnte, aber verheiratet, noch bevor sie zusammengekommen waren, schon. Man hat einfach als offizielles Hochzeitfest als eine Verlobung dargestellt, um den Eindruck zu erwecken, dass da noch eine nicht definierte Zeitperiode zwischen beiden Ereignissen, genau wie man es später einführte, stattfand. In Wirklichkeit fand die Verlobung, also die Hochzeit, direkt vor der Eheschließung, also vor der Zusammenkunft von beiden Körpern im Ehebett, statt. Die erwähnte Verlobung konnte also nur so lange dauern wie das Hochzeitfest selbst. Sogar eine Tatsache, dass sie noch nicht zusammen gewohnt haben, was einige, meist ausländische Übersetzungen insinuieren, ist bedeutungslos, weil man doch die Beweise der Konstruktion der Ehe sehen musste. Man musste die Beweise für die Jungfräulichkeit der Frau vorlegen. Sind diese anerkannt und bestätigt worden, galten die beiden als ein Ehepaar. Der Geschlechtsakt mit einem Versprechen, also mit einem Wort, das vor Gott ausgesprochen wurde, war eine Grundlage für eine Eheschließung. Im Fall Jakob zum Beispiel gab es nicht mal eine Zustimmung, die ältere Tochter Labans Lea zu heiraten, weil die Absprache mit Laban gar nicht sie betraf. Jakob wurde einfach betrogen. Aber da er schon mit Lea verkehrte, wurde sie automatisch zu seiner rechtmäßigen Frau. Gerade der Geschlechtsakt, sonst gar nichts, macht zwei Leute zu Mann und Frau. Die gesamte Hochzeitszeremonie hat mit dem Gesetz nichts zu tun, ist nur eine erfreuliche menschliche Tradition. Erst in der Neuzeit, nachdem die römische Kirche die Welt erobert hat, werden beide Seiten zu Mann und Frau erst, wenn sie von einem Priester, der Gott zur Seite schob, gesegnet werden. Im Israel wäre sowas unmöglich, weil sich das Priestentum mit den Angelegenheiten der Religion und mit dem Gesetz befasste und mit den menschlichen Traditionen nichts zu tun hatte. Ein sehr klares Bild auf die Angelegenheit der Eheschließung finden wir im ersten Buch Mose im Kapitel 24 in den Versen 66 bis 67. Die Situation betrifft Isaac und Rebekka, die er vorhin noch nicht mal gesehen hat und von ihrer Existenz nichts wusste. Rebekka wurde von einem Diener Jakobs aus dem Haus Betuels, dem Vater von Laban, gebracht. Der Knecht aber erzählte Isaac all die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Dann führte Isaac sie in das Zelt seiner Mutter Sarah, unternahm Rebekka und sie wurde seine Frau. Und er gewann sie lieb. Und Isaac tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter. Es fällt kein Wort von einer Hochzeitfeier, Priestern, Engeln und Posaunen. Nach ihrer Ankunft führte sie Isaac ins Zelt seiner Mutter und schlief mit ihr. Nichts mehr und nichts weniger. Gott hat es gesehen und bezeugt und danach wurde sie zu seiner Ehefrau. Man schließt einen Bund der Ehe nur vor Gott und nicht von einem Mensch. Satan war es, der die Macht des Papiers, die Macht der Urkunde einführte. Im fünften Buch Mose finden wir einige klare Beispiele, die die Beziehungen zwischen Mann und Frau genau definieren und gleichzeitig den Kern der Eheschließung beschreiben. Das erste von ihnen führte ich aus dem Kapitel 20, Vers 7, das die Kriegsgesetze definiert, vor. Die Einheitsübersetzung. Ist unter euch einer, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht geheiratet hat, er trete weg und kehre nach Hause zurück, damit er nicht im Kampf verfällt und ein anderer seine Frau heiratet. Die Elberfelder Übersetzung. Und wer ist der Mann, der sich mit seiner Frau verlobt und sie noch nicht zu sich genommen hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück, damit er nicht in der Schlacht sterbe und ein anderer Mann sie nehme. Beide Aussagen sind eindeutig, definieren auch die Verlobung als das Versprechen zwischen den beiden, als das Ja-Wort. Das Problem erscheint aber in dem zweiten Teil, also mit der sogenannten Heirat, die im zweiten Fall als das Zu-sich-Nehmen definiert wurde, was bestimmt keine Hochzeit, wie wir es kennen, sondern nur ein Geschlechtsakt bedeuten kann. Erst nach der Besiegelung der Verlobung, sprich nach der Zusammenkunft von beiden, werden sie zu Mann und Frau. Das weitere Beispiel aus dem Kapitel 22 in den Versen 13 bis 21 der Einheitsübersetzung zeigt sich noch mehr eindeutig. Wenn ein Mann eine Frau geheiratet und mit ihr verkehrt gehabt hat, sie aber später nicht mehr liebt und ihr Anrüchtiges vorwirft, sie in Verruf bringt und behauptet, diese Frau habe ich geheiratet, aber als ich mich ihr näherte, entdeckte ich, dass sie nicht mehr unberührt war, wenn Vater und Mutter des Mädchens dann das Beweisstück ihrer Unberührtheit holen und zu den Ältesten der Stadt ans Tor bringen und der Vater des Mädchens den Älteren erklärt, ich habe diesem Mann meine Tochter zur Frau gegeben, aber er liebt sie nicht mehr. Ja, er wirft ihr jetzt Anrüchtiges vor, indem er sagt, ich habe entdeckt, dass deine Tochter nicht mehr unberührt war. Aber hier ist das Beweisstück für die Unberührtheit meiner Tochter. Und wenn sie das Gewand aus der Hochzeitnacht vor den Ältesten der Stadt ausbreiten, dann sollten die Ältesten dieser Stadt den Mann packen und züchtigen lassen. Sie sollten ihm eine Geldbuße von 100 Silberscheckel auflegen und sie dem Vater des Mädchens übergeben, weil der Mann eine unberührte Israelitin in Verruf gebracht hat. Sie soll seine Frau bleiben, er darf sie niemals entlassen. Wenn der Vorwurf aber zutritt, wenn sich keine Beweisstücke für die Unberührtheit des Mädchens beibringen lassen, soll man das Mädchen hinausführen und vor die Tür ihres Vaterhauses bringen. Dann sollten die Männer ihrer Stadt sie steinigen und sie soll sterben. Denn sie hat eine Schandtat in Israel begangen, indem sie in ihrem Vaterhaus Unzucht trieb. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Die Elberfelder Übersetzung erklärt die anfänglichen Versen folgendermaßen. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und zu ihr eingeht und er hasst sie und legt ihr Taten zur Last, die sie ins Gerede bringen und bringt sie in schlechten Ruf und sagt, diese Frau habe ich genommen und mich ihr genäht und habe die Zeichen der Jungfreundschaft nicht an ihr gefunden. Wenn ein Mann eine Frau nimmt, bedeutet, dass wenn beide den Wunsch geäußert haben, dass sie zusammen sein wollen und es durch das Geschlechtsverkehr vor Gott besiegelt haben, sind sie Mann und Frau. Es ist ohne Bedeutung, ob jemand davon weiß oder auch nicht. Die Elberfelder Übersetzung ist hier viel genauer, weil sie sich nach dem hebräischen Originaltext richtet. Der Vers 13 wurde hier praktisch Wort für Wort übersetzt, sich nehmen und eingehen, sprich verkehren. Man spricht selbstverständlich von einer freiwilligen Handlung, mit oder auch ohne der Zustimmung der Eltern, weil es sich auch um eine Frau, deren Familienangehörige nicht mehr am Leben sind, handeln kann. Erst nach dem Geschlechtsakt wird sie zu einer Ehefrau des Mannes. Auch die römische Kirche, obwohl sehr ungern, musste die fehlende Zusammenkunft der beiden als einen Grund der Ungültigkeit der Ehe anerkennen. Sie tat es aber sehr ungern, weil sie damit die vom Allmächtigen festgelegte Regeln akzeptieren musste. So sah das Gesetz im alten Israel aus, aber diejenigen, die Autoren von vielen neutestamentlichen Schriften nichts davon wussten, weil sie gar keine Hebräer, sondern Griechen waren. Ich wiederhole die Frage von vorhin noch einmal. Wenn Josef ein Gerechter war, wen konnte er bloßstellen? Entweder war er gerecht oder auch nicht, weil ein Gerechter niemanden bloßstellen kann, sonst wäre er nicht gerecht. Wie konnte er seine Ehefrau bloßstellen? Wenn sie schon von ihm geheiratet wurde, ob er wollte und konnte oder auch nicht, musste er mit ihr einen Geschlechtsakt als das Siegel der Eheschließung vollbringen. Er war auch verpflichtet, ob er wollte oder auch nicht, die Beweise der Jungfräulichkeit Miriams, sprich einen mit Blut befleckten Nachthemd oder Bettlaken etc. an ihre Eltern oder Verwandte aushändigen. In einem solchen Fall wäre er gar nicht imstande, sie bloßzustellen. Hätte er es nicht getan, ob sie mir glauben oder auch nicht, hätte man danach verlangt. Gäbe es keinen Beweis für ihre Jungfräulichkeit, hätte sie ihre eigene Familie direkt gesteinigt. Wovor hatte sie so geschämt? Vielleicht wollte er sie selbst nicht bloßstellen, sollte er mit ihr, noch bevor er die Eltern informierte, geschlafen haben? Ich führe den Vers nochmal vor. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in der Stille vor ihr zu trennen. Meine Damen und Herren, es kann von einer stillen Trennung gar keine Rede sein. Er wäre gezwungen, ihr einen Scheidungsbrief aushändigen zu müssen, was eine Prozedur bedeutet, in der viele Parteien verwickelt sein mussten. So ein Brief war etwas sehr Offizielles. Er wäre gezwungen, erstens, eigenhändig einen solchen Brief zu schreiben, falls er schreiben konnte. Zweitens, sein Vorhaben, bei den Ältesten der Stadt, in der er lebte, unter Angabe von Gründen, sprich Vorwürfen gegen die Frau, auch rechtskräftig zu beweisen. Drittens, die Richtigkeit durch zwei Zeugen zu beglaubigen. Meine Damen und Herren, es kann von einer stillen Trennung keine Rede sein. Eine Abschiebung einer Frau mit einem Kind unter dem Herz in ihr Elternhaus, mit einem Fetzen Pergamin in Form eines Scheidungsbriefes, ohne Wissen von irgendeinem, war einfach unmöglich. Es war eine ganze Prozedur. Hätte sich diese Geschichte so abgespielt, so wären mit Sicherheit die Eltern von Miriam und die Ältesten die ersten gewesen, die sie bei lebendigem Leibe gesteinigt hätten. Wenn sie nicht durch den Samen Josefs befruchtet gewesen wäre, konnte Josef Folgendes tun. Erstens, er konnte sie offiziell der Unzucht beschuldigen, was für sie den Todesurteil bedeuten würde. Zweitens, er konnte eine Beschuldigung der Unzucht verschweigen und sie unter Angaben von irgendwelchen Gründen und der Einhaltung der offiziellen Prozedur versuchen abzuschieben. Damit hätte er aber seine eigene Vaterschaft anerkennen müssen. Er hätte sie aber nicht im Geheimen abschieben können. Im ersten Fall würde sie verleumdet und als eine Diene vorgestellt. Im zweiten Fall wäre sie nicht auf eine solche Art verleumdet, sondern geschändet, weil ein unangenehmer Nachgeschmack, da sie kein Gefallen bei ihrem Ehemann fand, geblieben wäre. Sie hätte ihren Eltern nur einen Kummer bereitet. Außerdem hatte Josef auch andere Möglichkeiten, wie er die Situation meistern konnte, und zwar die Untreue zu verschweigen, sie als seine Gattin behalten und somit seine Vaterschaft des ungeborenen Kindes anzuerkennen. Er konnte die Tatsache akzeptieren, dass sie fremd ging. Damit hätte er aber das Gesetz Gottes selbst gebrochen. Es ist unvorstellbar, dass es einen Gesetzbruch mit Zustimmung des Allmächtigen, sprich Engel Gottes, geben konnte. Ich schließe so etwas absolut aus. Gott bricht eigene Gesetze nicht, sondern der Mensch tut es. Somit ist diese ganze Geschichte als eine Lüge, ein Märchen für die Blinden und als eine Gotteslästerung zu bezeichnen. Sie wurde erschaffen, um eine Gottheit im menschlichen Körper zu erschaffen, vor der sich jeder, sogar der größte Herrscher, verbeugen würde. Es ist aber eine Ironie des Schicksals, dass Jehoshua selbst gerade diese, zu diesem Zeitpunkt noch nicht entstandene Geschichte als eine Lüge bezeichnete. Er tat es im Gespräch mit der Samarianerin aus dem Kapitel 4 in den Versen 16 bis 18 des Evangeliums nach Johannes. Jehoshua spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jehoshua spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Sind Sie sich der Wichtigkeit dieser Aussage bewusst? Sie gibt buchstäblich alle Fakten, die in den anfänglichen Versen der Evangelien nach Matthäus und Lukas, einfach um. Sie stellt sie als eine Lüge dar. Eine Frau behauptete, dass sie gegenwärtig keinen Ehemann hat, obwohl Jehoshua ihr sagte, dass sie momentan doch mit einem Mann unter einem Dach lebt. Er bestätigte auch, dass sie in der Vergangenheit 5 Ehemänner schon hatte, aber dieser, bei dem sie lebt, nicht ihr Ehemann ist. Haben wir hier mit einem Rätsel zu tun? Die Antwort lautet nein. Sie war einfach in der Vergangenheit die Ehefrau von 5 Männern, mit denen sie auch Geschlechtsverkehr haben musste, sonst wäre sie zu keiner Ehegattin geworden. Ihre Männer starben nacheinander und machten sie zur 5-fachen Witwe. Gegenwärtig lebte sie wahrscheinlich als eine ältere Dame mit oder bei einem Mann, mit dem sie aber niemals einen Geschlechtsakt vollbrachte. Sie lebten nur zusammen, teilten sich das Haus und vielleicht sogar das Bett, aber schliefen niemals miteinander. Sie hat diese Tatsache auch bestätigt, indem sie sagte, dass sie keinen Ehemann hat. Obwohl sie zusammen waren, ist er niemals zu ihrem Ehemann und sie niemals zu seiner Ehegattin geworden. Ein weiteres sehr deutliches Beispiel finden wir wieder im 5. Buch Mose, und zwar im Kapitel 21 in den Versen 10 bis 14 der Einheitsübersetzung. Wenn du zum Kampf gegen deine Feinde ausziehst und der Herr, dein Gott, sie alle in deine Gewalt gibt, wenn du dabei Gefangene machst und unter den Gefangenen eine Frau von schöner Gestalt erblickst, wenn sie dein Herz gewinnt und du sie heiraten möchtest, dann solltest du sie in dein Haus bringen und sie soll sich den Kopf scheren, ihre Nägel kürzen und die Gefangenenkleidung ablegen. Sie soll in deinem Haus wohnen und einen Monat lang ihren Vater und ihre Mutter beweinen. Danach darfst du mit ihr Verkehr haben, du darfst ihr Mann werden und sie deine Frau. Wenn sie dir aber nicht mehr gefällt, darfst du sie entlassen und sie darf tun, was sie will. Auf keinen Fall darfst du sie für Silber verkaufen. Auch darfst du sie nicht als Sklavin kennzeichnen, denn du hast sie dir gefügig gemacht. Dieses Beispiel konnte ich als die Krone der Wahrheit bezeichnen, weil es ganz deutlich macht, was man unter dem Begriff einer Heirat verstehen soll. Es gab kein Einverständnis durch die Eltern der gefangenen Frau. Es war sogar kein Einverständnis ihrerseits notwendig, weil sie zu einer Sklavin wurde. Entscheidend, meine Damen und Herren, war in diesem Fall nur der Wille des Mannes, sie zur Frau zu nehmen und es durch einen Geschlechtsakt in die Tat umzusetzen. Nichts mehr und nichts weniger. Anschließend war sie wie eine auf einem üblichen Weg gewonnene Ehefrau und hatte auch gleiche Rechte. Sie durfte nicht geschändet werden, indem sie weiter als eine Sklavin verkauft werden sollte. Nein, falls ihr Ehemann sie loswerden wollte, erlangte sie ihre Freiheit und durfte gehen, wohin sie nur wollte. Der Autor des sogenannten ersten Briefs an die Korinther, womöglich Saul von Tarsus, erklärte sehr deutlich die Angelegenheiten der Ehe im Kapitel 7 in den Versen 32 bis 40. Ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich für die Sachen des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sachen des Herrn, um heilig zu sein an Leib und Geist. Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, sie will ihrem Mann gefallen. Das sage ich zu eurem Nutzen, nicht um euch eine Fessel anzulegen, vielmehr, damit ihr in rechter Weise und ungestört immer dem Herrn dienen könnt. Wer sich gegenüber seiner Jungfrau ungehört zu verhalten glaubt, wenn sein Verlangen nach ihr zu stark ist, der soll tun, wozu es ihn drängt, wenn es so sein muss. Er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wer aber in seinem Herzen fest bleibt, weil er sich in der Gewalt hat und seinem Trieb nicht ausgeliefert ist, wer also in seinem Herzen entschlossen hat, seine Jungfrau unberührt zu lassen, der handelt richtig. Wer seine Jungfrau heiratet, handelt also richtig, doch wer sie nicht heiratet, handelt besser. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will, nur geschehe es im Herrn. Glücklicher aber ist sie zu preisen, wenn sie nach meinem Rat unverheiratet bleibt und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe. Der ganze Kern der Aussage liegt in den Versen 36 bis 38, die absolut deutlich zeigen, dass eine Jungfrau weiterhin keine Ehefrau, sondern vielleicht eine Art Lebenspartnerin ist. Beide sind unverheiratet, auch wenn sie zusammen gelebt hätten. Wenn also ein Mann die Liebe seines Herzens nicht heiraten möchte, verkehrt er auch nicht mit ihr. Er lässt sie unangetastet, auch wenn sie in einem Bett schlafen sollen. Wenn aber er sie heiratet, bedeutet es, dass sie ihre Jungfräulichkeit durch einen Geschlechtsverkehr verloren hat, was sie automatisch zu seiner Ehegattin und ihn zu ihren Ehegatten macht. Die Aussage aus dem Vers 34 sollte man daher außer Acht lassen, weil eine Bezeichnung einer unverheirateten Frau und einer Jungfrau, also zwei unterschiedliche Personen, von Grund aus falsch ist. Wenn eine Frau unverheiratet ist, muss sie eine Jungfrau, also unangetastet sein. Ich sehe es nicht, hätte man sie nur als eine Diene, eine Nutte, eine Unzuchttreibende bezeichnet. Solche Damen hat man im Israel-Ehe nicht geheiratet. Sie konnte aber auch ein Opfer einer Vergewaltigung sein. In einem solchen Fall konnte sie, trotz des Verlustes der Jungfräulichkeit, weiterhin als absolut rein und unschuldig leben. Solche Fälle wurden anhand von entsprechenden Gesetzen geregelt. Ein Begriff einer Jungfrau und einer Witwe in einer Person wäre auch auszuschließen, weil als eine Witwe man eine Ehegattin, die ihren Ehemann verloren hat, bezeichnete. Anders hätte sich die Angelegenheit mit professionellen Nutten, die im Israel offiziell verboten, obwohl sie zwischen den Fremdvölkern und zwischen Gottes Abtrünnigen verbreitet waren. Ein sehr deutliches Beispiel finden wir im Evangelium nach Markus im Kapitel 10 in den Versen 6 bis 12 der Einheitsübersetzung. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, wer seine Frau aus einer Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was es bedeutet, ein Fleisch zu werden, Außerdem geschieht diese Zusammenkunft durch die Macht Gottes und was einst verbunden wurde, kann nicht getrennt werden. Es ist auch nicht von einer offiziellen Zeremonie oder einer Hochzeitfeier die Rede, die notwendig wäre, um in der Obhut eines Priesters eine Ehe zu schließen. Die Aufklärung finden wir in dem nachfolgenden Vers, der die Angelegenheit eines Ehebruches behandelt. Es handelt sich um ein Vergehen, das an einem Geschlechtsverkehr mit einer dritten Person als der Ehemann beruht. Es spielt auch keine Rolle, ob einer der Ehepartner den anderen seines Versprechens entlüsst, damit beide freikommen. Auch wenn beide Partner das Gleiche im Sinn haben, sprich einen neuen Anfang, sind sie in den Augen Gottes weiterhin ein Ehepaar und machen sich eines Ehebruchs schuldig, sobald sie mit einer anderen Person verkehren. Summa summarum. Jemanden zu heiraten bedeutet definitiv, sich mit dieser Person in einem Geschlechtsakt zu verbinden, sobald man sich das Ja-Wort gab. Es ist dieser Geschlechtsakt und nicht ein satanischer Segen von einem sogenannten Priester, der Mann und Frau zu einem Ehepaar macht. Leider ging die Welt andere Wege und machte im normalen Leben den Segen eines sogenannten Geistlichen oder eines Beamten zur Bedienung für eine Eheschließung. Es hätte aber gereicht, wenn beide es ihm einfach mitgeteilt hätten, dass sie zu Mann und Frau wurden, damit er es in den Dokumenten vermerken konnte. Aber nein! Zuerst eine Vorankündigung als eine Verlobung, die eine bestimmte Zeit dauern sollte, damit auch die ganze Welt mitkriegt, dass die beiden sich für ein Zusammenleben entschieden haben. Schon bei der Gelegenheit sollten sie auch eine Kleinigkeit der Kirche opfern, sprich das Geld. Danach eine feierliche Hochzeit vor dem Priester und schon wieder ein Opfer, damit sich die Kirche erfreuen kann. Danach eine Hochzeitfeier mit der Einteilnahme der Familienangehörigen und selbstverständlich des Priesters, der nicht fehlen konnte. Anschließend die Hochzeitnacht, die alles besiegen sollte, falls beide nicht zu müde oder zu besoffen waren, einen Geschlechtsakt zu vollbringen. So sah jahrhundertelang die Realität aus. Diener, Sklaven der Kirche von der Geburt an bis in den Tod. Der Begriff vorehelicher Sex existiert erst seit der Eroberung der Welt durch die Abtrünnigen, die ihre eigenen Gesetze aufgezwungen haben. Diese Weltordnung wurde durch die römische Kirche eingeleitet und mit Hilfe des Schwertes eingeführt, sodass sie zum Standard wurde. Außerdem ist es niemandem klar, dass diese Ordnung eine Lästerung der Person des Schöpfers gegenüber ist, als hätte er keine Kenntnis darüber, was auf der Erde und in den Herzen von Menschen vorgeht, wenn zwei Personen zusammen sein wollen. Ein Schwur auf einen Götzen in Anwesenheit eines Menschen als einen Bevollmächtigten, Zeugen und Begläubigten ist eine Schande und demütigend für den Schöpfer, der nur heilig ist. Er weiß alles, was rundum geschieht und nichts kann von seinem Auge versteckt bleiben, auch nicht zwei Menschen, die sich entschlossen haben, zusammen zu sein und es durch ihre Handlung, das zu einem Fleisch werden, in die Tat umsetzen. Kein Priester Satans kann irgendetwas daran ändern. Diese durch die römische Kirche aufgezwungene Weltordnung ist nur ein Versuch, einen Menschen sein lebenslang und eben sogar nach seinem Tod kontrollieren zu können, um selbst das oberste Raubtier zu bleiben. Somit wurde für Jahrhunderte die gesamte Macht in die Hand der Kirche gegeben, weil sie die einzige Partei auf Erden war, die bemächtigt wurde und bezeugen konnte, dass zwei Leute zu einem Ehepaar wurden. Gott wurde somit überflüssig. Meine Damen und Herren, ich denke, dass wir anhand der Schrift das Geheimnis der Ehe ausdrücklich geklärt haben. Kehren wir aber zum Vers 18 zurück, damit wir auch den zweiten Aspekt der Empfängnis erklären konnten. Mit der Geburt Jehoshua war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Stellen wir uns doch eine einfache Frage, und zwar: Woher wusste Josef, dass seine Frau schwanger wurde? Laut den israelischen Regeln bedeutete ein Verlöbnis das Versprechen, das Ja-Wort, das sich zwei Personen gaben. Von einem Verlöbnis zur Besiegelung der Ehe vergingen in der Regel nur mehrere Tage oder wie zum Beispiel im Fall von Isaak mit Sicherheit Wochen, bis Rachel angereist war. Er selbst hatte sie niemals vorher gesehen, sondern alle Angelegenheiten der Eheschließung wurden von Jakob durch seinen Diener arrangiert. Es war ein Sonderfall. Im üblichen Leben waren es Tage, weil ein Arrangement für die künftige Eheschließung zwischen den Eltern bezüglich ihrer Kinder in Israel nicht zulässig war. Jegliche Absprache, dass mein Sohn sich in 20 Jahren deine Tochter zur Frau nimmt, kamen erst später oder wurden zwischen den herrschenden Familien des Altentums zelebriert. Die Frage lautet also: Wie und wann konnte jemand davon erfahren, dass Maria schwanger wurde? Nach welcher Zeit wusste der Ehemann, dass seine Gattin schwanger ist, wenn sie ihm selbst es nicht sagte? Wusste er es am nächsten Tag, nach einer Woche oder nach einem Monat nach der Hochzeit, dass er sie verlassen wollte? Wann erfuhr damals ein Ehemann davon? Eben heutzutage gibt es keine Schwangerschaftstests, die es zuließen, eine Schwangerschaft nur nach einigen Stunden bestätigen zu können. Man ist imstande, anhand von Blutuntersuchungen die Befruchtung des Eis nach dem Ablauf von ca. einer Woche festzustellen. Wie hat also Josef davon erfahren, wenn sie es ihm selbst nicht sagte, und das konnte sie erst nach einigen Wochen, als die nächste Periode endgültig wegblieb, tun? Damals, meine Damen und Herren, gab es in der Schule keine Sexualkunde, und wenn schon eine Frau auf die Hilfe von anderen in der Familie oder Nachbarinnen, Freundinnen nicht zugreifen konnte, weil sie zum Beispiel eine Waise war, erfuhr sie vor einer Schwangerschaft erst, wenn sie das Kind zwischen ihren Schenkeln hatte. So sah das Leben damals aus. Solche Fälle passieren sogar noch heute. Meine Damen und Herren, der ganze Anfang in den Evangelien nach Matthäus und Lukas beinhaltet mehr Widersprüche als irgendein anderer Text, den ich bis jetzt besprochen habe. Ich habe hier nur drei Verse vorgeführt und so viele Lügen verstecken sich in ihnen. Ich verschweige schon die Tatsache, dass man Josef als seinen Nachkommen Davids bezeichnet, weil wir auch diese Angelegenheit aufgeklärt haben, aber die Tatsache erstens, dass man Miriam als eine übergeordnete Person darstellte, deren Mann Josef war, will ich nicht verschweigen. Zweitens, dass diese Beschreibung im Widerspruch zu allen bekannten Regeln zwischen einem Mann und einer Frau, die im Israel und Rom herrschten, widerspricht, will ich nicht verschweigen. Drittens, dass man eine Heirat als eine Zeremonie definiert, die unter der Kontrolle von den Kirchenvermittlern stattfindet, will ich auch nicht verschweigen. Viertens, dass man den heiligen Jehovah als den einzigen würdigen Zeugen abgeschoben hat, kann ich und will ich auch nicht verschweigen. Ich möchte bei der Gelegenheit ein weiteres Anliegen besprechen, und zwar die Person des sogenannten Heiligen Geistes, der in diesem Fall eine entscheidende Rolle spielt. Meine Damen und Herren, die Schriften erklären ausführlich auch diese Angelegenheit. Niemand sollte sich wundern, dass der Begriff die Person des Heiligen Geistes von keinem anderen ins Leben berufen wurde, als von der stattlichen, kaiserlichen, römischen Kirche. Sie führte diese Lehre direkt am Anfang ihrer Existenz ein. Sie tat es im Jahr 451 auf dem Konzil in Nicäa bei Konstantinopel. Diese Lehre widerspricht den Lehren der Schrift, aus welchen deutlich hervorgeht, dass der einzige Heilige Geist der Heilige Jehovah selbst ist und sämtliche Mächte, der er sich bedient, nur die Werkzeuge seiner Macht sind. Gott selbst ist der Heilige Geist. Er alleine ist unsterblich und unteilbar, also besteht aus keinen Bestandteilen, die auf irgendwelche Weise eine sogenannte Dreieinigkeit erklären konnten. Wir werden uns jetzt diese Angelegenheit näher anschauen. Im ersten Buch der Könige, im Kapitel 22, in den Versen 17 bis 23, stellte der Prophet Micha dem König und anderen Versammelten seine Vision der Ereignisse, die bald antreten sollten, und die Erklärung dafür. Die Einheitsübersetzung. Da sagte Micha: Ich sah ganz Israel über die Berge zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagte: Sie haben keinen Hirten mehr. So gehe jeder in Frieden nach Hause. Da wandte sich der König von Israel an Jehoschaphat. Habe ich es dir nicht gesagt? Er weissagt mir nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes. Micha aber fuhr fort: Darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Das ganze Heer des Himmels stand zu seinen Rechten und seiner Linken. Und der Herr fragte: Wer will Ahab betören, so dass er nach Ramoth-Gilead hinaufzieht und dort fällt? Da hatte der eine diesen, der andere jenen Vorschlag. Zuletzt trat der Geist vor, stellte sich von dem Herrn und sagte: Ich werde ihn betören. Der Herr fragte ihn: Auf welche Weise? Er gab zur Antwort: Ich werde mich aufmachen und zu einem Lügengeist im Mund all seiner Propheten werden. Da sagte der Herr: Du wirst ihn betören. Du vermagst es. Geh und tu es. So hat der Herr jetzt einen Geist der Lüge in den Mund all deiner Propheten gelegt, denn er hat über dich Unheil beschlossen. Man spricht doch hier definitiv von Geistern, also von Engeln Gottes, die seine Geschöpfe, Kinder, Diener und Werkzeuge seiner Macht sind. Der bestimmte Geist, der den richtigen Einfall hatte, war mit Sicherheit Satan selbst, der auch zu dieser Zeit noch zu den Werkzeugen Gottes gehörte, weil der Pakt noch nicht erfüllt wurde. Geh und tu es klingt eindeutig. Das eigentliche Ziel seiner Handlung war gar nicht das Belügen des Königs Ahabs, sondern das Zeugnis der Glaubwürdigkeit für den Propheten Micha. Micha bezeugte, dass der König den Willen Gottes nicht erfüllt, sprich, gegen den Willen des Allmächtigen verstößt. Achab gehörte zu den schwersten Abtrünnigen zwischen den Königen Samarias und durch die Prophezeiung Michas zeigte ihm Gott, dass er in sein Wort niemals fähig ist zu glauben. Dieses Beispiel beruht auf einer anderen Angelegenheit, die ich ständig andeute, und zwar, dass Israel vor den direkten Einflüssen Satans beschützt war. Satan durfte sein Unwesen in Israel nur ausnahmsweise treiben, nur wenn es von Gott genehmigt wurde. Dieses Beispiel zeigt es in aller Deutlichkeit. Wir finden in den Schriften sehr oft Hinweise, dass Gott seine Diener zur Erfüllung einigen Aufgaben fortschickt. Sie werden in die Herzen von Menschen geschickt, um, wie zum Beispiel im Fall Josefs, zu Geister der Weisheit und der Prophezeiung zu werden oder den Handwerkern den Bau der Lade zu ermöglichen. So ein Beispiel beschreibt das zweite Buch Mose im Kapitel 31 in den Versen 2 bis 5. Siehe, ich habe mit Namen berufen Besadel, den Sohn des Uri, der Sohn Hurs vom Stamm Juda, und ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Auch mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen zum Einsetzen und mit den Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. In einem solchen Fall hilft der Geist Gottes dem Handwerker, seine Arbeit zu erfüllen. Er ist auch ein Geschenk Gottes. Im vierten Buch Mose im Kapitel 11, in den Versen 17 bis 26 finden wir ein Beispiel, das von einer Verteilung des Geistes auf mehrere Personen, die Ältesten Israels, spricht, berichtet. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, das auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Weiter in 25. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie, später aber nicht mehr. Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad und der Name des anderen Medad. Und auch auf sie kam der Geist, sie waren nämlich unter den Aufgeschriebenen, waren aber nicht zu Zelt hinausgegangen und sie weissagten im Lager. Die Beschreibung ist sehr klar. Die Ältesten haben einen Teil des Geistes, der Macht Gottes, auch erhalten, sodass sie imstande waren, vorübergehend zu weissagen. Ein weiteres Beispiel ist die Aussage aus dem Kapitel 16 in Vers 14 des ersten Buch Samuels. Aber der Geist des Herrn wich vom Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. In diesem Fall, nachdem Saul das Gesetz brach, zog Gott seinen Geist der Güte und der Weisheit von ihm ab und gleichzeitig den Schutz von den Einflüssen Satans zurück. Dennoch König Saul fiel der Macht Satans zu. Ein weiteres sehr eindeutiges Beispiel kennen wir aus dem Evangelium nach Johannes in dem Kapitel 16 im Versen 5 bis 15. Wir finden es in dem Versprechen des Sohnes Gottes, das in der Einheitsübersetzung folgendermaßen klingt. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Auch diese Aussage klingt absolut eindeutig, indem sie den Geist der Wahrheit als einen von vielen Geistern Gottes, wie im Beispiel von Micha, darstellt. Der Sohn Gottes sagte deutlich, dass er wie ein Bote geschickt wird und das vermitteln wird, was er gehört hat. All das sollte geschehen, sobald der Pakt sich erfüllt. Er spricht auch davon, dass Satan noch vor der Erfüllung des Paktes schon verurteilt und somit den Himmel bereits verlassen musste und auf die Erde geworfen wurde. Er musste sich also von der Ankunft des Sohnes Gottes auf der Erde gefunden haben, damit er seine Vorbereitungen treffen konnte. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig in Bezug auf die Geschehnisse, die laut der Offenbarung des Johannes stattfinden sollten. Gehen wir zu weiteren Beispielen über, die noch mehr Licht in das Rätsel bringen. Wir finden sie in der Offenbarung Johannes im Kapitel 1, Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern von seinem Thron. Oder weiter im Kapitel 3, Vers 1. An den Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so spricht er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Oder weiter im Kapitel 4, Vers 5. Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus. Und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und weiterhin im Kapitel 5, Vers 5. Und ich sah, zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Meine Damen und Herren, all diese Beispiele und viele, die ich gar nicht erst vorführe, stellen den sogenannten Geist Gottes als das Werkzeug seiner Macht dar. Der Allmächtige schickt seine Diener entweder in Form von sichtbaren Engeln oder einer bewussten Erkenntnis Gottes, eben ganz gewöhnlicher, handwerklichen Geschicklichkeit. Nichts mehr. Eine Person von irgendeinem Heiligen Geist als ein Bestandteil des Schöpfers konnte nur in den kranken Gehirnen der satansbesessenen sogenannten Theologen vorkommen. So viel darüber und jetzt kehren wir zum Hauptthema dieses Vortrags zurück. Kapitel 4. Die Verse 21 bis 23 konnten generell der Wahrheit entsprechen, angenommen, dass Josef wirklich eine Offenbarung hatte. Wäre da nicht die manipulierte Version der Prophezeiung Jesaja, die wir in der fünften Folge schon besprochen haben? Der Engel sprach zu Josef Folgendes. Sie wird einen Sohn gebären, ihn sollst du den Namen Jehoshua geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfülle, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Wie ich schon bewiesen habe, deutet die Prophezeiung aus dem Kapitel 7, Vers 14 des Buches Jesaja in keiner Weise auf den künftigen Messias, sondern betraf diese, den König Hiskia, der von dem Allmächtigen geschützt und gestärkt wurde. Er führte Juda zu Jehovach zurück und es gelang ihm auch etwas Unmögliches, und zwar sich der unbesiegbaren Macht der Assyrer zu widersetzen. Die Bezeichnung seiner Person als Immanuel war absolut richtig, obwohl er einen Immanuel, einen Erneuerer, nur symbolisch darstellte. Die Manipulation der Ketzer hat es ihnen ermöglicht, dass dieser eine aus dem Kontext der Prophezeiung herausgerissene Satz ihren Messias betreffen sollte. Wie wir schon erklärt haben, betraf diese Prophezeiung, die in zwei Kapiteln der Schrift angeordnet wurde, definitiv die Zeiten noch vor der Ankunft der Assyrer in Judäa, als diese zerstört sein sollte. Diese Prophezeiung ist mit der aus dem nachfolgenden Kapitel verbunden. Im Kapitel 8 betreffen die Verse 11 bis 23 definitiv den kommenden Messias. Diese Aussagen wurden auch später von den Autoren der sogenannten Apostelbriefe, jedoch nicht von den angeblichen Evangelisten benutzt. Dazu deuteten in der Vergangenheit viele Bibelforscher darauf hin, dass in der Prophezeiung von Jesaja der Begriff Alma, was einfach ein junges, geschlechtsreifes Mädchen bedeutet, angewandt wurde. Von einer Betula, also einer Jungfrau, unabhängig von dem Alter, sprich von einer Frau, die mit einem Mann nie verkehrte, kann gar keine Rede sein. Meine Damen und Herren, die Heilige Schrift ist voll von Beispielen, die die korrekte Anwendung des Begriffs Betula, also einer Jungfrau, belegen. Auch der Originaltext des Evangeliums nach Matthäus, der laut Hieronymus in der Bibliothek von Papyrus in Caesarea aufbewahrt wurde, musste eine korrekte Version der Aussage Jesaja, in welcher der Begriff Allmacht benutzt wurde, vorweisen. Dieses belegen auch die Abschriften der Schriftrollen des Buches Jesaja, die in Qanam am Toten Meer gefunden wurden. Das Original des Evangeliums verschwand angeblich erst im Jahr 638, als die Sarazener die Stadt zerstörten. Dieser Zufall verwundert die Wissenschaftler seit langem, weil seit dem 4. Jahrhundert die stattliche kaiserliche römische Kirche die absolute Macht über dem gesamten Kaisertum, also auch über den Gebieten des Palästinas hatte. Aus der Geschichte weiß man doch, dass das Erste, was Konstantin der Große, nachdem er seine Kirche ins Leben berief, getan hat, war die groß angelegte Suche nach möglichen Artefakten wie Reliquien, Schriften, die seine göttliche Macht ausdrucken konnten. Damit hat er sogar seine 80-jährige Mutter beauftragt und nach Palästina geschickt. Seitdem waren sämtliche hebräischen Originaltexte einfach verschwunden und mit griechischen ersetzt worden. Diese Werke mussten einfach auf Hebräisch geschrieben worden sein, weil die Jünger alle Hebräer waren. Sie hatten auch keine Hochschulausbildung, so dass die griechische Sprache ihnen eher fremd war. Man weiß allerdings, dass die Texte des Neuen Testaments keine Merkmale eines von hebräischen übersetzten Textes, sondern den Charakter der typisch griechischen Texten vorweisen. Aus diesem Grund wurde im griechischen Text des hebräischen Tanach, also in der sogenannten Septuaginta, anstatt Almach, was im Allgemeinen ein junges Mädchen bedeutet, ein Synonym für Betula, sprich Parthenos, benutzt. Es widerspricht der hebräischen Bedeutung des Wortes, die von Jesaja benutzt wurde, aber diese Fälschung hat es ermöglicht, aus Miriam eine schwangere Jungfrau zu machen. Die meisten weiblichen Gottheiten stellte man als jungfräuliche Mutter mit Kind dar. Diese Fälschung widerspricht sogar der Aussage von Lukas, dass Maria, also Miriam, schon die Ehefrau von Josef war, als er die Offenbarung hatte. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt. Die Angelegenheit der sogenannten Verlobung oder des Verlübnisses im Israel haben wir auch ausführlich geklärt. Um diese Lüge rechtfertigen zu können, hat man viel später auf dem Gebiet des Römischen Reiches die Dauer des Verlübnisses auf mindestens 18 Monate verlängert. Im alten Israel trennten die Verlobung und den Verlust der Jungfräulichkeit nur Minuten oder Stunden. Die Konsumption der Beziehung folgte zwangsmäßig, um die Beweise der Jungfräulichkeit durch die Familie der Frau zu sichern. Beide Parteien sind an der sofortigen Konsumption der Ehe, zwei zu einem Fleisch werden, interessiert gewesen. Sogar ein Geschlechtsakt eines Mannes mit einer Frau freien Standes zwang ihn, sie als eine Ehefrau anzuerkennen, ohne die Möglichkeit, sie jemals abzuschieben. Gleich konnte auch eine Vergewaltigung, die noch zusätzlich mit einer Geldstrafe verbunden war, enden. Sogar eine Sklavin oder eine Kriegsgefangene hatte ihre Rechte, weil sie dadurch freikommen konnte. Die Zeremonie der Hochzeit ist also nur eine menschliche Tradition und kein Gesetz Gottes. Wenn also Josef mit Miriam verlobt war, konnte er niemals von einer Empfängnis etwas erahnen, auch wenn er selbst der Vater des Kindes wäre, weil man bis heute innerhalb von wenigen Stunden keine Befruchtung vorweisen kann. Somit wurde die kirchliche Lüge zu einer unmöglichen Gruselgeschichte geworden. Diese hat mehr Schaden als Nutzen dem Glauben angerichtet. Das aber war das Ziel von Satan. Bedenken Sie bitte, dass mit der Ausnahme von diesen zwei Werken, sprich Evangelien, finden wir keinen einzigen Hinweis über irgendwelche Wunderempfängnis bei keinem der Apostel, die doch über so ein Wunder bestimmt berichten würden. Noch weniger, Sie finden in Ihren Berichten kein einziges Wort über die ewige Jungfrau. Wer sollte über die Person von Jehoshua besser als seine Schüler informiert sein? Sie verbrachten doch eine Menge Zeit mit ihm. Wundert es niemanden? Der nächste Vers, den wir besprechen, ist der 24. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jehoshua. Anhand dieser Aussage hat die römische Kirche jahrhundertelang einen Mythos über die ewige Jungfräulichkeit von Maria aufgebaut. Wir wissen aber aus den Schriften, dass Josef nach der Geburt von Jehoshua auch andere Kinder mit ihr zeugte. Im Evangelium nach Lukas im Kapitel 1 in den Versen 26 bis 36 finden wir eine Art Ergänzung der Lüge aus dem Evangelium nach Matthäus. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in die Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jehoshua geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Es ist nicht schwer zu bemerken, dass diese Geschichte, je weiter wir vordringen, mehr kompliziert wird. Die Verse 27 und 34 schließen sich gegenseitig aus, weil die Situation mit dem Verlöbnis definitiv begraben werden kann und somit musste Miriam, falls sie schwanger wurde, den Vater des Kindes kennen. Die Verse 31 bis 33 dagegen führen eine neue Lehre in die Welt ein, die besagt, dass ein leiblicher Mensch zum Sohn Gottes wurde. Die Aussage des angeblichen Engels besagt gar nicht, dass das Kind der Sohn Gottes sein wird, sondern dass es so bezeichnet wird. Und das ist ein Riesenunterschied. Gerecht genannt oder ungerecht? Mit Sicherheit ungerecht. Die Lehre der Welt stellt jedoch die Leiblichkeit des Menschen über dem Geist, was eher nicht der Auffassung des Allmächtigen entspricht. Man bemerkt hier eine durch die Gottlosigkeit begrenzte Blindheit der Eliten der Welt, weil ihnen alle die sogenannten Väter der Kirche angehörten. Sie alle haben nichts über das Ziel der Mission des Sohnes Gottes verstanden. Wie konnten sie es auch? Außerdem, solche Vorstellung der angeblichen Fakten deutet nur auf ein Ziel der Lehre hin, und zwar um einen Kult eines Menschen, der als Gott anzusehen ist, einzuführen. Es spielt auch keine Rolle, ob es sich um eine Puppe, die ans Kreuz genagelt, oder um eine Jungfrau mit dem Säugling auf dem Arm handelt. In Wirklichkeit ist sie die wahre Gottheit der Kirche der Ketzer. Diese Lehre widerspricht jedem Gesetz Gottes und insbesondere dem ersten und zweiten Gebot, weil sie auf dem Götzendienst basiert. Die Lehre sondert das noch ungeborene Kind als den Auserwählten Gottes aus, was allen Aussagen der Propheten und anderen Fällen aus der Schrift widerspricht, weil zuerst jemand sich der Aussonderung in Augen Gottes durch ein vorbildliches Leben verdienen muss, damit Gott auch eine Grundlage zu sagen hat, er ist derjenige. Eine solche Feststellung konnte definitiv aus dem Mund des angeblichen Engels niemals fallen, weil er damit den Leib über den Geist erhöhen würde. Zusätzlich ist es kaum vorstellbar, dass Miriam ein solch wichtiges Ereignis vergessen konnte, wenn man bedenkt, dass schon Jeremia im Kapitel 12 in den Versen 5 bis 8 über den Verrat im Elternhaus von Jehoshua prophezeite. Dieser Verrat und Ablehnung ihm gegenüber erklären auch sein für die Welt unerklärliches Verhalten den Mitgliedern seiner Familie gegenüber, das wir aus den Evangelien kennen. Er lehnte sie öffentlich ab. Wir werden auch diese Angelegenheit genauestens aufklären. In den Versen 36 bis 56 lesen wir Folgendes. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Wie Sarah, die Frau Abrahams, gebar auf Basis des Versprechens des Allmächtigen ihren Sohn Isaak, so auch Zacharia und Elisabeth bekamen den prophetischen Geist und anschließend Johannes, den versprochenen Nachkommen. Johannes, der laut des Evangelisten schon von dem Kleinen an von Jehova geleitet sein sollte, sollte künftig die Rolle der Stimme erhalten. Was mich in dieser Situation wundert, ist die Tatsache, dass Zacharia einen Geist der Prophezeiung bekam und Josef, der Vater des künftigen Propheten, Jehoshua, nicht. Jehoshua war doch tausendmal wichtiger wie Johannes, was dieser selbst behauptete, weil er das Gefäß sein sollte. Auch Josef, schon des Namens wegen, sollte eine viel größere Rolle spielen als einer der Priester. Schon wieder habe ich den Eindruck, dass sich die Eliten die angesehensten Rollen zwischeneinander verteilt haben. Ein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Elisabeth, der Frau des Priesters, und Maria, der Frau eines Zimmermannes, schließe ich eher aus, obwohl es eine Möglichkeit gäbe, die einer solchen Situation nicht widersprechen würde. Darüber jedoch später. Die Aufgabe, die Johannes zugeteilt wurde, machte ihn zu einer Art Gewissen für das Volk, damit es wach wird, weil Änderungen antreten. Ich erinnere aber, dass er nichts Besonderes war, was er auch selbst mit Ausdruck behauptete. Es war seine Unbedeutsamkeit und Frömmlichkeit, mit der er die Leute anzog. Er war nur die Stimme des Gewissens jedes Gläubigen. Weiter in den Versen 38 bis 45 lesen wir. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und sie rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Ich lasse außer Acht den Vermerk, dass Miriam zu einer Verwandten in eine unbenannte, unbekannte Stadt ging und gehe direkt zum Vers 42, in welchem man von einer Segnung Gottes für Miriam spricht. Eine Segnung in diesem Fall ist eigentlich nichts anderes wie eine Auszeichnung für den Gläubigen, für Miriam, für ihr vorbildliches Leben. Darüber, ob im Fall Maria das Leben so vorbildlich war, erfahren wir von Jehoshua selbst, womit wir uns später beschäftigen werden. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, bedeutet eigentlich auch nichts anderes, dass die Frucht von Gott ausgezeichnet, ausgesondert wird, was ich nicht bezweifle, obwohl wir uns bewusst sein müssen, dass trotz der Tatsache, dass der allmächtige Jehoshua schon als Kind formte, ließ er ihm immer den freien Willen. Somit war diese Segnung kein Zwang, der über ihm ausgeübt wurde. Jehova konnte ihm nur den richtigen Weg zeigen, die Entscheidung, ob er ihm folgen möchte, musste Jehoshua schon selbst treffen. Eine Segnung in der Form einer Voraussage wie in diesem Fall kommt nicht deswegen zustande, dass Gott Jehoshua beeinflusste, sondern dass er die Zukunft kennt, weil er auch über die Zeit herrscht. Bitte beachten Sie auch, dass die Segnung für Miriam in weiteren Relationen, zum Beispiel von Evangelisten und den Autoren von den sogenannten Apostelbriefen, nicht bestätigt wurde, eher das Gegenteil. Auch die Person Josefs verschwand aus weiteren Berichten. Trotz der Segnung fällt in den ersten Wörtern von Elisabeth die reinste Gotteslästerung. Die Bezeichnung von Miriam als die Mutter meines Herrn offenbart die ganze Leiblichkeit dieser Lehre und bereitet die Welt auf eine Person, die es vorher noch nie gab, sprich auf eine leibliche Mutter Gottes. Dadurch wurde sie zum etwas Besonderem. In diesen Wörtern hat Elisabeth einen leiblichen Gesalbten Gottes vorausgesagt, den sie als den Herrn nannte. Den Widerspruch, der mit derartigen Aussagen verbunden ist, wurde aber von Jehoshua im Kapitel 20 in den Versen 41 bis 44 selbst aufgeklärt. Da fragte er sie, wie kann man behaupten, der Messias sei der Sohn Davids? Denn David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich mir zu Rechten und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. David nennt ihn also Herr. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Diese Aussage bespricht mehrere Aspekte. Als erstes macht der Gesalbte darauf aufmerksam, dass jegliche Leiblichkeit ihm fremd sei, weil er ein Geist ist. Damit offenbarte er seine wahre Identität und Herkunft. Diese Aussage war auf einer Seite ein Hinweis auf seine Geistigkeit und gleichzeitig aber auch auf die Tatsache, dass die Person, die vor ihnen stand und sie ansprach, der Zimmermann aus Galiläa, nicht aus dem Haus David stammen konnte. Die Aussage zeigt den Widerspruch zwischen der realen Welt Gottes und der Verständnis der Schrift durch das Volk. Sie machte es deutlich, dass sie es nicht verstehen konnten, weil sie keine gläubigen Jehova waren. Sie erfüllten seinen Willen nicht. Sie gehörten den Blinden und Tauben an. Es war einfach eine Art offene Kritik, die sie auch nicht erkannt haben. Ein weiterer Aspekt ist die Andeutung, dass es sich um jemanden, der größer als David ist, um den Propheten, den Priester aus dem Haus Josef, der über seinen Brüdern gestellt wurde, den Ausgesonderten, den sie schon längst verstoßen und vergessen haben, handelt. Außerdem deutet der Psalm selbst darauf hin, dass die Person, die sich zu der Rechten Gottes hinsetzen sollte, auch ein Geist sein muss, oder etwa nicht. Die Aussage Elisabeth ehrt nur den menschlichen, den leiblichen Gesalbten, den sie sehen und anfassen konnte, der somit für sie zum Erlöser wurde. Sie offenbart die Blindheit und die Taubheit von Israeliten, aber auch der gesamten späteren Welt bis in den heutigen Tag, weil die Welt aus der Schrift auch nichts verstanden hat. Die Welt prahlt mit der Bibel und nennt sie das meistverkaufte Buch der Geschichte. Allerdings besteht die Bibel für die Welt nur aus einem edel gefertigten Buchumschlag, vergoldeten Rändern, aber leeren Seiten. Kehren wir zu weiteren Aussagen, die schon offiziell den Anstoß für die Einführung des Kultes einer weiblichen Gottheit als der Mutter Gottes geben, zurück. Sie ist eine der größten Gotteslästerungen aller Zeiten. Wir werden jetzt die Verse 46 bis 56 besprechen. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Macht hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen von Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Wie konnte Maria, wenn sie gottesfürchtig war, sich gleichzeitig einer solchen Abtrünnigkeit schuldig machen, indem sie sich selbst über alle anderen stellte und einen Segen über sie selbst aussprach? Es war doch keine Feststellung der Tatsache und auch keine Prophezeiung, sondern eine Anordnung, eine neue Lehre für künftige Generationen. Diese Wörter stammen mit Sicherheit nicht von einer gottesfürchtigen Person, sondern von einem Ketzer, dem Autor dieser Gruselgeschichte. Sie werden in der Schrift keine Aussage von irgendeinem Gläubigen oder einem Bedeutsamen der Schrift, welchem eine solche Aussage über eigene Person über die Lippen ging, vorfinden. Wenn Gott es zu einem ausgesprochen hätte, wäre es was anderes. Es gab viele Gesegnete in Israel, viele bedeutende Persönlichkeiten der Schrift, aber keiner hat jemals so etwas von sich selbst behauptet. Wenn wir uns in diese Aussage vertiefen und an die Umstände des Geschehens denken, kommen wir automatisch zur Auffassung, dass wir hier mit der Ausnahme der Lästerung selbst mit der Danksagung von Anna, der Mutter Samuels, zu tun haben. Ihre Danksagung war eine Prophezeiung, aber im Fall dieser Aussage haben wir nur mit einer Anordnung für die Einführung einer falschen Lehre zu tun. Wir werden viele von diesen Sätzen in den Psalmen und Prophezeiungen vorfinden und der Verfasser dieser ketzerischen Geschichte hat sie sehr clever zusammengeführt, um eine angebliche Danksagung von Miriam zu erschaffen. Allerdings finden wir keine Widerspiegelung dieser Geschichte bei einem der Apostel, die aber in den Briefen zu finden sein sollten, falls dieses Märchen der Wahrheit entsprach. Zusätzlich ist es sich eher schwer vorzustellen, dass Maria, also eine so enge Verwandte von Elisabeth, noch vor der Geburt Johannes nach Hause fuhr, aber gerade das deutet das Evangelium an. Meine Damen und Herren, Wörter, die hier gefallen sind, sind eine Einführung, die Verehrung dieser Frau und da sie angeblich von angeblichen Heiligen Gottes, weil es sich doch um die Evangelisten handelt, niedergeschrieben wurden und die Zukunft betreffen, haben sie den Charakter von Prophezeiungen. Aber Vorsicht mit der voreiligen Freude, weil sie über die Abtrünnigkeit vom Glauben prophezeien. Der eigentliche Sinn und das Ziel der angeblichen Aussage von Maria offenbart sich erst, wenn wir den Satz umbauen. Siehe, von nun an preisen miserlich alle Geschlechter. Der Übersetzung bedingt bringt ein wenig Frömmlichkeit ins Spiel. Wenn wir aber den Satz den Intentionen des Autors der gesamten Geschichte entsprechend, also an das Gesamtbild der Geschichte Acht nehmen und den Satz Übersetzung bedingt umändern, bekommen wir Folgendes. Siehe, von nun an werden mich alle Geschlechter selig preisen. Jeder Betonung nach und der Übersetzung bedingt haben wir hier mit einer Erhöhung einer Person über allen anderen zu tun. Entspricht ihre Aussage den Tatsachen? Leider nicht, weil tatsächlich Maria nicht selig gepriesen, sondern selig gesprochen wurde. Und das ist ein Riesenunterschied. Die Kirche der Ketzer preiste sie doch gar nicht und niemals glückselig, sondern hat Maria selig gesprochen. Es handelt sich in Wirklichkeit um ein der Geschehnisse, die der Prophet Daniel im Kapitel 11 voraussagte. Ich werde das Thema in der nächsten Folge besprechen. Kapitel 5. Die Geburt. Wir gehen zum nächsten Punkt des Vortrages, und zwar zu den angeblichen Fakten, die mit der Geburt des Zimmermannes Jehoshua, des Sohnes Josefs, verbunden sind, über. Wir fangen im Kapitel 2 in den Versen 1 bis 23 des Evangelium nach Matthäus an. Als Jehoshua zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrte des Volkes zusammenkommen und erkündigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, denn so steht es bei den Propheten, du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geh und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog von ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weinrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes will das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, unterließ ihn Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rachel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht rüsten lassen, denn sie waren dahin. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, dass durch die Propheten gesagt worden ist, er wird Nazaräer genannt werden. Problemfall Nummer 1. Herod der Große. Wir beginnen mit den ersten 3 Versen, die über den Verwalter, den Klientenkönig von Judäa, Herod dem Großen, berichten. Er verwaltete Israel im Namen Roms, obwohl er ein Edomite, aber auch ein römischer Bürger war. In der Einheitsübersetzung spricht man heutzutage nur noch von 3 Sterndeutern, nicht mehr von 3 Königen, was man jahrhundertelang behauptete unter falschen Lehre, dass 3 Könige aus der Ferne kamen, um den König der Nationen zu begrüßen, den entsprechenden Ausdruck zu verleihen. Was für ein Schwachsinn! Diese Weisen oder Sterndeuter kamen entweder vom Westen, weil sie einem im Osten aufgehenden Stern folgten, was das Innere der arabischen Halbinsel bedeuten würde, oder auch aus dem Osten als eine Bezeichnung für die ganze Region wie der Nahe Osten. Allerdings handelt es sich nur um eine europäische, also entweder römische oder griechische Ausdrucksweise. Wie bekannt ist, betreffen alle Ereignisse in diesem Kapitel, der aber laut der römischen Unterlagen 4 Jahre von der angeblichen Geburt von Jehoshua gestorben ist. Es würde bedeuten, dass die 3 Könige, Weisen oder auch Sterndeuter, Herod schon nach seinem Tod besuchten. Die offizielle Lehre hat bewiesen, dass Jehoshua mindestens 4 Jahre früher geboren sein musste, als die Weisen der Kirche der Ketzer errechnet haben. Wie gesagt, war Herod kein Israelite, sondern ein Edomite und wurde zum Klientenkönig über Palästina von dem Kaiser Octavian im Jahr 30 vor unserer Zeitrechnung berufen. Man schrieb ihm den Ausbau von Jerusalem zu, das Gebiet Palästinas wurde nach seinem Tod zwischen seine 3 Söhne geteilt. Einer von ihnen, Herod Antipas, regierte Galiläa, den nördlichen Teil des Landes. Problemfall Nummer 2, der König. Aus welchem Grund die Weisen oder Sterndeuter dem Stern nachliefen? Das Ziel war, den neuen König von Israel, also einen Herrscher, zu begrüßen. Sie haben also keinen Priester, Propheten oder den Erlöser der Welt gesucht. Als einen Gesalbten kann man nicht nur einen künftigen Herrscher, sondern auch zum Beispiel einen hohen Priester bezeichnen. Auch Priester wurden in ihr Amt eingesalbt. Sie suchten also nach einem König und erst die Aussage von Herod bringt die Bezeichnung von einem Messias, also von einem Gesalbten, ins Spiel. Schon diese Tatsache ist ein Hinweis, dass das Fundament der falschen Lehre der Welt vom Anfang an sehr wackelig war. Die Welt folgte dem falschen Pfad leider nicht unabsichtlich, sondern vorsätzlich. Nur diese eine Aussage, die selbstverständlich mit der überzeugenden Kraft des Schwertes gestärkt wurde, machte aus dem Mann der Schmerzen den finalen Nachkommen Abrahams. Diese Tatsache ist der sichtbare Beweis, dass weder ein Blinder, weder ein Taube die Erkenntnis bekommen werden. Der gläubige Teil der Hebräer, welcher den von Mose vorausgesagten Propheten sowieso verstoßen hat, erwartet weiterhin ihren Messias, der aus dem Haus Davids kommen sollte. So wie es leider aussieht, werden sie diesen aber niemals zu Gesicht bekommen, weil keiner, der nicht zum Josef geht, je satt werden wird. Sie werden einfach das Gericht Gottes nicht überleben. Problemfall Nummer 3, der Stern. Was jetzt die Thematik des Sternes, dem die Weisen oder die Sterndeuter gefolgt sind, angeht, möchte ich Sie an eine der ersten Prophezeiungen erinnern, die von dem Propheten Gottes Bileam stammte. Wir haben diese Voraussage aus dem Kapitel 24, Vers 17 in dem 4. Buch Mose in der 6. Folge besprochen. Zur Erinnerung, Gott hat die Aussage Bileams, die ein Fluch sein sollte, in den Segen für Israel geändert. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel, und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Der Stern und das Zepter, meine Damen und Herren, bedeuten nämlich Ereignisse, die für Bileam in eine unabsehbare Zukunft stattfinden sollten. Was das Zepter angeht, können wir eine absolute Sicherheit haben, dass es sich um den finalen Nachkommen Abrahams, also auch Judas, handeln sollte, weil Juda die irdische Herrschaft bis zur Ankunft des besagten Schilochs versprochen wurde. In einem solchen Fall konnte die Aussage über keinen der vergangenen Herrscher Israels handeln, weil keinen von ihnen je geschafft hat, die ethnischen Gruppen, die genannt wurden, endgültig zu vernichten. Diese Wörter konnten also nur die Ankunft des endgültigen Nachkommens betreffen, der erst nach der Vernichtung der Welt Satans erscheinen wird. Bevor er jedoch antrifft, muss der Stern aus Jakob aufgehen. Zuerst der Stern und erst später das Zepter, so hat die Schrift die Reihenfolge bestimmt. Dieser Stern, meine Damen und Herren, konnte nur der Prophet Jehoshua, der Gesalbte, Metera, der gekreuzigt wurde, gewesen sein. In seinem Inneren befand sich der besagte Schiloch, der Engel, der Sohn Gottes. In diesem Fall, wenn wir die Prophezeiung mit einbeziehen, folgten die Weisen einem wirklichen Stern, der schon ca. 14 Jahrhunderte zuvor vorausgesagt wurde. Problemfall Nummer 4, der Besuch. Wenn wir uns einen weiteren Aspekt der Beschreibung anschauen, finden wir heraus, dass die Sterndeuter nicht nur den schon seit Jahren toten König besuchten, sondern bis nach erwähnte Bethlehem vordrangen, um in einem Kuhstall die Familie Josefs vorzufinden. Wie ich schon in der 8. Folge erklärt habe, als wir uns den Psalm 72 vornahmen, hat die Aussage nichts mit der Ankunft des Gesalbten zu tun, schon nur deswegen, weil die Könige, die dort erwähnt wurden, nicht die Herrscher aus dem Osten sein konnten. Tarschisch, die Inseln, also Kittim und Sheba, lagen im Westen, Norden und Süden Israels. Auch der Psalm selbst wurde laut der Zuordnung, der ich zwar nicht vertraue, dem Sohn von David gewidmet. Trotz all den Widersprüchen zwang man die Auffassung auf, dass dieses Märchen viel früher vorausgesagt wurde. Nichts wie Lügen. Wir müssen uns auch im Klaren sein, dass, wenn das Kind so kostbare und für einen Otto-Normalverbraucher wie der arme Josef unerschwingliche Geschenke bekommen hätte, wäre Josef zu einem reichen Mann geworden. Er hätte nicht mit einer Frau und einem Baby auf einem Esel durch das Land ziehen müssen. Direkt nach der Ankunft der Weisen hat er angeblich den Befehl erhalten, nach Ägypten zu fliehen, was auch angeblich von Propheten vorausgesagt wurde. Ich habe mich dieser Manipulation in der 8. Folge angenommen und sie restlos aufgeklärt, weil das gesamte Buch Hosea das Volk Israel als eine Einheit betrifft. Es gibt da keine einzige Aussage, die eine Einzelperson betreffen würde. Aus den Aussagen, die die Schrift beinhaltet, geht deutlich hervor, dass jegliche Flucht nach Ägypten für alle Generationen und jeden Hebräer für alle Zeiten verboten war. Sie wurde von Jehovah persönlich verboten. Auch keiner der Apostel erwähnte mit einem Wort solch ein Ereignis, sowie keine Hinweise aus der Jugend von Jehoshua, weil es einfach keine gab. Wer würde Ereignisse aus dem Leben eines Sohnes eines verarmten Zimmermannes dokumentieren? Hallo? Wo sind wir denn? Wovon reden wir da? In der Folge 9 habe ich auch das angebliche Gemetzel an Kindern in Rama, die dem schon zu dieser Zeit toten Herod in die Schuhe geschoben wurden, aufgeklärt. Ich habe die gesamte Prophezeiung Jeremias und nicht nur einen Satz vorgeführt und das Ausmaß der Manipulation der Ketzer verdeutlicht. Wie ich es bewiesen habe, betraf diese Voraussage den Aufmarsch der Babylonier in Ramech, die im Norden des Landes lag und dem Stamm Ephraim angehörte. Ramech liegt 140 Kilometer Luftlinie nördlich von Jerusalem und 170 Kilometer nördlich von Bethlehem. Es würde bedeuten, dass den Soldaten des toten Herods ihr GPS-Gerät kaputt gegangen sein musste, weil sie 5 Tage lang nach im Norden des Landes liegende Ramech und nicht nach Bethlehem wanderten oder sollte man sagen, herumirrten. Wenn aber die Prophezeiung Jeremias Bethlehem betreffen sollte, würde sie auch von Bethlehem berichten. Wenn wir den nächsten Aspekt, also die Rückkehr aus Ägypten, unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, dass wir auch in diesem Fall auf Widersprüche stoßen. Als Josef nach Judäa aufbrach, hat er sich doch anders überlegt, weil er Angst vor dem Sohn Herodes hatte und ist nach Galiläa, sprich quer durch das Gebiet von Judäa bis nach Norden in das Gebiet von Naphtali gewandert, um sich in Nazareth anzusiedeln. Es sollte sich dadurch eine mir unbekannte Prophezeiung erfüllen, die man Messias als Nazaräer bezeichnen sollte. Diese einzige Prophezeiung, die in Frage kommen konnte, ist die, die Zerubabel betraf. Außerdem gibt es in der Schrift keinen einzigen Hinweis, der einer solchen Stadt betreffen konnte, obwohl, wenn man mit der Person des Messias verbunden werden sollte, musste es mehrere geben. Aber die sogenannten Väter der Kirche der Ketzer nahmen an, oder eher haben es mit Gewalt eingeführt, dass der Name Nazareth, Nasrat, auf Basis des hebräischen Wortes Nasser, was einen Spross bedeutet, entstanden wurde. Sie haben sich dabei auf die Prophezeiung aus dem Kapitel 11 des Buches Jesaja berufen, diese besagt, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isaias und ein Schüssel aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf Basis dieser Aussage hat man eine Geschichte zusammengebastelt, dass der Messias ein Nazaräer bezeichnet wird. So einfach geht das. Das einzige Problem dabei ist, dass diese Prophezeiung die Zeiten nach der Vernichtung der Welt Satans, also das Paradies, betrifft. Sie spricht von dem finalen Nachkommen Abrahams. Die sogenannten Väter der Kirche der Ketzer haben auch dabei zusätzlich einiges verschwiegen. Sie haben zum Beispiel verschwiegen, dass der Name Nazareth vor allem seine Wurzel in dem hebräischen Wort Nazar hat, was einen Wachturm, einen Beobachtungsposten, also einen Platz, wo Soldaten stationieren, bedeutet. Die Ortschaft wurde auf einem flachen Hügel und in dem darunter liegenden Tal gegründet. Sie ist von mehreren Hügeln umgeben, die aber nicht über 400 Meter herausragen. Gerade eine solche Charakteristik des Geländes sollte ein Verweis auf einen Beobachtungsposten, einen Wachturm, hindeuten. Bestimmt handelt es sich nicht um den Hinweis, dass man auch in dieser Region, wie im ganzen Israel, sich mit dem Weinbau beschäftigte. Außerdem, als wir den 31. Kapitel des Buches Jeremia besprachen, sprach der Vers 6 von den Wächtern auf dem Gebirge Ephraim und nicht von Naphtali. Es handelt sich immerhin um eine Entfernung von 100 Kilometer Luftlinie. Im hebräischen Tanach nutzte man hier als den Wächtern den Begriff Nozerim. Und das wäre ein Hinweis dafür, dass der Name Nazareth einen Wachturm bedeutete. Es wäre, weil es unglücklicherweise mit der Aussage aus der Prophezeiung, die von den Bergen Ephraim spricht, übereinstimmt. Wäre das einem nicht genug, dass wir mit einer riesigen Manipulation zu tun haben, möchte ich noch hinweisen, dass sogar die Beschreibung der Stadt, die wir bei Lukas vorfinden, den Tatsachen widerspricht. Ich meine hier die Aussage aus dem Kapitel 4 in den Versen 28 bis 30. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jehoshua zur Stadt hinaus, sie brachten ihn auf den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Womöglich fragen Sie sich, was ich gemeint habe. Es geht um die Topographie des Geländes und den Bericht im Evangelium nach Lukas. Die Beschreibung deutet darauf hin, dass man Jehoshua auf die Spitze des Hügels oder des Berges, auf welchem sich die Stadt befand, hinausführte, um ihn in die Tiefe zu werfen. Der Text deutet an, dass sie ihn bestimmt vor sich hingetrieben haben und dass er am Ende des Weges stoppte und umkehrte, indem er durch die Menge ging. Warum kehrte er um? Bestimmt aufgrund eines Abgrunds, der ihm den weiteren Weg vorwärts unmöglich machte. Womöglich fragen Sie sich jetzt, worin das Problem liegt. Das Problem ist die Tatsache, dass es in Nazareth und auf den umliegenden Hügeln keinen Abgrund gibt, weil die gesamte Gegend aus Hügeln besteht, deren Neigung ca. 30 Grad beträgt. Nicht mal der Berg Hakedumin mit einer Höhe von fast 400 Meter besaß jemals eine Stelle, die man als einen Abgrund bezeichnen konnte. Sogar die Einwohner der Gegend wehren sich gegen die Geschichte der Kirche der Ketzer, wehren sich gegen den generationenslangen Humbug, Schwindel, mit dem Abgrund, von welchem Jehoshua hinabgestürzt werden sollte. Sogar die Beschreibung, die im Evangelium nach Lukas vorhanden ist, widerspricht sowohl der Topographie der Gegend sowie dem klaren Menschenverstand. Hakedumin wurde bis heute nicht bebaut und der Fuß des Berges befindet sich in einer Entfernung von ca. 2 Kilometer von dem Stadtzentrum von Nazareth. Danach geht es aufwärts bis auf den Gipfel des Hügels. Um dorthin zu gelangen, musste man erst 2 Kilometer durch unwegsames Gelände, um anschließend fast 1 Kilometer bergaufwärts laufen, an dem es sowieso keinen Abgrund gibt. Dieser Weg widerspricht der Beschreibung von Lukas und der Logik, weil wer, wenn er von Wut erfüllt ist, einen solchen Aufwand auf sich nehmen würde? Überlegen Sie doch selbst, welche von Wut erfüllte Menschenmenge wäre bereit, am Tag des Sabbats, wenn jegliche Wanderungen, ausgenommen zur Synagoge, verboten waren, 3 Kilometer weiter Strecke zu laufen, anschließend eine Bergsteigung, um jemanden von einem Abgrund hinabzustürzen, der niemals existierte, statt den Schuldigen an Ort und Stelle zu steinigen? Wer kann einem solchen Humbug den Glauben schenken? Meine Damen und Herren, 300 Jahre später, ein Schriftgelehrter in den Diensten von dem Kaiser Konstantin, Eusebius von Caesarea, legte die Lokalisation des Berges, von welchem der Prophet hinabgestürzt werden sollte, fest. Womöglich gehörte er selbst zu den Autoren der größten Lügen der Weltgeschichte, die an dem Aufbau der falschen Lehre, an der Neuzusammenfassung der Schriften des Neuen Testaments beteiligt waren. Alle sie dienten vom Anfang an Rom. Ich erinnere, dass alle Gelehrten der damaligen Welt den Reichsten der Welt angehörten, weil nur solche sich die Education leisten konnten. Diese konnte man aber später nur unter den Flügeln der Kirche der Ketzer absolvieren. Es waren immer die Eliten, die die Richtung bestimmten, und ob es sie mir glauben oder auch nicht, es hat sich bis heute nichts geändert. Wir, die Gläubigen Jehovas, sollten die Welt ernsthaft fragen, auf Basis welcher Lehre die sogenannten Christen als Nazaräer bezeichnet werden sollten. Wurden sie danach bezeichnet, weil sie sich mit dem Weinbau beschäftigten, oder danach, dass sie die Wächter der Wahrheit Gottes sein sollten? Die sogenannten Väter der Kirche der Ketzer verschwiegen der Welt auch, dass sogar die Israeliten selbst gar keine Assoziation mit der Ortschaft Nazareth in Bezug auf die Ankunft ihres Messias besaßen. Im Gegenteil, wenn man die Aussage von Nathanael aus dem Kapitel 1, Vers 46 des Evangeliums nach Johannes in Betracht zieht, hat man eher mit einem Widerspruch zu tun. Da sagte Nathanael zu ihm: Aus Nazareth? Kann von dort etwas Gutes kommen? Diese Aussage lässt eher keine Zweifel in Bezug auf diese Gebiete. Die Väter der Kirche der Ketzer haben auch verschwiegen, dass Josef laut den Aussagen von Lukas noch vor der Geburt Jehoshuas schon in Nazareth wohnte. Im Kapitel 2 lesen wir doch Folgendes. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So ging auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem hieß. Aber wir haben doch vorhin gelesen, dass Josef sich erst im Nazareth niederließ, nachdem er aus Ägypten zurückkam. Beide Berichte, was auch in den Evangelien zu einer Art Standard wurde, widersprechen sich gegenseitig. Dazu berichtet die Aussage von Matthäus, dass die Sterndeuter in das Haus, wo sich die Familie befand, kamen. Es ist stark anzunehmen, dass die Familie Josefs in Bethlehem ansässig war. Die Aussage lautet: Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Ich verschweige schon die Tatsache, dass die Person Josef schon wieder aus dem Bericht, als er gar nicht existierte, verschwand. Es sieht so aus, dass sie in Bethlehem lebten und nicht nur wie bei Lukas in einem Stall schliefen. Die so geschätzten Väter der Kirche der Ketzer haben auch die Tatsache der Migration des Volkes innerhalb Palästina verschwiegen. Auf einigen Stellen der Evangelien, wie bei Johannes, findet man versteckte Hinweise, die klar über das Gegenteil berichten. Die Tatsache ist, dass die Judäer gar keine Kontakte mit den umliegenden Stämmen Samariens unterhielten. Somit wurden Pilgerfahrten nach Jerusalem erst gar nicht möglich, weil die Stämme Samarias auf den Berg Gerizim schon Jahrhunderte zuvor verbannt wurden. Judäer betrachteten sie wie die Heiden, Menschen der schlechteren Sorte, und deswegen konnte kein Judäer im Gebiet von zum Beispiel Naphtali wohnen, aber es wäre auch nicht zulässig, dass ein Ephraimite oder Naphtalite sich in Judäa ansiedeln würde. Somit konnte Josef der Volkszählung wegen nach Ephrata reisen, weil er ein Ephraimite sein musste, der vielleicht in Ephrata, aber schon nicht in Bethlehem geboren wurde. Er musste aber nicht in Ephrata geboren sein, sondern woanders auf dem Gebiet Ephraims. Er konnte, musste aber nicht. Außerdem, die Reaktion der Bevölkerung, wenn ein Judäer seinen Sohn Josef oder Ephraim, Naphtali etc. nicht zum Beispiel Juda nennen würde. Es wäre ein Verbrechen an eigenem Stamm. Und somit unzulässig und unmöglich. Auch kein Ephraimiter hätte seinen Sohn Juda, Benjamin oder eben Manasses genannt. Die Namen der Patriarchen gab man ausschließlich den Angehörigen dessen Stammes an. Somit ordnet der Name Josef seine Zugehörigkeit nur den Stämmen Ephraims oder Manasses zu, eher aber dem Stamm Ephraim, dem von Jakob auserwählten Erstgeborenen. Er stammte also aus dem Heidenland, war also Samarianer und von einer Seite durch die Aussagen von Jehoshua, wie bei Johannes, als ein Beispiel eines Gläubigen dargestellt wurde. Auf andere Seite aber, wie bei Matthäus im Kapitel 10 in den Versen 5 bis 6, als das Schlimmste vom Schlimmsten. Diese 12 sandte Jehoshua aus und gebot ihnen, geh nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geh zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Meine Damen und Herren, wir haben hier mit dem Verwerfen von 10 Stämmen der Hebräer, die nicht mal dem Volk Israel angerechnet wurden, zu tun. Die wurden den Heiden, den Fremden, den Ungläubigen gleichgestellt und verstoßen. Welche Schafe und wo sollten die Jünger nach den verlorenen Schafen suchen? Die angesehenen Väter der Kirche der Ketzer haben auch verschwiegen, dass die Prophezeiung von Jesaja, auf welche sie die falsche Herkunft ihres Messias gestützt haben, aber auch alle anderen, die von den Nachkommen Davids sprechen, über den finalen Nachkommen Abrahams, der es im Paradies erscheinen sollte, berichten. Sie konnten also mit all den vergangenen Ereignissen rund um Jehoshua nichts Gemeinsames gehabt haben. Meine Damen und Herren, auch die gesamte Geschichte und Herkunft Josefs ist eine Lüge. Eine ungeheuerliche Manipulation der Kirchenväter, um die zu den Zeiten des Geschehens allgemein bekannte Tatsachen, die die Herkunft des Propheten der Nationen betrafen, irgendwie den Voraussagen über den aus dem weltbekannten königlichen Haus David stammenden Gesalbten zu verknüpfen. Man hat dabei versucht, jegliche Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Lehre wenigstens sehr oberflächlich glaubwürdig erscheinen zu lassen. Man hat sogar versucht, Maria die Abstammung von David zuzuordnen. Eine Lüge jagt die andere. Die Welt schweigt und den Widersprüchen wird auch kein Ende gesetzt, weil wir noch lange nicht am Ende sind. Gehen wir also zu den sogenannten Unstimmigkeiten im Evangelium nach Lukas im Kapitel 2 in den Versen 6 bis 39 über. Ich bezeichne sie einfach als Lügen. Wir beginnen mit den Versen 6 bis 16. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in eine Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen haben und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. Eine bewegende Geschichte, die jedoch nur auf Sand aufgebaut wurde. Erstens. Auf dem Gebiet des Palästinas übernachten die Schafsherden auf den Wiesen zwischen April und Oktober, weil es anders nicht geht. Es war schon so vor 3000 Jahren und seitdem hat sich nichts geändert, weil das Klima das längere Verbleiben einfach nicht zulässt. Schon diese bekannte Tatsache ist ein Beweis dafür, dass in der kirchlichen Geschichte etwas nicht stimmt, zumindest, dass das Kind Ende Dezember geboren sein sollte. Außerdem liegt Bethlehem nur 30 Kilometer von Jerusalem entfernt und solch bedeutsame Neuigkeiten kämen am Palast des Herodes spätestens nach 2-3 Tagen an, so dass er darüber bestimmt nicht von irgendwelchen Fremdlingen aus dem Osten erfahren musste. Zweitens. Welcher Engel konnte den Hirten über die Geburt eines Retters, sprich Messias, berichten, wenn der Wahre ein Geist ist, der Sohn Gottes, wovon sogar Satan wusste, weil er doch höchstwahrscheinlich ein Höhergestellter wie Satan sein musste. Wenn jemand unter diesen Umständen geboren wurde, dann bestimmt nicht in der Stadt Davids und nicht der Messias, sondern das Gefäß, der Prophet, den Mose ca. 14 Generationen zuvor voraussagte. Der Engel konnte nur über die Geburt des künftigen Propheten berichten, aber würde er es auch tun? Er ist doch nicht als Prophet geboren worden, sondern ca. 30 Jahre später er erst zum Propheten werden sollte. Welchen Sinn hätte für die Israeliten eine solche Information gehabt? Ich behaupte das absolut keinen Sinn, und falls eine solche Information übermittelt wäre, wurde sie auch, so wie es aussieht, schnell vergessen, weil den Berichten der Evangelisten zufolge sein Erscheinen 30 Jahre später eher alle überraschte, so dass ihm nicht viele den Glauben schenkten. Der Retter ja, aber geboren nein, weil er im Himmel lebt. Der Retter und der Erlöser ist Jehovah selbst, der für alle Zeiten heilig ist. Ich möchte kurz nochmal zur Aussage von Micha zurückkehren, also zu der einzigen Prophezeiung, die den Namen Bethlehem Ephrata nutzt und sie mit den Nachkommen Davids in Verbindung setzt. Dieser Name wurde zu Unrecht in den Evangelien benutzt, weil in Bezug auf den Herrscher die Prophezeiung definitiv die Zeitperiode, die erst nach dem Gericht Gottes anbricht, anspricht. Sie lautet doch folgendes: Aber du, Bethlehem Ephrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Sein Ursprung liegt in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Diese Aussage bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass es sich um eine geistige Person handelt, deren Anfänge in der Urzeit, in der Ewigkeit liegen, wie es die Elberfelder-Übersetzung darstellt. Sie existierte bestimmt lange bevor die materielle Welt erschaffen wurde. Diese geistige Person wird Israel im Körper von dem finalen Nachkommen, der aus Bethlehem kommt, regieren. Darüber berichtet auch die Offenbarung Johannes. Bethlehem Ephrata stellt eine symbolische Verbundheit des Volkes Gottes dar. Aber ich erkenne hier auch Hinweise auf eine zweite Person, die aus Ephrata, weil der Vers 2 folgendes berichtet: Darum gibt der Herr sie preis, bis die Gebärende einen Sohn geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder heimkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in hohem Namen Jehovah, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit leben, denn nun reicht seine Macht bis an die Grenzen der Erde, und er wird der Friede sein. Jetzt müssen wir auch eine weitere Möglichkeit in Erwägung ziehen, und zwar, dass die letzte Aussage über das Leben in Sicherheit eine Zeitperiode betrifft, die direkt nach der Kreuzigung eingetreten ist. Hätte der Allmächtige schon damals die Macht ergriffen, wäre der Pakt zwar erfüllt, aber Satan hätte keine Gelegenheit bekommen, die neue Herde Gottes zu versuchen. Diese Etappe muss relativ lang sein, um die Gerechten hervorzubringen. Ein Mensch muss sich doch erst als gerecht erweisen, indem er als ein Gerechter lebt. Man benötigt doch Generationen, um sich hervorzubringen, damit sie sich der Erlösung würdig erweisen. Schließlich muss die gesamte Welt Gottes zur Vollkommenheit zurückkehren. Die Gebärende brachte in Ephrata Jehoshua zur Welt, in wessen Körper der Sohn Gottes eintreten sollte, um die Sünde Satans zu sühnen und seine Beschuldigungen zu kippen. Er war der Hirt, der die Brüder Israels zum Gott bringen sollte. Somit ergreift der Allmächtige schon im Moment der Kreuzigung die Macht über der Welt, weil Satan sowieso verloren hat. Es wäre das erste Szenario bezüglich der Ankunft des Propheten. Das zweite Szenario kann auch die Zeit direkt von der Vernichtung der Welt betreffen, weil der Offenbarung nach die Gläubigen Gottes, die kurz vor dem Ende erscheinen, sich gegen das Tier aufheben werden, weil sie die Wahrheit kennengelernt haben. Sie werden sich dem Tier widersetzen, nach Jehovah suchen und somit zu den Brüdern Israels zurückkehren. Beide Möglichkeiten erfüllen die Prophezeiung mit der Ausnahme, dass das erste Szenario die Entstehung der Herde der gerechten Gottes ausschließt, was nicht akzeptabel ist, da sonst das Hauptziel, sprich die Rückkehr zur Vollkommenheit der Welt, unmöglich wäre. Bis auf das erste Ereignis haben wir definitiv mit Geschehnissen zu tun, die aus unserem Sichtpunkt erst, vielleicht sogar sehr bald, antreten werden. Es geschieht, nachdem die Welt von den Sünden befreit wird und unter die Herrschaft des finalen Nachkommen Abrahams fällt. In dem Fall wird die Gebärende es in der Zukunft ihren Nachkommen aus dem Haus David zur Welt bringen, der von dem Geist aus dem Himmel geleitet wird. Auf keinen Fall konnte es in der Vergangenheit und wird auch nicht in der Zukunft die der ganzen Welt vorgehaltene Maria gewesen sein oder werden wird. Es handelt sich im Fall von dieser Person um die Gemeinde Gottes. Sie ist als diejenige dargestellt, die in der Offenbarung Johannes vom Drachen gejagt wird. Sie sollte von dem uralten Drachen, sprich Satan, verfolgt werden. So wie sie in der Vergangenheit einen Sohn, also den Propheten Jehoshua, zur Welt brachte, so hat sie auch später die Nachkommenschaft geboren, die vor dem Drachen an einem wüsteren Ort geschützt bleibt. Gleich sie, so wie ihre Nachkommenschaft, sollte von Satan verfolgt, bis sie fast vernichtet werden. Diese Nachkommenschaft muss aber irgendwo bis heute existieren und erst vor dem Ende wird sie sich gegen das Tier erheben. Als wir es die Aussagen von Lukas näher betrachtet und analysiert haben, klingen sie sehr bewegend und ich würde mich auch freuen, wenn die Visionen von den Schäfern der Wahrheit entsprechen würden, aber leider bin ich fest davon überzeugt, dass wir nur mit einer billigen Manipulation zu tun haben. Das Ziel war die Berufung einer neuen, leiblichen Gottheit, die ans Kreuz geschlagen wurde, um unsere Sünden zu büßen. Man spielte dabei auf dem Schuldgefühl jedes Menschen. Wir verfolgen den Verlauf der Geschehnisse weiter und so lesen wir in den Versen 16 bis 23, dass die Schafshirten an dem Geburtsort ankamen. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und preisten ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jehoshua, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Dann kam für sie der Tag vor dem Gesetz des Mose vorgeschriebene Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es hieß, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Das Erste, was man bemerkt, ist eine erneute Abwesenheit Josefs, der doch bei der Geburt eher gewesen sein musste, weil man davon keine anderen Person spricht. Es sieht so aus, dass die junge Frau in Einsamkeit ohne jegliche Hilfe entbunden hat, was eigentlich nichts Ungewöhnliches wäre, aber wenn man die Umstände berücksichtigt, schon sehr nachdenklich macht. Auf jeden Fall hat sie kurz nach der Geburt Besucher in Form von Schafshirten bekommen. Was aber sehr wichtig erscheint, ist die Tatsache, dass Miriam alle Hinweise bezüglich ihres Sohnes in der Erinnerung behielt, was ihr späteres Verhalten eher nicht bestätigt. Auch Josef, falls doch anwesend, aber nur einfach nicht erwähnt würde, musste über alles informiert sein. Ich möchte Sie bitten, diese Hinweise in Erinnerung zu behalten, weil schon aus rein psychologischer Sicht das Verhältnis zu einem Kind, das unter solch wunderbaren Umständen gezeugt und entbunden wurde, sprich unter der Betreuung der himmlischen Mächte, bestimmt eine besondere Art wäre. Allerdings finden wir keine Bestätigung darüber in den Evangelien, sondern eher das Gegenteil, darüber aber später. Im Moment konzentrieren wir uns an der Beschneidung des Jungen am 8. Tag und somit gehen wir zum Vers 22 über. Er berichtet von dem Besuch im Tempel, nachdem Miriam die Zeit ihrer Bereinigung hinter sich brachte, was der 3. Buch Mose im Kapitel 12 in den Versen 1 bis 8 genauestens erklärt. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel. Wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage unrein sein, wie in den Tagen der Unreinheit ihres Unwohlseins wird sie unrein sein. Und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Weiter in Vers 6. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer, zum Priester an den Eingang des Zeltens der Begegnung. Und er soll es von dem Herrn darbringen und Sühnung für sie erwirken, und sie wird rein sein vom Fluss ihres Blutes. Das ist das Gesetz der Gebärenden bei einem männlichen oder bei einem weiblichen Kind. Und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichende nicht findet, soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Und der Priester soll Sühnung für sie erwirken und sie wird rein sein. Meine Damen und Herren, die Tage der Bereinigung nach der Geburt dauerten in Israel volle 40 Tage, was bedeutet, dass die Mutter des Kindes die ganze Zeit das Haus, in dem sie entbunden hat, es gar nicht verlassen dürfte. Sie durfte auch keinen Besucher mit Ausnahme des Ehegatten empfangen, weil sie als unrein galt und somit auch von keinen Sterndeutern, Schafshirten oder sonst jemanden gesehen werden konnte. Josef, aber nicht Miriam, konnte ihnen das Kind zeigen. Am 8. Tag hat der Vater des Kindes genau wie Abraham den Jungen beschnitten und das war's. Erst nach den 40 Tagen dürfte die bereinigte Mutter das Haus verlassen und in den Tempel zu gehen, um Tiere für das Brandopfer mitzubringen. Nach 40 Tagen, aber nicht früher. Theoretisch gesehen mussten die Sterndeuter nach Bethlehem zwischen dem 1. und dem 40. Tag nicht später ankommen. aber sie dürfen die Mutter des Kindes sowieso nicht zu Gesicht bekommen haben. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass Miriam eine so lange Zeit in einem Kuhstall verbrachte, so dass man annehmen muss, dass sie doch in einem Haus lebten. Wenn sich alles so abspielte, wie das Evangelium nach Lukas berichtet, warum ging Josef mit seiner Frau nach Jerusalem, seinen Erstgeborenen einzuweihen? Erstens, wenn es gar nicht sein Erstgeborener gewesen ist. Zweitens, wenn laut Matthäus direkt nachdem die Sterndeuter gegangen sind, also bestimmt in der ersten Nacht, wurde Josef befohlen, das Kind nach Ägypten zu verschleppen, um es vor Herod zu retten. Er sollte nicht nach Jerusalem gehen, um Herod noch leichter zu machen, das Kind zu töten. Drittens, wenn es so wäre, bräuchte Herod, wenn er von dem 40. Tag nach der Geburt von dem Kind von den Sterndeutern erfahren hat, seine Truppen nirgendwo zu versenden. Es hätte ausgereicht, am Tempeleingang auf die Ankunft der Eltern zu warten und alle Kinder aus Bethlehem, die da ankamen, abzuschlachten. Wie ich schon anmerkte, widersprechen sich die beiden Berichte gegenseitig, was aber in Regel der folgenden Situation entspricht. Wenn man zu viele Lügen zusammenbindet, verliert man schnell den Überblick und verwickelt sich selbst. Wir gehen zum Besuch im Tempel über. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern Jehoshua hineinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lass du Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, wie dein Wort es verheißen hat. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du von den Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und die Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jehoshua gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jehoshuas: Diese ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbart werden, die selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Weiter im 39. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Diese Geschichte ist sehr rührend und ich wäre wirklich froh, wenn sie der Wahrheit entsprechen würde, weil ich in ihr keinen Widerspruch mit der Schrift und der Realität finde. Das Einzige, was nicht passt, ist die angebliche Wanderung nach Jerusalem, was im Fall eines Samarianers unmöglich war. Es drängen sich mir dabei direkt zwei Fragen auf, und zwar, wie ist es möglich, dass ein Nachkomme des Stammes Simeon in dem Tempel hauste, sowohl wie ist es möglich, dass ein Nicht-Ephraimite oder Nicht-Manassesite, also ein Nachkomme Josefs, prophezeien konnte. Wir haben hier direkt mit einer weiteren Fälschung der Tatsachen durch die Maschinerie der Ketzer zu tun, die schon wieder das Unmögliche möglich machte. Das Schicksal, das von Simeon vorausgesagt wurde, erfüllte sich in Bezug auf beide Personen, auf den Propheten Jehoshua und den Sohn Gottes, den man bestimmt auch mit dem gleichen Namen bezeichnen kann. Es fällt aber ins Auge, dass die Voraussage Simeon sich an die Mutter und nicht, wie es üblich wäre, an den Vater des Kindes richtete. Auch die Tatsache, dass die beiden Eltern so staunten, klingt sehr unglaubwürdig, wenn man die bis jetzt bekannten Umstände berücksichtigt. Weiterhin informiert uns der Vers 39, dass sie zu seinem Wohnort im naphtalischen Nazareth zurückkehrten. Wenn wir jetzt den Teil des Lebens Jehoshuas berücksichtigen, bemerken wir noch mehr ernsthafte Widersprüche, was auch das Ziel der Väter der Kirche war. Ich bin nicht der Einzige, der sich sicher ist, dass die Evangelien erst viel später aus unterschiedlichen mündlichen Relationen, Schriften und Propagandalügen durch eine sehr ungeschickte Verbindung von all den Quellen entstanden sind. Wir können davon ausgehen, was auch nicht zu übersehen ist, dass all die Schriften von Griechen und Römern, also bestimmt nicht von den Leuten niedergeschrieben oder in deren Auftrag erstellt wurden, die Israeliten waren. Die generelle Auffassung ist, dass die Schriften, sprich deren Zusammensetzung und Inhalt im 4. Jahrhundert während der Gründung der stattlichen kaiserlichen römischen Kirche eine Zensur, Änderung, Anpassung an die neue Lehre der Welt und eine Vereinheitlichung der Texte und Rituale zum Opfer fielen. Die Verantwortlichen haben gar kein oder nur ein vages Wissen bezüglich des Israels im Allgemeinen gehabt. Sie verfügten über keinerlei Erkenntnis über die Fundamente des Glaubens, geschweige von der Deutung der Prophezeiungen. Die Evangelien nach Matthäus und Lukas beschreiben auf eine absolut widersprüchliche Weise den Verlauf der ersten Momente des Lebens von Jehoshua, die von dem Sichtpunkt des wahren Glaubens sowieso bedeutungslos sind, weil sie noch vor der prophetischen Mission Jehoshuas stattfanden. Nicht er war der Erlöser, sondern stellte dem Wahren seinen Körper zur Verfügung, damit er seine Mission erfüllen konnte. Kapitel 6. Die Kindheit. Gehen wir jetzt zur nächsten Etappe des Lebens, also zur angeblichen Kindheit von Jehoshua über. Auch in dieser Zeitperiode haben die sogenannten Väter der Kirche der Ketzer viele Erfolge erzielt. Sie haben es geschafft, ein Bild zu vermitteln, das einen außergewöhnlichen Jungen darstellt. Als die einzige Quelle dient uns hier das Evangelium nach Lukas, weiterhin im Kapitel 2 in den Versen 40 bis 52. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig, Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Die Eltern Jehoshuas gingen jedes Jahr zum Pessachfest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jehoshua aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit, dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm, »Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht.« Da sagte er zu ihnen, »Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?« Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jehoshua aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Die Beschreibung deutet darauf hin, dass Jehoshua ein normal aufwachsendes Kind war. Er war vielleicht ein wenig intelligenter, sensibel und weiterentwickelt als seine Artgenossen. Es gab schon immer eine Menge solcher Kinder und heutzutage wissen wir, dass es öfters zu Problemen im täglichen Leben führt, weil solche Kinder Schwierigkeiten haben, sich in der Gesellschaft abzufinden. Auch die Bemerkung, dass er nach dem angeblichen und unerlaubten Verbleib im Tempel ihnen wieder gehorchte, ist ein Hinweis darauf, dass er zu Hause ein Problemfall war. Die Gründe sind hier unbedeutend. Den Psalmen entsprechend können wir davon ausgehen, dass er auch in der Kindheit durch die Gesellschaft an die Seite abgeschoben und zu einem Außenseiter wurde. Wir wissen, dass Gott ihn schon in der Kindheit formte. In dieser Relation finden wir schon wieder die Mutter als die einzige der Achtung würdige Person, die einen besonderen Wert darauf legte, alles in Erinnerung zu behalten. Der Vater, obwohl anwesend, wird nicht mal erwähnt, was absolut unzulässig wäre, wenn man betrachtet, dass ein Junge eher der Erziehung des Vaters als der Mutter unterlag. Die Mutter spielt die Hauptrolle, was für mich ein Hinweis ist, dass der einzige Grund, sie so massiv im Vordergrund zu stellen, die Vorbereitung für die Welt war, ihre künftige Rolle einer mütterlichen Gottheit, eine Art Mutter Erde mit einem Kind im Arm, zu erschaffen. Solche Gottheiten gehörten zum Standard damaligen, der antiken Zeit. Ich werde dieses Problem später nochmal angehen. Punkt 6. Die Geschwister. Da wir über keine weiteren Hinweise bezüglich der Jugend von Jehoshua verfügen, gehe ich zum nächsten Problemfall über, welche die Geschwister waren. Wie es bekannt ist, hat die stattliche kaiserliche römische Kirche in ihrem Götzenkult der Maria ein Bild einer ewigen Jungfrau aufgezwungen, was doch mit den Tatsachen nichts zu tun hat. Wir werden sehr schnell feststellen, dass die Evangelisten selbst einer solchen Vorstellung widersprechen. Ich werde die Gründe der Einführung des Kultes in der letzten Folge ausführlich erläutern. Sogar das Evangelium nach Matthäus im Kapitel 1 in den Versen 24-25 deutet auf Tatsachen hin, die der falschen Lehre der Welt widersprechen. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Erstens, bemerken wir, dass man von dem Sohn Maria aber nicht von dem Sohn Josef spricht, somit unterstreicht man die angebliche unbefleckte Empfängnis. Jedoch die Feststellung, bis sie ihren Sohn gebar, deutet darauf hin, dass er sie bis dahin gar nicht als seine Gattin bezeichnen konnte. Danach hat er sie aber zur Frau genommen und ganz normal als seine Gattin behandelte, weil er doch mehrere Kinder mit ihr zeugte. Es würde bedeuten, dass sie eigentlich frühestens nach 10 bis 11 Monaten seit der Hochzeit zu seiner Frau wurde, was absolut ausgeschlossen ist. Was die Geschwister angeht, so finden wir in den Evangelien einige Hinweise darüber, wie zum Beispiel im Evangelium nach Johannes im Kapitel 2, Vers 12. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Diese Aussage betrifft Ereignisse, die nach dem angeblichen Wunder der Veränderung Wassers in den Wein stattfanden. Ich persönlich lehne dieses Ereignis als unwürdig des Messias strengstens ab, weil er eine Mission von solch Wichtigkeit wie die Gläubigen Gottes zu retten, zu erfüllen hatte. Ein Wunder wie dieses wäre eines Dorfscharlatans, aber keinen Erlöser würdig. Ich weiß nicht, warum im Zusammenhang mit dieser Geschichte ich automatisch an die Aussage von Micha aus dem Kapitel 2, Vers 11 komme. Wenn da ein Mann wäre, der vom Wind nachläuft und betrügerisch lügt, ich will die Weissagen von Wein und von Rauschtrank, das wäre ein Prophet dieses Volkes. Ein angebliches Wunder, der so leiblich, so menschlich ist, dass ich es strikt ablehne, weil es eine Bande besoffener Sünder würdig ist. Er erinnert aber an einen griechischen Götzen, der derartigen Pseudowunder würdig war. Er hieß Dionysos und ich werde den Eindruck nicht los, dass diese Wunder genau auf diese falsche Gottheit erinnern und zu einer Annäherung beiden Gestalten beibringen sollte, damit die neue Gottheit ein wenig vertrauter aussieht. Als ein weiteres Beispiel führe ich eine Aussage aus dem Evangelium nach Markus, das ich, so auch viele andere, auch für die Quelle der Informationen über den Propheten halte, vor. Wir gehen zum Kapitel 3 in den Versen 31 bis 35 dieses Werkes über. Da kamen seine Mutter und seine Brüder, sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Diese Aussage wurde auch bei Matthäus im Kapitel 12 in den Versen 46 bis 50, sowohl bei Lukas im Kapitel 8 in den Versen 19 bis 21 wiederholt. Als Jehoshua noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Hier ist die Version aus dem Kapitel 8 in den Versen 19-21 nach Lukas. Eines Tages kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm, sie konnten aber wegen den vielen Leuten nicht zu ihm gelangen. Da sagte man ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Er erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Meine Damen und Herren, wir haben die gleiche Botschaft aus drei Evangelien gehört. Es handelt sich um die Aussagen, die ich vorhin erwähnt habe, als Sisi bat, sich die Einzelheiten in Bezug auf das Verhältnis zu seiner Familie und ihre Gottesfürchtigkeit zu merken. Sind Sie sich dessen bewusst, was aus dem Sichtpunkt eines gläubigen Gottes in den drei Evangelien vermittelt wurde? Die Wörter, die hier gefallen sind, sind nichts anderes als Vorwürfe, die an die eigenen Familienmitglieder gerichtet wurden. Eine Feststellung, dass jeder, wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter, bedeuten in Wirklichkeit nichts anderes als eine Feststellung, dass eigenen Familienmitglieder, die ihn sprechen wollten, nicht dazu zählten, weil sie den Willen eben nicht erfüllt haben. Es handelt sich um einen versteckten Angriff auf die Mitglieder seiner eigenen Familie und deren Kritik an diejenigen, die er zu Gemeinden Gottes nicht anzurechnen vermag, weil sie den Willen Gottes nicht taten. Die Anschuldigungen solcher Art konnten ihre Ursachen auch in dem Verhältnis zu seiner Person haben. Wir erinnern uns an die Verhältnisse im Haus Josefs, der von seinen Brüdern gehasst wurde, weil er eben was Besonderes war. Von Jakob war er besonders geliebt. Wir erinnern uns auch an die Relationen aus den Psalmen und von den Propheten, die eher kein schönes Bild seiner Jugend voraussagten. Man sprach direkt, wie bei Jeremia, von dem Verrat in seiner Familie. Es werden bald noch andere Aspekte von solchen Verhältnissen offengelegt werden. Ein sehr wichtiger Aspekt aller diesen Aussagen ist dieser, dass, wenn die Mutter, geschweige schon von Geschwistern, zu ihm gekommen ist, bedeutet, dass sie gar nicht mit ihm und seinen Schülern verblieb, aber gerade das versucht uns von Beginn an, die Kirche der Ketzer zu vermitteln, oder sollte ich eher sagen, aufzuzwingen. Sie vermittelt der Welt eine Mutter, die allanwesend ist, sich ständig in seiner Gegenwart befindet und sich um ihn sorgt. Dieser Eindruck oder eher Lehre ist eine Lüge, die die Schriften selbst belegen. Es ist auch nicht schwer herauszufinden, was die wahren Gründe für derartige Besuche der Familienangehörigen gewesen sein konnten. Informationen dazu finden wir im Evangelium nach Markus im Kapitel 3 in den Versen 20 bis 21. Jehoshua ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Das ist also der wahre Grund der angeblichen Sorge der Mutter und seiner Geschwister gewesen. Keiner spricht mehr von einer besonderen Fürsorge für den besonderen Sohn, rund um welchen sich doch seit seiner Geburt so viel ereignet hat. Visionen, Engel, Fanfaren etc., welche sie doch nicht vergessen haben wollten. Verhalten sie so die Familienangehörige, wenn sie eine Gewissheit haben, dass er ein Auserwählter Gottes sei? Ich überlasse die Beurteilung ihnen. Ein weiteres Beispiel, das ein wenig Licht ins Geschehen bringt, finden wir im Evangelium nach Lukas im Kapitel 11 in den Versen 27 bis 28. Als er das sagte, rief eine Frau aus der Menge ihm zu. Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Diese Antwort steht in einer negativen Relation zu der Feststellung der Frau. Diese Antwort widerspricht dieser Feststellung und somit stellt die Mutter Jehoshuas als eine Person, die auf das Wort Gottes auf keinen Fall hört und es erfüllt, dar. Seine Aussage und die Schlüsse, die aus ihr hervorgehen, sind unumstritten. Ein weiteres Beispiel, das die Beziehungen zwischen den Geschwistern erleuchtet, finden wir im Evangelium nach Johannes im Kapitel 7 in den Versen 2 bis 5. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Da sagten seine Brüder zu ihm, geh von hier fort und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Denn niemand wirkt im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Wenn du dies tust, zeig dich der Welt. Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Die Aussage beginnt scheinbar relativ freundlich, aber der Schein trügt, weil eine Bitte in dieser Form, geh von hier fort und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst, bedeutet ja alles anderes wie eine fromme Bitte. Es bedeutet nichts anderes als, geh und stelle deinen Unfug woanders hin, wo du die ganze Familie nicht zum Gespött machst. Bei dieser Gelegenheit fällt mir die Situation des Patriarchen Josef ein und im Zusammenhang mit seinen Erlebnissen stelle ich mir die Frage, ob, wenn es wirklich zu einem Akt des Verrates kommen konnte, Jehoshua nicht zufällig von den Mitgliedern seiner eigenen Familie verraten wurde. Es konnte schon sein, dass der mutmaßliche Verräter einer seiner Brüder war. Ich sehe es nicht nur als möglich, sondern betrachte es als sehr wahrscheinlich. Es würde aus der Einstellung der Geschwister hervorgehen, weil, wenn wir das Kommentar der Evangelisten aus dem Vers 5 bezüglich des Verhältnisses zu seiner Person in Betracht ziehen, stellen wir fest, dass sie ihn öffentlich verspottet haben. Sie haben ihn gehänselt und gedemütigt und darum ging er nirgendwo mit ihnen zusammen, dem dagegen die Relation aus der Wanderung nach Kana widerspricht. Dieser Bericht stellt fest, dass sogleich die Mutter wie auch die Brüder mit ihm anwesend waren. Beide Aussagen widersprechen sich gegenseitig. Übrigens, was das Laubhüttenfest betrifft, ist es sehr schwer anzunehmen, dass es überhaupt zelebriert wurde, weil sich keiner daran hielt, in einem Zelt zu leben. In der Vergangenheit haben sich nur Mose und Jehoshua, der Sohn Nun, daran gehalten. Danach gab es eine viele Jahrhunderte anhaltende Pause, bis es schließlich König Hiskia wieder aufnahm. Nicht mal David hielt sich an diese Anordnung Gottes. Später ging sowieso alles den Bach runter. Kommen wir zurück zur Sache. Die Brüder haben an ihm nicht geglaubt und haben seine Lehren und vielleicht auch Taten einfach verspottet. Diese Tatsache ist besonders sichtbar, wenn man berücksichtigt, dass sogleich die Mutter, so auch der Vater, den Geschwistern über die unglaublichen Ereignisse, die mit seiner Person verbunden waren, berichten mussten. Er war schließlich der Erstgeborene und somit automatisch der Erbe des väterlichen Segens. Warum haben sie das alles nicht gewusst? Und was ist mit Josef, der angeblich doch auch eine Offenbarung eines Engels hatte und die gesamte Wahrheit über seinen und nicht seinen Sohn wusste? Er wurde doch von der Kirche der Ketzer als ein Heiliger der Kirche eingeweiht und wird auch als sehr gottesfürchtig dargestellt, worüber aber jeder Hinweis in den Schriften fehlt. Er wurde zur Seite geschoben, um den Platz seiner Gattin zu machen. Er hat das Spielfeld geräumt, obwohl es dem Judentum nicht entsprach. Das Verhalten der erwachsenen Geschwister, aber auch der Eltern, erklärt das negative Verhältnis von Jehoshua seiner Familie gegenüber, und er betrachtete sie alle als diejenigen, die den Willen Gottes nicht erfüllten. Es ist ihm genauso ergangen wie Josef zwischen seiner Geschwister, als die übrigen Söhne Jakobs ihn seinen Träumen wegen verspottet und gehasst haben, bis sie ihn schließlich nach Ägypten verkauften. Somit wiederholte sich die Situation in Bezug auf den Nachkommen Josefs. Das weitere Beispiel, das ich vorführen möchte, ist die Aussage aus dem Kapitel 6 in den Versen 1 bis 4 des Evangeliums nach Markus, die Jehoshua als einen gewöhnlichen, allbekannten und vielleicht sogar einen geschätzten Mitglied der Gemeinde darstellt. Von dort brach Jehoshua auf und kam in seine Heimatstadt, seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er ihn in der Synagoge, und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten: Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jehoshua zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte doch kein Wunder tun. Nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie, und er wunderte sich über ihren Unglauben. Wir haben hier mit Aussagen von Gemeindemitgliedern zu tun, die ihre Verwunderung über die Änderungen, die in Jehoshua vorkamen, öffentlich aussprachen. Es kann nur eins bedeuten, und zwar, dass vorhin nichts Besonderes ihn von den anderen Mitgliedern abzeichnete. Er war einfach der Zimmermann, ein ganz normaler junger Mensch. Alle haben seine Familie gekannt, so dass man sogar die Namen von einzelnen Familienmitgliedern des Hauses Maria kannte. Ja, sie haben sich nicht verhört. Ich habe des Hauses Maria gesagt, weil erneut nur sie erwähnt wurde. Aus dem Sichtpunkt des Judaismus sollte es lauten: Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn Josefs? Alle diese Tatsachen widersprechen den offiziellen Lehren der stattlichen kaiserlichen römischen Kirche, die ihre ewige Jungfräulichkeit preisen. Nichts, nur Lügen und Gehirnwäsche. Wir sollen aber auch den Vers 5 beachten, weil er eine sehr wichtige Information vermittelt, und zwar, dass seine Heilungsstärke von der Glaubenskraft des Betroffenen abhängig war. Somit, in dem Moment, als er von der Gemeinde abgelehnt wurde, konnte er keinem von ihnen mehr helfen. Ich werde noch diesen Aspekt des Glaubens in der nächsten Folge besprechen. Wenn wir alle Fakten zusammenführen, erhalten wir ein Bild eines jungen Mannes, Zimmermannes, der vorher sich nicht auffallend benommen hat, also eher ein durchschnittlicher Bürger der Gemeinde war, aber den Relationen zufolge hat er sich irgendwie verändert, als unterläge er einer Verwandlung, was alle sehr überraschte. Er fing an, Sachen zu sprechen, von denen keiner eine Ahnung hatte, bis er schließlich abgelehnt wurde. All das bezeugt uns, dass er vorher keinem aufgefallen war, also auch kein auffallendes Kind war, was man uns aufzuzwingen vermag. Auch seine Aussage, dass er nicht mal in seinem eigenen Haus als ein Prophet anerkannt wäre, definiert die wahren Relationen in der Familie, den in den Evangelien nach Matthäus und Lukas beschriebenen, völlig widersprechen. Aber da das Evangelium nach Matthäus diesen Fall auch beschreibt, widerspricht sie somit ihren früheren Aussagen. Das Evangelium nach Matthäus berichtet im Kapitel 13 in den Versen 54 bis 58 folgendes: Jehoshua kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen dort in der Synagoge. Da staunten alle und sagten: Woher hat er diese Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht alle seine Geschwister unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte er zu ihnen: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat und in seiner Familie, und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Wo finden wir hier irgendetwas über die besondere Fürsorge, die von der staatlichen, kaiserlichen, römischen Kirche gepriesen wird? Er sprach hier nicht von Visionen, der Empfängnis der Geburt, Königen und einer besonderen Kindheit als der Nachkomme Davids. Wo ist die väterliche Liebe, von der es keine Spur in den Schriften zu finden ist? Wo sind die Erinnerungen der Mutter, die doch alles in ihrem Herzen aufbewahrte? Er spricht hier offen, dass sogleich diejenigen, die ihn seit seiner Geburt kannten, ihn jetzt verspotteten. Solche Aussagen widerlegen die Lehre der Welt. Die Seifenblase platzte endgültig, weil die Wahrheit sie zum Platzen brachte. Die Wahrheit lässt sich nicht binden. Meine Damen und Herren, die einzige Möglichkeit, den Unfunk so lange betreiben zu können, war die Angst der Sklaven der Kirche um eigenes Leben, die aus purer Angst keine Fragen stellten, nur taten, was man ihnen befohlen hat. Mit solchen Aussagen kann man die Anfänge von beiden Evangelien in die Tonne werfen. Der richtige Platz für diese Lügengeschichten befindet sich eben auf einem Müllhalde und nicht in den Herzen des Volkes. Das nächste und die nachfolgende Beispiele, die ich vorführe, betreffen einen anderen Aspekt der Erkenntnis, den man in den schon besprochenen Aussagen bezüglich seiner Ablehnung von Familienangehörigen vorfindet. Ich werde Sie erneut schockieren, aber anhand dieser Aussagen werden Sie eine weitere Bestätigung erhalten, dass die Lehre dieser Welt nur aus Lügen besteht. Wir fangen im Kapitel 19 in den Versen 25 bis 27 des Evangeliums nach Johannes an. Bei dem Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Kleophas und Maria von Magdala. Als Jehoshua seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das erste betrifft des weiteren Schicksals von Maria. Laut dieser Aussage wurde sie auf Wunsch des Sterbenden von einem seiner Jünger, wahrscheinlich von Johannes, zu sich genommen. Es würde bedeuten, dass sie womöglich zur Witwe geworden ist, sonst anderes kann ich es nicht erklären. Sollte Josef, ihr Ehemann, noch gelebt haben, so würde sie das Gesetz brechen, wenn sie ihn grundlos verließ. Was passierte mit anderen Kindern, die sie bis Ende ihrer Tage versorgen sollten? Anhand dieser Relation konnte man davon ausgehen, dass sie mit den Schülern wegging, was das Propagandawerk des Römischen Reiches, also die sogenannte Apostelgeschichte, direkt im ersten Kapitel bestätigt. Jetzt kommen wir zum Kern der Aussage, die zusammen mit anderen Ähnlichen eine Wahrheit offenbart, die Lehre der Welt erneut niederschmettert. Was hatte er eigentlich gesagt? Er sagte, Frau, siehe, dein Sohn. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, dass er eine Aussage an sie richtete, die Form einer Klage hätte. Eine Klage über das Schicksal Jehoshuas, wie zum Beispiel, schau ihn doch an, was haben sie mit deinem Sohn gemacht? Also keine tiefere Bedeutung. Die zweite Möglichkeit ist die von der Kirche der Ketzer aufgeworfene Lehre über die Gottesfürchtigkeit der Mutter Jehoshuas, die ihre Bestätigung direkt in dem nachfolgenden Werk, in der sogenannten Apostelgeschichte, finden würde. In beiden Fällen müssen wir uns nicht zum ersten Mal über die Form, mit welcher er sich an sie richtete, wundern. Ist das die Art, mit der sich ein gefolterter, gekreuzigter und sterbender Sohn an diejenige richtet, die ihn in seinem Bauch trug, ihm gebar und ihn bestimmt zwei Jahrzehnte betreute? Oder was soll die schon vorhin vorgeführte Aussage aus dem Evangelium nach Johannes aus dem Kapitel 2 in den Versen 3 bis 4 bedeuten? Als der Wein ausging, sagte die Mutter zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jehoshua erwiderte ihr, Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wie soll man Aussagen einer solchen Art erklären? Meine Damen und Herren, es gibt nur eine Erklärung, die Ihnen schon seit langem bekannt ist, obwohl Sie diese vielleicht noch nicht vollkommen wahrgenommen haben. Bemerken wir, dass alle diese Aussagen stattfanden, nachdem der Zimmermann zum Propheten wurde, also den Geist, den Sohn Gottes in sich aufnahm, der die irdische Herkunft, sprich das Leibliche, verwarf. Es entsprach nie seiner Natur als einem Geist. Wörter, die wir gehört haben, sind in Wirklichkeit die Wörter des Geistes, des Sohnes Gottes, der sie nur als Frau bezeichnete und direkt erklärte, dass sie nicht seine Mutter sei. Er, der Geist aus dem Himmel und sie, die sündige Erdbewohnerin, haben in der Vergangenheit nichts Gemeinsames und falls sie nicht erlöst werden wird, so werden sie auch in der Zukunft nichts Gemeinsames miteinander haben. Auch andere Personen, die vorher erwähnt wurden, sind nicht meine Brüder und Schwestern, weil ich gar kein Mensch bin. Seine Botschaft lautet, ich bin nicht von dieser Welt. Genau das hat er sogar öffentlich erklärt, was keiner wahrnahm und immer noch nicht wahrnimmt. Die Relation aus dem Kapitel 8 im Vers 23 des Evangeliums nach Johannes berichtet doch schwarz auf weiß, was er den Pharisäern erklärte. Ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Was soll man nur dazu sagen? Sogar die Evangelien berichten, dass der Gesalbte, der Erlöser des Himmels und der Erde, ein Geist, kein Mensch ist. Warum betet die Welt immer noch einen Kadaver auf dem Kreuz an? Meine Damen und Herren, führen wir die wichtigsten Punkte, die wir jetzt besprochen haben, zusammen. Sie zeigen Jehoshua als einen ganz gewöhnlichen Mitglied der samarianischen Gemeinschaft, der auch zahlreiche Geschwister hatte. Die Relationen berichten von mindestens 4 Brüdern und einer unbekannten Anzahl von Schwestern, von irgendeiner ewigen Jungfräulichkeit seiner Mutter, die der Welt mit Gewalt aufgezwungen wurde, kann gar keine Rede sein. Außerdem, so wie von früheren Propheten eher unfreundliche Verhältnisse in seiner Familie angedeutet wurden, so finden wir die Bestätigung dafür in den vorgeführten Aussagen der Evangelisten. Keiner von seinen Familienmitgliedern, mit Ausnahme von Jakob und später vielleicht der Mutter Miriam, hat je an ihn geglaubt, obwohl sie es tun sollten, weil sie alle die wunderbaren Umstände seiner Ankunft, die in den Evangelien gepriesen werden, gekannt haben müssten. Auch die Tatsache, dass sie sich seiner Lehren und den wundersamen Taten bewusst waren, änderte ihre Einstellung nicht. Sie sahen ihn wie einen Sonderling, einen Verrückten an und nur darum haben sie ihn bestimmt mehrmals aufgesucht und versucht zu stoppen. Die Tatsache, dass sie es versucht haben, ihn mundtot zu machen, war der Grund, dass er sie ablehnte und öffentlich als Leute kleines Glaubens, die das Gesetz Gottes nicht befolgen, darstellte. Man kann sich also nicht wundern, dass er dergleiche Aussagen machte. Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Man kann keinen Zweifel haben, dass er nicht nur von seiner Familie, die ihn von Geburt an kannte, im Stich gelassen wurde, sondern dass sie ihm das Leben nicht erleichterten. Es entspricht bestimmt der Wahrheit, wenn man annimmt, dass eine Tatsache, einen Sonderling oder einen Besessenen in der Familie zu haben, besonders schwer war. Man muss berücksichtigen, dass die hebräische Gemeinde schon immer sehr geschlossen war. Jegliche Andersartigkeit stach in die Augen und wie bekannt ist, fehlte ihm Israel niemals an bereitwilligen Händen, um einen Stein zu werfen. Seine Situation im Kreis der Familie erinnert sehr an die Situation im Haus Jakobs, als Josef von seinen Brüdern so gehasst wurde, dass sie es bereit waren, nur um Ruhe zu haben, ihn zu ermorden. Ruben ließ es nicht zu und stattdessen wurde er nach Ägypten verkauft. Es ist auch bemerkenswert, dass wir keine Hinweise über das Verhältnis Josefs, des Vaters von Jehoshua, vorfinden, dessen Person durch die Person der Mutter völlig überschattet wurde. Vielleicht sollte man ihn eher als den Stiefvater bezeichnen, wenn er nicht sein Erstgeborener, sondern eines Geistes gewesen ist. Die sogenannten Väter der Kirche der Ketzer haben es mit aller Mühe versucht, die Fürsorge der angeblich strenggläubigen Mutter im Vordergrund zu stellen, was ihnen aber nicht so ganz gelungen ist, weil sie gleichzeitig die Aussagen von Ablehnung durch die Familienmitglieder mit in die Berichte einschlossen. Damit haben sie der Welt das Leiden ihres leiblichen Messias gezeigt. Sie sind sich aber der Tatsache nicht bewusst gewesen, dass es viele Prophezeiungen gab, die gerade diese Situation prophezeiten, den Verrat im Kreis der Familie mit eingeschlossen. Als Fremdlinge, als Abtrünnigen, man konnte sagen als Glaubensbrüchige, haben sie keine Erkenntnis gehabt und zählten somit zu den Blinden und Tauben, die von den Prophezeiungen keine Ahnung hatten. Dadurch konnten sie nicht wissen, dass diese Prophezeiungen die angeblichen Aussagen der Evangelisten über die besonderen Umstände seiner Geburt, Liebe etc. disqualifizierten und stellten sie als einfache Lügen dar. Aus diesem Grund haben sie alle Schriften des Alten Testaments verworfen, weil sie eine direkte Bedrohung ihrer falschen Lehre gewesen sind. Darüber werden wir jedoch in späteren Folgen sprechen. Es hat zwar sehr lange gedauert, sie offenzulegen, aber da es gelungen ist, ist der Beweis dafür, dass die richtige Zeit gekommen ist und die bedeutsamen Änderungen der Lage sich nähern. Die gesamte Unordnung ist auch ein Beweis dafür, dass die Evangelien niemals homogene Werke eines bestimmten Autors waren, sondern eine Ansammlung von Schriften darstellten, die viel später in Griechenland entstanden und in die 4 Evangelien erfasst wurden. Spätestens im 4. Jahrhundert wurden sie zensiert, manipuliert, verfälscht, modifiziert, bereichert und neu gestaltet, bis wir das hatten, was vorhanden ist. All das spielte sich zu Zeiten der Geburt der neuen, stattlichen, kaiserlichen römischen Kirche ab. Das Byzantium, also die Ostkirche, musste auch die Lehre annehmen, weil sie auch dem gleichen Kaiser, dem Konstantin dem Großen, unterlag. Die anfänglichen Relationen in den Evangelien nach Matthäus und Lukas gehören zu den schwersten Lügen der Abtrünnigen im Glauben, den elitären falschen Aposteln, von dessen Ankunft Jehoshua warnte, dass sie kommen und viele irreführen werden. Das Ziel der groß angelegten Manipulation mit der Schrift war und immer noch ist, die Macht über die Völker und ihre Herrscher zu haben. Dazu benötigte man besondere Umstände, um einige besondere Gottheiten in die Welt zu bringen. Diese sonderbaren Gottheiten und die gleich sonderbare falsche Lehre haben es ihnen erlaubt, an dem Gipfel der Macht Platz einzunehmen und sich diesen jahrhundertelang mit keinem teilen zu müssen. Kapitel 7. Punkt 7. Die Bereinigung. Jetzt ist die Zeit gekommen, um das weitere Ereignis, das siebte Thema des heutigen Vortrages, zu besprechen. Ich denke dabei an die Zeremonie der Bereinigung des Körpers, was man im Israel üblich vor der Opferung im Tempel durchführte. Die Gläubigen, die in den Tempel wollten, um eine Opfergabe für ihre Sünden zu bringen, mussten sich vorher komplett abwaschen. Die Bereinigung mit Wasser führten sie selbst durch. Wir gehen zu diesem Moment in der Geschichte der Menschheit über, in welchem sich der seit langem angesagte Erlöser offenbarte, nachdem er Körper des Zimmermannes Jehoshuas mit den Wässern des Jordans bereinigte und zum Propheten der Nationen wurde. Wie ich schon vorhin bewiesen habe, spielt dieses Ereignis definitiv die Schlüsselrolle in der Rettung der Welt, weil direkt danach ein Engel Gottes, der Sohn Gottes, in das bereinigte Gefäß eindrang. Auch dieser Moment wurde schon lange zuvor von dem Propheten Maleachi im Kapitel 3 in Vers 1 vorausgesagt. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Elberfelder Übersetzung. Dieser Engel war der Sohn Gottes, der in den Körper des Zimmermannes eindrang, um die Welt von der Sünde Satans, sprich auch von den Werken Satans, zu befreien. Der Moment der Bereinigung des Körpers wurde noch vor diesem Ereignis aus bis dahin unbekannten Gründen von einem Menschen, dem Johannes der Täufer, durchgeführt. Die Bezeichnung Täufer stammte von dem Begriff Eintauchen, was ein vollständiges Eintauchen des Körpers unter Wasser bedeutet. Die sogenannten Christen haben das Ritual die Taufe genannt, was auf Griechisch Baptismus bedeutet. Dieser Begriff wurde oft in Septuaginta bei Übersetzungen in Bezug auf die Bereinigung des Körpers in den alttestamentlichen Schriften angewandt. Da ich schon anfänglich einige Relationen bezüglich der Bereinigung von Jehoshua und der Niederkunft des Geistes vom Himmel vorführte, werde ich sie jetzt nicht wiederholen, sondern möchte ich eine Aussage besprechen, die ich noch nicht vorführte, und zwar eine Relation aus dem Kapitel 1 in den Versen 19 bis 34 des Evangeliums nach Johannes. Ein Teil der ganzen Aussage habe ich schon vorher benutzt, das andere noch nicht. Wir finden dort neue versteckte Aspekte, die erneut alles bestätigen werden, was sie bis jetzt erfahren haben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten, mit der Frage, weiter im 23. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Er antwortete ihnen, ich tauche mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und der nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Dies geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte. Am Tag darauf sah er Jehoshua auf sich zukommen und sagte, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen. Er hat mir gesagt, auch wenn du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Zuvor hat Johannes bestritten, dass er was Besonderes wäre, deswegen fragten auch die aus Judäa abgesandten Pharisäer, warum er Leute mit Wasser bereinigt, wenn er nicht der Messias sei. Schon anhand dieser Information sehen wir, dass sie die Person eines Propheten, welche von Moses im Namen Gottes versprochen wurde, komplett verworfen, vergessen haben. Stattdessen konzentrierten sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Nachkommen aus dem Haus Davids, und in dem Moment, als Johannes von einem berichtete, der bald antreffen würde, meinten sie vielleicht den Herrscher, den sie befreien sollte. Allerdings gibt es Probleme mit der Anordnung der Ereignisse. Die Relation Johannes widerspricht sich einfach in einigen Punkten. Es geht darum, dass das Ereignis des Erkennens des Lammes Gottes nicht vor der Taufe stattfinden konnte, weil, wie er selbst sagte, der Allmächtige ihm die Umstände der Ankunft offenbarte. Gott hat ihm in Vers 33 in einer Vision gesagt, dass derjenige, auf den der Geist niederkommt, der Auserwählte sei. Er konnte ihn also vorher nicht erkannt haben, bevor er in ihn im Wasser eintauchte und der Geist vom Himmel käme, den er gesehen hätte. Erst danach konnte er ihn als das Lamm Gottes, als den Sohn Gottes, den er im Inneren sah, bezeichnen. Er hatte das Glück, die innere Person zu erkennen. Beachten wir, wie er von ihm spricht. Direkt danach folgte ein Zeugnis, dass diese Person viel größer als Johannes ist, dass er sie vorher nicht kannte und dass sie noch vor Johannes existierte. Johannes wiederholt diese Feststellung auch noch später, im Vers 33. Es konnte sich also gar nicht um Jehoshua, seinen angeblichen Verwandten, gehandelt haben, weil er bestimmt 6 Monate jünger als Johannes war und durfte ihm auch nicht unbekannt sein. Die Information, dass Johannes den Mann vorher nicht kannte, kommt in den 3 nachfolgenden Versen 2-mal vor, was ich für sehr wichtig finde. Ich bezweifle die Relationen, dass Jehoshua und Johannes verwandt waren, weil es theoretisch unmöglich wäre. Außerdem müssen wir eins beachten, und zwar die Tatsache, dass der Priester Zachariah nicht dem Stamm Levi, sondern dem Stamm Ephraim abstammen musste, und somit musste auch seine Frau eine Ephraimitin sein. Elisabeth musste zu 100% dem gleichen Stamm wie er selbst abstammen, weil das Gesetz es so verlangte. Man sollte also erneut die gleiche Frage stellen, die schon vorhin gestellt wurde, und zwar: Aus welchem Stamm stammen Aaron, Nathan und die gesamte Kaste der Priester? Es steht außer Frage, dass man ihre Stammeszugehörigkeit in den Schriften gefälscht hat. Wir müssen bedenken, dass Gott den Stamm Juda nicht nur des späteren Götzendienstes wegen verworfen hat. Es gab mit Sicherheit mehr von den schwerwiegenden Gründen, die dazu geführt haben. Urkundenfälschung gehörte bestimmt dazu. Es gäbe auch eine weitere Möglichkeit, und zwar, dass man schon sogar direkt nach dem Zerfall des Staates Israel und dem späteren Hass der Judäer auf die in Samaria lebenden Ephraimiten die Posten der Priester, die ursprünglich dem Stamm Ephraim angehörten, mit Leviten besetzte. Es konnte auch erst nach der Rückkehr aus dem Exil oder später stattgefunden haben. Es wäre auch nicht das erste Mal gewesen. In dieser Beziehung sind alle Möglichkeiten offen. Allerdings halte ich persönlich die ganze Verwandtschaftsgeschichte für eine weitere Lüge, um die neue Lehre glaubwürdiger zu gestalten. Beachten Sie bitte, dass in Vers 31 Johannes zum allerersten Mal auch die Gründe seiner Handlungen nannte. Er hatte die Aufgabe, das Volk auf die Ankunft derjenigen, der die Sünde der Welt wegwischen sollte, vorzubereiten. Als die Welt müssen wir aber vor allem das Reich des Himmels und die Mission der Sühnung der Sünde Satans vor den Augen haben. Johannes sollte, wie er sagte, dem Volk den Auserwählten vorstellen. Das hat er auch als die Stimme des Gewissens hervorragend getan. In Vers 32 bezeugt er, dass er schon vorher eine Vision der Ereignisse hatte, wenn wir annehmen, dass er diese Wörter noch von dem Treffen und der Bereinigung von Jehoshua aussprach. In Vers 31 fielen Wörter, die der allgemein gepriesenen Lehre, dass Simon Kephas der Erste sei, dem Gott die Erkenntnis über die Person des Sohnes Gottes im Leibe von Jehoshua gab, widerlegen. Wir kennen diese Relation aus dem Evangelium nach Matthäus aus dem Kapitel 16 in den Versen 15 bis 17. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jehoshua sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Hier eine kleine Pause, weil sie vielleicht auch bemerkt haben, dass Simon Kephas als Simon Barjona vorgestellt wurde. Nein, es handelt sich nicht um einen Fehler, obwohl falsch geschrieben, sollte es sich um den Sohn Jonas handeln. Es sollte doch Simon bar Jonas geschrieben werden. Warum sollte aber die Einheitsübersetzung der stattlichen kaiserlichen römischen Kirche so einen Fehler machen? Ob Sie mir glauben oder auch nicht, hat der Kopf der Kirche der Ketzer sehr schwerwiegende Gründe, um uns zu täuschen. Ich werde sie in der letzten Folge offenbaren. Einen zweiten Widerspruch, dass Simon der Erste und der Einzige sei, ist die Aussage aus dem ersten Kapitel nach Johannes, die wir im Vers 49 finden. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und wem soll man glauben, Matthäus oder Johannes? Im Fall Johannes handelt es sich um ein Ereignis, das sehr wahrscheinlich nur einige Tage nach der Ankunft des Sohnes Gottes in den Körper von Jehoshua stattfand. Persönlich bin ich überzeugt, dass die Vision von Matthäus viel später erschaffen wurde. Sie hatte am Ziel, die Hervorhebung von Simon als eine Art Anführer zwischen den Schülern und des künftigen Kopfes der neuen Kirche. Diese Hervorhebung verwunderte mich schon immer und eigentlich bestätigt sie die Herkunft der neutestamentlichen Schriften, die zu Evangelien wurden, als eine Anzahl von einzelnen Werken, die zusammengefasst wurden. Das, was mich aber am meisten verwundert, ist die Tatsache, dass in allen diesen Werken Simon eher als nicht besonders intelligent, mutig, besonders gläubig oder gottesfürchtig dargestellt wurde. Wir kennen eher das Gegenteil von all dem. Selbstverständlich werden wir auch zu seiner Person wiederkehren. Schauen wir uns noch eine frühe Aussage, die aus den Versen 15 bis 18 an. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jehoshua. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Meine Damen und Herren, ich bin entsetzt über die Aussage, die nach dem Zeugnis Johannes, die im Vers 15 anfängt und dort auch endet. Er spricht davon, dass diese Person vor ihm existierte und auch vor ihm das Ziel erreichen wird, weil nur so man die Verstellung »Ist mir voraus« verstehen kann. Das Ziel ist das ewige Leben und womöglich beide der Personen im Körper des Zimmermannes es noch vor Johannes erreichten, falls auch der Zimmermann und Prophet Jehoshua nach seinem Tod direkt in den Himmel aufgenommen wurde. Das wissen wir nicht. Johannes dagegen wird so lange, wie jeder andere Mensch, sprich bis zur Auferstehung, auf das Erreichen des Zieles warten müssen. Im Vers 17 spricht man von dem Gesetz, das Mose überbrachte, sowohl auch, dass der Tod Jehoshuas die Bestätigung für alle alten Propheten, die über die Liebe und Gnade Gottes berichteten, wie bei Hesekiel im Kapitel 36 in den Versen 23 bis 29 sei. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Güssen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und das vermehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Diese Prophezeiung war die Voraussage für eine Erneuerung, die stattfinden, vollbracht werden sollte und Gott meinte nicht die Befreiung aus Babylon. Die Befreiung hat wenigstens den meisten Judäern eigentlich nichts gebracht, weil eine langlebige Erneuerung des Herzens nicht zustande kam. Wenn diese angetreten wäre, hätten sie den einige Jahrhunderte später antreffenden Messias erkannt, mit Liebe aufgenommen und ihm gefolgt. Nur die Ärmsten und Erkrankten haben an ihm geglaubt, obwohl sie den Herrscher aus dem Haus David erwarteten. Seine Ankunft war der Impuls für die Erneuerung des Herzens. Die Auserwählten sollten von der Macht Satans befreit werden, wie das Bereinigen mit dem reinen Wasser und die Niederkunft der Macht Gottes auf die Gläubigen. Kommen wir zum sagenhaften Vers 18, der mich mit seinem ketzerischen Charakter entsetzt. Meine Damen und Herren, fast alle deutschen und fremdsprachigen Übersetzungen dieses Verses nutzen an der Stelle den Ausdruck »der eingeborene Sohn« und nicht »der eingeborene Gott«. Was mich aber am meisten überrascht, ist die Tatsache, dass sogar die offizielle, amtliche Version der Bibel der stattlichen kaiserlichen römischen Kirche, sprich die lateinische Vulgata, an dieser Stelle den Ausdruck »Unigetinus Filius«, also »der eingeborene Sohn« verwendet. Persönlich bin ich der Meinung, dass sämtliche Aussagen zuvor und danach, also beginnend mit dem Vers 1 und auf dem 18 endet, eine Demagogie der Kirche der Ketzer und insbesondere der staatlichen, kaiserlichen, römischen Kirche sind, die solche pseudotheologischen und pseudophilosophischen Lehren einführte. Der Vers 18 ist der beste Beweis dafür. Aufgrund von welchem Recht werden wir gezwungen, so einen Unfug zu lesen oder uns anhören zu müssen, wenn gleichzeitig im Evangelium nach Johannes im Kapitel 20, Vers 17 wir folgende Aussage von dem Sohn Gottes lesen? Jehoshua sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sagt ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Es gibt doch eine Menge von derartigen Aussagen, die absolut unumstritten sind. Er ist doch zu seinem Vater und gleichzeitig seinem Gott, sprich seinem Schöpfer, hinaufgestiegen. Und so klingt es in anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel in der Elberfelder. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Oder in der englischen King James Version: No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. Theoretisch gesehen bin ich imstande, jede Aussage, die Gott nicht beleidigt, zu akzeptieren. So etwas, was ich nicht mal beim Namen nennen möchte, weil es keinen Namen dafür gibt, kann ich aber nicht akzeptieren. Es ist die reinste Ketzerei, sowie die Gesamtlehre der Kirche der Ketzer. Meine Damen und Herren, ich beende jetzt das Thema der Bereinigung. Alle Berichte zeigen ganz deutlich, dass erst danach der Geist des Sohnes Gottes, des einzig richtigen Gesalbten Gottes, der imstande war, die Sünde Satans zu sühnen und gleichzeitig den Pakt zu erfüllen, in den Körper von dem Zimmermann Jehoshua niedertrat. Die Tatsache wurde in dem Zeugnis „Das ist mein Sohn“ bestätigt. Diese Feststellung betraf auf dem direkten Weg definitiv den geistigen Gesalbten, den Geist also, und nicht den Menschen. Sie konnte den Propheten Jehoshua nicht betreffen, weil dieser als Mensch sich nicht zum ersten Mal in seinem Leben bereinigte. Einer der ersten Beweise, die diese Tatsache bestätigen, ist die dreifache Leugnung von Miriam als seine Mutter, die sie auch niemals war, weil er einfach nicht von dieser Welt war, sondern direkt vom Himmel, vom Allmächtigen niedertrat. Ein weiterer Beweis sind die Zeugnisse, die Johannes der Täufer über ihm ablegte. Der nächste Beweis, den ich noch nicht besprochen habe, ist dagegen das angebliche Zeugnis, das Jehoshua über Johannes ablegte. Ich bezweifle sehr stark, dass ein Zeugnis in einer solchen Form jemals durch seine Lippen kommen konnte. Das Zeugnis über Johannes dem Täufer finden wir im Kapitel 11, Vers 11 bei Matthäus und im Kapitel 7 in Vers 28 bei Lukas. Die Version von Matthäus lautet wie gefolgt: Amen, da sage ich euch, unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Und jetzt von Lukas: Ich sage euch, unter allen Menschen gibt es keinen Größeren als Johannes, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Die Zeugnisse sind identisch, mussten also aus einer Quelle stammen. Da wir wissen, dass derjenige, den Johannes ankündigte, selbst größer war wie Johannes, bedeutet, dass er nicht von einer Frau geboren sein konnte, also gar nicht von dieser Welt war. Das gleiche geht aus dem nächsten Satz hervor. Dieser besagt, dass der Kleinste im Reich Himmels größer als Johannes sei, was genau auf das Gleiche hinausgeht. Wenn der Kleinste vom Himmel größer wie Johannes ist und er war größer, muss es also bedeuten, dass er vom Himmel kam. Es gibt nichts Kompliziertes dabei. Die Schlüsse sind absolut unbestritten. In diesem Zeugnis sagt er kipp und klar, dass er nicht von der Erde ist. Anders gesagt, wenn er auch immer durch die Lippen von Jehoshua sprach, sprach wie ein Geist und war ein Geist. Was das Zeugnis selbst betrifft, es ist sehr seltsam und geheimnisvoll, weil es die allgemein bekannte biblische Ordnung aufwühlt. Wenn ein derartiges Zeugnis tatsächlich hier ausgesprochen werden konnte, würde es bedeuten, dass Johannes der Täufer höher gestellt wäre, wie zum Beispiel Henoch, Noe, Abraham und dessen genannte Nachkommenschaft, wie Josef und Juda. Es würde bedeuten, dass Johannes größer war wie Mose und Jehoshua, der erste Immanuel. Er musste dann größer sein wie König David und jeder von den Propheten, die im Namen Jehova wie das Vieh abgeschlachtet wurden. Er musste auch größer sein wie Elia und Jehoshua, der Prophet der Nationen. Ich bin persönlich überzeugt, dass wenn der Sohn Gottes ein Zeugnis über Johannes als der Stimme des Gewissens des Volkes ablegte, konnte es in keinem Fall eine solche Form annehmen. Es ist unmöglich, wenn man schon nur an das Gefühl eigener Gerechtigkeit appelliert, dass aus dem Respekt für all diejenigen von mir aufgezählten Personen, die in den meisten Fällen auf die schrecklichste Weise aus dem Leben ausschieden, dass der Sohn Gottes solch ein Zeugnis ablegen konnte. Die einzige Erklärung, um ein derartiges Zeugnis zu präparieren, war die Notwendigkeit der Ankunft der Stimme des Gewissens und des Propheten, der von Mose angekündigt wurde, den man als Elia darstellte, als eine Tatsache darzustellen. Man hat der Welt alles in einem, also ein Paket in der Person von Johannes dem Täufer, vorgestellt und erfolgreich verkauft. Meine Damen und Herren, wir haben heute die grundlegenden Informationen bezüglich des uns bekannten Glaubens kennengelernt. Diese wurden von den Oberhäuptern der Kirche verfälscht und manipuliert, aber als Tatsachen, sprich die reinste Wahrheit, der Welt aufgezwungen. Diese Religionsrichtungen folgen ihrem Erschaffer, Satan, und befinden sich auf dem breiten Weg, der sie ins Verderben führt. Wie ich schon mehrmals bewiesen habe, der Moment der Ankunft des Messias, also des Gesalbten, des Erlösers, sowohl als das Erscheinen von Elia, des Propheten der Nationen, also Jehoshua, es nach der Bereinigung des Zimmermannes stattfand. Es danach kam vom Himmel in den Körper von dem Zimmermann Jehoshua, ähnlich einer Taube, der Geist des Sohnes Gottes, der Engel, der Bote, um den Pakt zu erfüllen. Es seit diesem Moment kann man überhaupt von dem Sohn Gottes im Körper des Menschen sprechen. Alles, was sich im Leben von Jehoshua, dem Sohn Gottes, dem Nachkommen Josefs, aber nicht Davids, ereignete, hat absolut keine Bedeutung für den Glauben und ist nur ein Märchen, das Verwirrung stiftet, also uns von der Wahrheit abhält. Auch das angebliche Datum seiner Geburt ist belanglos, weil der Gesalbte es gar nicht geboren wurde, weil er so wie Gott ein Geist ist und schon lange bevor die materielle Welt erschaffen wurde, existierte. Durch die Blindheit der Abtrünnigen und aufgrund falschen Voraussetzungen der noch mehr blinden Judäer, sowohl aus purer Machtgier der Väter der Kirche der Ketzer, hat man eine Reihe gefälschten Geschichten erschaffen, eine Mauer aus Lügen aufgebaut, die einen Erlöser aus Bethlehem, aus dem Stammbaum Davids, der von einem Geist gezeugt wurde und dadurch gleichzeitig ein Gott ist, dargestellt. Das Ziel war, etwas Einmaliges zu erschaffen, wie einen körperlichen Herrschergott, der ans Kreuz geschlagen wurde, aber gleichzeitig die besten Eigenschaften eines Gerechten erfüllte, in die Welt einzuführen. Das zweite Ziel war eine weibliche Gottheit, die seine Mutter sein sollte, als die Mutter Gottes in die Welt einzuschmuggeln. Alles hat den Anschein des Heiligtums und der Reinheit, widerspricht aber jeglichen Gesetzen des Schöpfers, was den Tod bedeutet. Somit hat Satan auf Basis von Personen und Fakten, die nur scheinbar gut, gottesfürchtig, also heilig sind, die gesamte Menschheit zu den schwersten Verbrechen gegen das Gesetz Gottes verführt. Meine Damen und Herren, wir werden uns jetzt einem Thema, das als das nachfolgende Ereignis in den Schriften besprochen wurde, widmen. Ich denke dabei an den Versuch Satans, den Propheten und den Sohn Gottes, als sie in der Wüste fasteten, irrezuführen. Selbstverständlich ist es schwer nachzuweisen, ob es jemals stattfand, weil aus der Beschreibung deutlich hervorgeht, dass es keine Zeugen anwesend waren. Wie bekannt ist, hat Jehoshua 40 Tage in der Wüste verbracht, wo er gestärkt von dem Allmächtigen fastete. Wer und unter welchen Umständen an diese Informationen gelangt, bleibt bestimmt ewig ein Geheimnis, weil es keine Hinweise darüber gibt. Allerdings auch, wenn nur aus der Luft gegriffen, beinhaltet diese Relation eine enorm wichtige Information, die uns die späteren Geschehnisse und die Gegenwart zu verstehen und zu erklären erlaubt. Diese Information beschreibt eine Tatsache, die wiederum die Existenz des Paktes bestätigt, weil sie infolgedessen antreten musste. Kapitel 8. Die Versuchung in der Wüste. Als erstes Beispiel zu diesem Thema möchte ich die Relation darüber aus dem Evangelium nach Markus aus dem Kapitel 1 in den Versen 12 bis 13 vorführen. Danach trieb der Geist Jehoshua in die Wüste. Dort blieb Jehoshua 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Die Aussage ist sehr kurz, arm an Details und eigentlich mehr als die Feststellung einer Tatsache anzusehen. Die Situation ändert sich aber völlig beim Betrachten der Version dieses Ereignisses im Kapitel 4 in den Versen 1 bis 11 des Evangeliums nach Matthäus, wo wir eine detaillierte Beschreibung der Geschehnisse vorfinden. Dann wurde Jehoshua vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Verursacher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.« Er aber antwortete, »In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Gottesmund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf dem Tempel: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91. Jehoshua antwortete ihm: In der Schrift heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jehoshua zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Die vorgestellte Situation, ausgenommen der Tatsache, dass er für die Sünder Israels oder der Welt 40 Tage lang fastete, wäre weiterhin nie so ungewöhnlich, wenn nicht die permanente Anwesenheit Satans und der Dialog zwischen den beiden wären. Weniger wichtig sind die ersten zwei Versuche der Verführung wie der dritte Versuch. Bevor wir aber uns in den Einzelheiten vertiefen, führe ich noch eine Relation zu diesem Thema aus dem Evangelium nach Lukas, aus dem Kapitel 4, in den Versen 1 bis 13 vor. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jehoshua die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher und dabei wurde Jehoshua vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts, als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jehoshua antwortete ihm: In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Da führte ihn den Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzelnen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm: All die Macht und die Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jehoshua antwortete ihm: In der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf dem Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Psalm 91. Da antwortete ihm Jehoshua: Die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Wir werden jetzt die gesamte Situation analysieren, um die wichtigsten Informationen auszusondern. Die Verführung mit Brot, sprich mit der leiblichen Nahrung, ist mit den typischen Verlangen unseres Körpers nach Nahrung verbunden. Dafür gibt es das Hungergefühl. Wer wurde da versucht? Ich bin mir sicher, dass Satan an den Zimmermann und Propheten Jehoshua appellierte, weil er der einzige von beiden war, der den Hunger verspüren konnte. Nach 40 Tagen Fasten kann man schon hungrig werden. Als Antwort hörte Satan, dass nicht nur von der leiblichen Nahrung unser Leben abhängt, was ein Hinweis auf die zweite Person, die sich in unserem Inneren befindet, also auf unseren Geist hindeutet. Unser Geist, also unser Bewusstsein, braucht geistige Nahrung, die als die Stärkung von dem Allmächtigen zu verstehen ist. Wer den Kontakt, den Draht zu unserem Schöpfer hat, der ist niemals hungrig. Nicht umsonst sagt man doch, dass wenn der Geist gesund ist, geht auch dem Körper besser. Die Antwort bedeutet auch, dass der Geist wichtiger wie der Körper ist, weil nur er im weitesten Sinn überlebensfähig ist, da der Körper zum Staub wird. Alles, was wir tun, also auch das Sündigen, tun wir mit der Macht unseres Geistes, weil nur auf diesen Satan seine Fallen stellt. Der ganze Kampf betrifft unseren Geist. Gott will ihn retten, aufbewahren, weil er seine Schöpfung ist, aber Satan will ihn vernichten, weil er die Verbindung aus Energie und Materie, die wir es sind, hasst. Er sieht uns als ein minderwertiges Geschöpf Gottes an, was er auch zu beweisen versucht. Wenn wir uns den zweiten Fall näher anschauen, der an den Gehorsam, an die Gottesfürchtigkeit sich wendet und diese auch attackiert, werden wir feststellen, dass Satan an das Gefühl des Hochmuts appelliert hat. Er versuchte in diesem Fall, als er den Psalm 91 vorführte, beide Personen zu verführen, da er sich an den Auserwählten in dem Körper von Jehoshua richtet. Als Auserwählte kann man beide Personen betrachten, je nachdem, wen er angreifen wollte. Er versuchte das Gefühl der Sicherheit des Auserwählten, dem Motto nach, mir kann nichts passieren, herauszulocken. Wenn er es nur geschafft hätte, ihn zu einem Sprung zu bewegen, hätte er den Allmächtigen, um ihn zu retten, damit die Mission erfüllt wird, zu einer Reaktion gezwungen. Das hätte aber einen Vertragsbruch bedeutet, weil der Auserwählte absolut menschlich sein musste, um seine Mission zu erfüllen. Gott konnte ihn auch fallen lassen, was für den Propheten den Tod bedeutet hätte, jedoch einen derartigen Tod, der die Bedingungen des Paktes nicht erfüllt hätte. Er konnte die gute Botschaft nicht verkünden und somit hätte er seine eigentliche Aufgabe nicht erfüllt, gerecht und bereit zu sein, bedingungslos für den Allmächtigen zu sterben. Das Ziel Satans sieht man ganz deutlich. Jetzt möchte ich das dritte Beispiel ansprechen, also die wichtigste Angelegenheit, und zwar die Versuchung Jehoshuas mit dem Reichtum und der Macht zu locken. Dieses Beispiel beinhaltet die Schlüsselinformationen, die es einem erlauben, die Welt zu verstehen. Es ist nicht von Bedeutung, dass er ihn mit den Königreichen der Erde lockte, obwohl seine Aussage erklärt, wer für die Verteilung von materiellen Werten und der Herrschaft in der Welt verantwortlich ist. Die Reichen bzw. alle, die materielle Werte, also auch die Verbesserung ihres gesellschaftlichen Status verlangen, wenn sie auch diese erhalten, bekommen sie direkt vom Satan. Es handelt sich um eine Falle, in die sie gelockt werden, damit sie weiter verlangen, weil sie sich somit abhängig machen und alles in der Welt tun werden, um es nicht wieder zu verlieren. Es ist viel angenehmer, nach oben zu klettern, wie eine Stufe runterzufallen. Auf jeden Reichen kommen 100.000 Arme, die bereit wären, alles in der Welt zu tun und von dem Kuchen des Reichen was abzubeißen. Es ist eine Kettenreaktion oder ein Kreis, aus dem kein Entkommen gibt. Darum auch niemand, der nach Werten dieser Welt verlangt, kann je erlöst werden, weil, wenn seine Zeit gekommen ist, er alles, was er verliert, immer bereuen wird. Er kann sich nur an seine Vergangenheit klammern, weil er von all dem, was noch vor ihm liegt, keine Erkenntnis hat. Er ist wie die Frau von Lot verfallen und Satan hat sein Ziel erreicht. Ich habe das Problem schon in der vierten Folge geschildert. Somit kommt jeder Überschuss im Leben direkt vom Satan, weil Gott seine Gläubigen auf andere Weise unterstützt. Kein Diener Gottes wird in dieser Welt, in Satans Welt, je reich werden, sonst würde er in die Falle tappen. Er muss auch der Versuchung widerstehen, nach den Werten Satans zu verlangen. Jehova unterstützt seine armen Gläubigen, also diejenigen, die ihm dienen, aber sich gleichzeitig der Beschuldigung Satans widersetzen, auf andere Weise. Er unterstützt sie nur, damit ihnen das Notwendigste nicht fehlt, genauso wie er die Israeliten in der Wüste unterstützte. Er hat ihnen die Manna gegeben und jeder davon satt wurde. Wer zu wenig sammelte, hatte nicht zu wenig und wurde satt, und wer sammelte zu viel, hatte zum Schluss nicht zu viel. Jeder konnte nur so viel davon haben, wie viel er aufessen konnte, um am Leben zu bleiben. Eine solche Einstellung, sprich, sich damit, was man in seiner Tasche hat, zufrieden zu geben und nach mehr gar nicht zu verlangen, ist eine lebensrettende Einstellung jedes Gläubigen. Er ist damit zufrieden, was er hat und wird vom Gott geistig gestärkt. Allerdings ist die Tatsache, dass Satan die Güter verteilt, obwohl bedeutungsvoll, dennoch nicht von so großer Bedeutung wie die Tatsache, was er über sich selbst behauptete. Wir haben schon darüber im Prolog gesprochen, aber weil diese Angelegenheit außerordentlich wichtig ist, werde ich die Situation erneut besprechen. Die Feststellung Satans und die Schlüsse, die aus ihr hervorgehen, zwingen einen, die Art der Betrachtung der Welt komplett zu ändern. Sie sind sich bestimmt dessen bewusst, wie wichtig, wie bedeutsam seine Feststellung war. All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Denn du dich von mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Diese Wörter, meine Damen und Herren, sind eine Deklaration der Macht über unseren Planeten. Satan ist ein unangefochtener Herrscher dieser Welt. Er besitzt zeitweise die absolute Macht über unsere materielle Welt, um seine Beschuldigungen, wer gut ist und wer böse, zu beweisen. Entgegen vielen Lehren der Weltkirche wurde Satan schon damals auf die Erde gestürzt und die Macht wurde ihm übergeben. Schon damals hatte ihm Gott die Möglichkeit gegeben, den direkten Umgang mit den Menschen zu genießen, um ihnen seine Beschuldigungen nachzuweisen. Es musste zu einer Konfrontation kommen, damit Satan verliert. Schon damals, an einem Zeitpunkt der Vergangenheit der Welt, der uns aber unbekannt ist, hat Satan die Möglichkeit einer direkten Interaktion mit den Menschen bekommen. Er musste am spätestens, kurz vor dem Erscheinen Jehoshuas als den Propheten, also vor der Bereinigung seines Körpers, geschehen haben. Es konnte aber auch gut einige Jahrhunderte vorher passiert sein, zum Beispiel, als das Römische Reich entstand, worauf eventuell die Prophezeiungen Daniels hindeuteten. Diese Feststellung, die in drei Evangelien vermittelt wurde, widerspricht jeder Lehre der Welt, die sich doch scheinbar auf den Schriften stützt, dass jegliche Macht auf Erden von Gott gegeben wird. Schon damals, in der für uns entfernten Vergangenheit, wurde Satan zum Herrscher der Welt, dem Herrscher der Lüfte. Meine Damen und Herren, sind Sie sich den Konsequenzen dessen bewusst? Es bedeutet, dass niemand an irgendwelche Art der Macht kommen kann, ohne der Zustimmung Satans. Man kann ihn nicht einfach übergehen. Alle Macht auf Erden kommt von Satan. Es bedeutet weiterhin, dass jede Person, die nach Macht strebt, hat sich schon bewusst oder unbewusst vor Satan verbeugt. Gott selbst, spätestens seit der Erfüllung der Mission des Sohnes auf der Welt, greift in das Geschehen auf unserem Planeten nicht mehr ein. Das hat er auch in der Vergangenheit, im Fall Israels, nur selten getan, wie der Prophet Hosea in Kapitel 8, Vers 4 berichtet. Sie selbst haben Könige gemacht, doch es ging nicht von mir aus. Sie haben Oberste eingesetzt und ich wusste es nicht. Ihr Silber und ihr Gold verwendeten sie für ihre Götzenbilder, damit es vernichtet wird. Worüber sprechen wir denn, wenn wir behaupten, dass es keine Macht ohne die Zustimmung Gottes gibt? Wir lügen uns selbst nur an. Diese Lüge haben sich die Reichen, also die Mächtigen dieser Welt, ausgedacht, um die Armen mit der Gottesfürchtigkeit zu unterdrücken und ausbeuten zu können. Wie kann man der Welt einen solchen Unfug verkaufen und gleichzeitig die angebliche Wörter von Saul aus Tarsus in dem sogenannten Brief an die Römer, der keine war, vorzuführen? Im Kapitel 13, Vers 1 lesen wir die folgende Wahrheit. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten stattlichen Mächten, denn es ist keine stattliche Macht außer von Gott, und die Bestehende sind von Gott verordnet. Wer sich daher der stattlichen Macht widersetzt, widerspricht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Diese Feststellung gehört zur Ansammlung von den größten Lügen der Geschichte des Menschen, weil, wenn diese sogenannten stattlichen Mächte von Gott ernannt wären, hätten sie bestimmt nach dem Gesetz Gottes gehandelt oder handeln müssen. Hätten sie das Gesetz einmal gebrochen, wäre ihnen wie dem König Sauls oder Salomo ergangen. Sie wären einfach ihres Amtes enthoben. So einfach ist das. Diese Lüge hat Millionen und Millionen von Menschen das Leben gekostet. Sie ist aber sehr clever aufgebaut, weil sie an die guten Eigenschaften der menschlichen Natur verknüpft ist. Auf einer Seite ist sie ein Hinweis, dass wir gegen die Regierenden uns nicht erheben sollten. Sie appelliert also an unseren Gehorsam Gott gegenüber, weil wir doch alle Brüder sind. Wir sollen den Nächsten lieben, ihm verzeihen und so weiter und nicht ihn bekämpfen, auch wenn er sich als ein gewissenloser Herrscher aufweist. Sie appelliert an die höchsten Gefühle des Menschen wie Liebe, Gnade und Verständnis. Wir sollen also alle wie David sein. Auf der anderen Seite ist die Stärkung des so gemeinten Gehorsams eine ideale, weil eine sehr komfortable Lösung für die Obermacht eines Menschen, egal wen sie betrifft. Wir müssen eine gottesfürchtige Einstellung aber behalten, auch wenn es uns schon bewusst ist, dass die Macht der Mächtigen, wer immer auch sie sind, von Satan gegeben wurde, weil wir nicht die Taten des Mächtigen beurteilen und richten werden. Wir müssen es akzeptieren, dass der Mensch die Welt, in der er lebt, aus eigener Kraft nicht heilen kann, weil er Satan als Gegner hat. Darum sagte auch Jehoshua den Schülern, wie sie sich verhalten sollten. Im Evangelium nach Markus im Kapitel 12, Vers 17 gab er folgenden Hinweis. Da sagte Jehoshua zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Es handelt sich nicht um irgendeinen Hinweis, sondern um einen sehr wichtigen Hinweis, der besagt, dass wir uns in die Angelegenheiten der Welt, in der wir leben, nicht engagieren sollten. Wir sollten nur das tun, was notwendig ist, um zu überleben. Alle andere Kraft sollten wir Gott widmen. Wir sollen die Anordnungen der Regierenden ausführen, falls sie mit dem Gesetz Gottes nicht kollidieren, aber nur in dem Umfang, der uns das Überleben ermöglicht. Dürfen wir sie nicht befolgen, was mit Sicherheit zu unserer Bestrafung führen wird. Es betrifft gleichermaßen das Ablegen eines falschen Zeugnisses gegen jemanden, wozu uns zum Beispiel unser Vorgesetzter versucht zu bewegen. Es betrifft auch das Ablegen von jeglicher Art von Schwuren, zum Beispiel der Regierung und dem Vaterland gegenüber. Es betrifft auch das Töten im Fall eines Krieges, also auch eines Befreiungsversuchs, das wir für das Vaterland, unsere Nächsten, sogar für sich selbst leisten sollten. Es sind falsche Ideale. Es sind Ideale der Welt Satans. Für ihn ist kein Mittel schlecht genug, um uns auf die falsche Fährte zu locken. Solche und viele andere Beispiele sollten uns ein Tabu sein. Es ist besser, als ein Verräter des Vaterlandes durch die menschliche Hand zu sterben, als ein von Menschen gefeierter Held von Gott getötet zu werden. Die Aussage von Jehoshua deutet auf die entgegengesetzten Reaktionen zwischen der Macht des Gottes und der Macht des Regierenden hin. Somit ist sie ein Hinweis darauf, dass die Macht auf Erden nicht von dem Allmächtigen, sondern vom Satan kommt. Schauen wir uns kurz die Fakten, die auf die Obermacht Satans auf Erden andeuten und seinen Einfluss auf die Berufung der Machthaber an. Als erstes das Verhalten des Sohnes Gottes im Inneren von Jehoshua. Er greift Satan gar nicht an. Er widerspricht nicht und kritisiert seine Wörter nicht. Er mahnt ihn nicht ab. Er sagt nicht, wie kannst du es wagen? Er hat all das nicht getan, was bedeutet, dass er seine Obermacht auf Erden anerkennt. Komplett anders wird er mit Pilatus umgehen, der Satan selbst symbolisiert, weil dieser als ein Mensch nur eine Marionette, ein Werkzeug Satans war. Seine Macht wurde ihm zwar von oben gegeben, aber unter dem Vorbehalt, wie er selbst es war, bekommen hat. Der Kleinste im Reich des Himmels war größer als Pilatus und als jeder andere Mensch. Die Person, von welcher Pilatus seinen Posten bekam, wurde gar nicht genannt. Er bekam diese Macht vom Satan direkt mit der Anerkennung Gottes selbstverständlich, weil der Allmächtige in die Angelegenheiten der Welt Satans nicht eingreift. Er wartet auf die Ernte. Es gibt auch die zweite Möglichkeit, und zwar, dass die Wörter nicht an Pilatus, sondern an Satan selbst gerichtet waren, falls es sich um ein Gespräch zwischen zwei Geistern handeln sollte. Satan hat seine Macht wirklich direkt von oben, sprich vom Gott, erhalten. Auch Satan besaß die Macht, Jehoshua zu begnadigen, und zwar nicht nur, wenn sich dieser von ihm verbeugen würde, sondern durch das Brechen des Paktes und seine Zugabe, dass er sich in Bezug auf den Menschen geirrt hat. So etwas würde er aber niemals tun. Wir sehen, wie viele Möglichkeiten, wie viele Interpretationen nur aus dieser einen Aussage hervorgehen können, und alle sie stimmen mit den Fakten, die in den Schriften enthalten sind, überein. Es bedarf nur eines Grundwissens, einer Grundkenntnis der Wahrheit, um an die Erkenntnis dieser Fakten zu erlangen. Man muss nur den richtigen, den schmalen Pfad finden, damit aus Lügen Wahrheiten hervorgehen, die alles aufklären. Für einen Laien handelte es sich um ein Verhör eines Zimmermannes durch einen Beamten des Kaisers, aber für einen Eingeweihten um eine Offenbarung der Wahrheit Gottes. In diesem Fall finde ich, dass beide Möglichkeiten korrekt sind und der Sohn Gottes sprach beide Personen, Satan und seinen Diener Pilatus, an. Das Benehmen von dem geistigen Jehoshua, also von dem Sohn Gottes im Körper des Propheten, deutet darauf hin, dass Satan schon vor seiner Ankunft auf der Erde die Obermacht besaß, um ihm den entsprechenden Empfang zu bereiten. Zweitens, die Aussagen des Sohnes Gottes selbst deuten auf die Macht Satans hin. Sie tun es zum Beispiel im Kapitel 14, im Vers 30 des Evangeliums nach Johannes, als er sprach: Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen, denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine Macht. Diese Aussage steht im direkten Widerspruch zur Feststellung, dass jede Macht von Gott kommt. Meine Damen und Herren, dass gerade solch erklärte und verkündete Lehre, die den Allmächtigen als den einzigen Souveränen darstellt, ihn auch für die Unmenge an Blutvergießen und dem Unglück von Milliarden menschlichen Wesen im Verlauf der Geschichte verantwortlich macht? Auf diese Art und Weise haben die Religionsherrscher unter dem Decknamen der Gottesfürchtigkeit die wahre Identität des Henkers der Menschheit versteckt gehalten. Es ist die gefälschte und die satanische Lehre der Kirche der Ketzer, der Schlimmsten von Schlimmsten, den erbarmungslosen, heuchlerischen Abtrünnigen des Glaubens, der Sünden Satans, des Schöpfers der Welt des Unglücks. Diese Lehre definiert das Unglück von Generationen als ein Teil eines geheimen Planes Gottes. In Wirklichkeit ist es gerade diese Lehre, die nur scheinbar an Gott bindet, die den Menschen von Gott abbringt, was auch ihr einziges Ziel ist. So arbeitet, meine Damen und Herren, der Hasser der Menschheit. Diese Lehre widerspricht jeder Feststellung Gottes, die in der Schrift niedergeschrieben wurde, die besagt, dass der Allmächtige keine Freude verspürt, wenn er einen Sünder tötet, weil er doch auch sein Geschöpf ist. Er ist traurig darüber und wäre froh, wenn der Sünder von seinem Weg umkehrt und den schmalen Pfad zu Gott wiederfindet. Jehova versucht, das kleinste Schaf zu retten. Diese Lehre widerspricht jeglichem Versuch, die Auserwählten Gottes zu retten, indem die Welt von der Sünde Satans befreit sein muss. Sie stellt somit den Tod von Jehoshua, dem Propheten, und von dem Sohn Gottes in seinem Inneren als etwas Vergebliches, Erfolgloses, Sinnloses dar. Falls die Sünde Satans nicht gesündigt wäre und er die Gelegenheit einer direkten Konfrontation mit den Menschen und seinen Beschuldigungen zu beweisen nicht bekommen hätte. Es ist ein gutes Recht, das er von oben bekommen hat. Die Lehre wurde in nur einem Ziel so gestaltet und eingeführt, und zwar um den ungebremsten Drang nach Macht, von dem ihre Erfinder, die Ketzer, innerlich aufgefressen wurden, zu verbergen. Damit haben sie die Welt erobert, aber die ganze Verantwortung für ihre eigenen grausamen Entscheidungen und Taten, für die Milliarden gefällten Untertanen und das unendliche Blutvergießen, die die Welt dazu machten, wie sie ist, auf den Allmächtigen geschoben. Sie, die Söhne und die Töchter der falschen Religion Satans, der Hure der Offenbarung. Sie, die Hurensöhne und Töchter der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Nein, meine Damen und Herren, Jehovah, wessen Name nur heilig ist, regiert gegenwärtig diese materielle Welt nicht, sondern wartet nur, bis sich alles erfüllt, was sich erfüllen muss. All das hat er schon vor der Erschaffung der Welt vorausgesehen. Er war sich dessen bewusst. Das Einzige, was er getan hat, was seinen direkten Einfluss nachweist, ist die Tatsache, dass er sich eine kleine Gruppe von Menschen nahm, die er als sein Volk bezeichnete. Er hat ihnen, den Bedingungen des Paktes entsprechend, das Gesetz auf die Schulter aufgesetzt, um Satan zu beweisen, dass anhand dieses kleinen Volkes er ihm seinen Irrtum nachweisen wird. Darum unterstützt er nur diejenigen, die ihn suchen und die in einer solchen Welt nicht leben wollen, damit sie, um ihr Zeugnis abzulegen, nur so lange wie möglich überleben können. Sie müssen gestärkt werden, sonst hätten sie keine Chance, gegen Satan vorzugehen. Ich erinnere Sie, dass der Chronologie der Prophezeiung über Jakob und Laban nach, seit der Pakt erfüllt ist, findet auf beiden Seiten das Aufsammeln von Herden. Die Herde Gottes ist momentan bestimmt noch sehr klein, hat aber gute Chancen, entsprechend vergrößert zu werden, sobald die Wahrheit ans Tageslicht gelangt. Der Allmächtige greift in die Angelegenheiten dieser Welt nicht ein, weil er vom Anfang an die Kenntnis über die Ereignisse, die geschehen werden, hatte. Darüber hat er seine Diener durch Propheten informiert. Irgendein geheimes Plan Gottes hat niemals existiert. Alles, was in der Welt geschieht, hat mit einem geheimen Plan nichts zu tun. Es handelt sich einfach um eine Verkettung von Ereignissen, die Gott noch vor der Erschaffung der Welt bekannt waren, was aber mit einem Plan, sprich mit einer gezielten Handlung, um seine Geschöpfe zu quälen, nichts gemeinsam hat. Es ist relativ einfach, anschaulich zu erklären. Stellen wir uns einfach vor, dass George Lucas und Steven Spielberg den Krieg der Sterne drehen möchten. Zu diesem Zweck steigen sie in eine Zeitmaschine hinein und lassen sich 100 Jahre in die Zukunft kutschieren. Dort erfahren sie, dass der Film zu einem Riesenerfolg wurde, der Generationen unterhielt. Sie kommen in ihre Zeit zurück und was machen sie mit diesem Wissen? Sie drehen eine ganze Serie. Auf eine ähnliche Weise hat Gott die Meuterei Satans nicht geplant, sondern, da er ein Herrscher über die Energie, somit über die Materie, den Raum und die Zeit ist, wusste er noch, bevor er irgendwas erschuf, wie die Ereignisse nacheinander ablaufen werden. Eine solche Vorgehensweise kann man mit einer vorsätzlichen Planung nicht gleichstellen. Gott hat die Vernichtung fast der gesamten Gattung mit den Wässern der Sintflut oder das Abschlachten seiner Gegner am Ende der Zeit nicht geplant. Eine solche Situation ist fern von irgendeiner Planung der Tragödie, die sich seit Jahrtausenden auf den Erden abspielt. Sie ist einfach die Folge des Aktes der Schöpfung vom Himmel und der Erde, geht also direkt aus den Gesetzen, die die Welt formen, hervor. Gott wusste, womit die Schöpfung des Himmels und anschließend die Erschaffung der materiellen Welt enden werden. Da er aber die Zukunft kannte, wusste er auch, dass sein Werk gut war und ließ sich ihm, ohne Rücksicht auf die anfänglichen Schwierigkeiten, entfalten. Womöglich auf Basis von den physikalischen und allen anderen Gesetzen, die uns bekannt oder auch unbekannt sind, die Gott selbst erstellte und in dem Akt der Schöpfung miteinander verknüpfte, konnte die Entwicklung einfach nicht anders verlaufen. Wir müssen annehmen, dass von dem Anfang an jede Partikel, jedes Teilchen, jedes Quant der Energie und was auch immer sich in einer bestimmten Position im Raum und Zeit und was auch immer befanden. Ihre Lokalisation und alle anderen Parameter wurden von oben bestimmt. In einem solchen Fall ist es bedeutungslos, ob das Universum in einem großen Boom oder anderes entstand. Alles wurde noch im Vorhinein bestimmt und konnte sich bis ins kleinste Detail nur so entfalten, wie es getan hat. Ich kann es anhand eines Computerspiels anschaulich erklären. Einen gleichen Effekt erreicht ein Programmierer, der ein Programm, sagen wir ein Spiel, schreibt. Da er der Erschaffer, der Schöpfer ist, hat er die Macht über alle die Regeln, die das Spiel regieren. Theoretisch gesehen muss er imstande sein, alle möglichen Variationen, um das beste Ergebnis zu erreichen, vorauszuberechnen. Jedes Ergebnis hängt von den festgelegten Regeln und den Handlungen des Spielers ab. Ein sehr anschauliches Beispiel einer solchen Verkettung sind die Wörter des Schöpfers, die er im Kapitel 15 in den Versen 13 bis 16 des ersten Buch Mose an Abraham richtete. Er sprach von dem weiteren Schicksal seiner Nachkommenschaft. Und er sprach zu Abram: Ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft fremdlich sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du wirst im Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierhin zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Gott sagt Abraham einen 400-jährigen Verbleib seiner Nachkommenschaft im Ägypten hervor und nannte auch den Grund dafür. Der Grund war einfach der Mangel an Platz im Kanaan, der an die Sündhaftigkeit von Amoritern angeknüpft war. Bis dahin sollte sich die Sünde dieses Volkes nicht so weit ausbreiten, dass der Allmächtige sich entscheiden würde, sie zu bestrafen. In diesem Fall war der Ablauf der Zeit entscheidend, was wiederum bedeutet, dass Gott bestens über die Zukunftsereignisse informiert ist. Das war der ursprüngliche Grund für die Knechtschaft in Ägypten. Weiterhin bedeutet es gar nicht, dass er etwas vorsätzlich plant, um jemanden zu quälen. Sie müssen einfach so ablaufen, weil die Regeln und die Entscheidungen des Menschen nichts anderes erlauben. Hier betreten wir schon die rote Linie, weil wir uns in das Gebiet von den sogenannten Parallelwelten, die ich persönlich für möglich halte, begehen. Darüber jedoch am Ende der Serie. Der zweite Grund war die Offenbarung seiner Existenz und die Vorstellung seines Wesens als des Retters des Volkes und die Bestrafung des bösen Pharao, Satans. Somit war seine Handlung nicht gleich mit einem vorsätzlichen, sprich geplanten Abschlachten der Amoriter verbunden. Die Amoriter wurden bestraft, weil sie die Gesetze Gottes, die alle Völker der Erde, wie es aus der Schrift hervorgeht, kannten, diese aber missachteten und gebrochen haben. Es war auch nicht das Ziel Gottes, die Israeliten in Ägypten zu quälen, um später einen gerechten Ägypter zusammen mit einem Ungerechten zu bestrafen. Alle diese Handlungen gingen aus der Kenntnis der künftigen Ereignisse hervor, die wiederum aus den Regeln hervorgingen, was gar nicht bedeutet, dass Gott das Blutvergießen im Ägypten oder Kanaan plante. Man konnte es als anfängliche Schwierigkeiten bezeichnen, die mit den erschaffenen Regeln und mit dem Ablauf der Zeit verknüpft waren. Es war keine vorsätzliche Handlung, um die Geschöpfe auf der Erde zu quälen, sonst gäbe es keine Propheten, um diejenigen zu warnen, die das Herz dazu hatten, damit sie aufwachen und umkehren. Der Allmächtige sandte sie, damit sie ein Zeugnis ablegen, das besagte, wenn die Israeliten nicht aufhören, das Gesetz zu brechen, wird das und jenes geschehen. Sie haben immer eine freie Wahl gehabt. Gerade ein solches Verständnis der Dinge, die aus der Schrift direkt hervorgehen, erlaubt es einem, sich in solche Gebiete wie zum Beispiel die Parallelwelten zu begehen. Es erlaubt, über die Theorien nachzudenken, in denen sich die Situation nur durch eine Entscheidung eines einzelnen Individuums von den anderen unterscheidet, was dazu führt, dass eine neue Realität erschaffen wird. Sogar die Schrift deutet in ihren Aussagen darauf hin. Schon die Ausdrücke "Wenn ihr weiterhin, dann passiert das oder das" müssen doch nicht nur eine Voraussage einer Bestrafung sein, sondern auch die Möglichkeit anzeigen, dass es auch anders geht, wenn ihr umkehrt. Dann werdet ihr in einer anderen Welt leben. Meine Damen und Herren, denken Sie, dass Gott auf den Akt der Schöpfung der materiellen Welt und der Bereicherung des Universums und materielle lebendige Wesen, auf alles, was er als gut empfand, verzichten sollte? Sollte er vielleicht allen Geschöpfen den freien Willen verwehren, nur weil er wusste, dass es anfänglich zu Schwierigkeiten kommen würde? So hätte vielleicht ein Mensch gehandelt. Nein, schließlich zählt der Endeffekt, in dem sowieso alles wieder ins Gleichgewicht kommen wird und wir im Paradies an der Seite Gottes leben werden. Nur ein guter Baum bringt auch gute Früchte. Jehova, der heilig ist, hat schon bewiesen, dass er der gute Baum ist und seine Frucht bestimmt auch zu den guten Früchten zählen wird. Und die Tatsache, dass es am Anfang irgendwelche Schädlinge auftauchten, die die Ernte zu zerstören versuchten, war einfach die Folge der Schöpfung selbst. Daran erkennen wir doch, dass etwas gut ist, wenn es ohne einen direkten Eingriff von oben, obwohl von dem freien Willen erfüllt ist, von selbst zum Guten kommt. Gott wusste in seiner Weisheit von Beginn an, dass der Weg nicht gerade verlaufen, sondern abwegig wird. Er hat sich aber trotzdem entschieden, die materielle Welt und den Menschen sowie auch bestimmt viele andere intelligente Wesen zu erschaffen. Er hat niemals einen Plan gehabt, der uns feindselig war, weil wir genauso wie die Engel im Himmel seine Kinder sind. Er hat uns doch nicht erschaffen, um uns quälen und vernichten zu wollen. Nur Satan ist daran interessiert, damit wir so denken, damit wir nur Trauer den Entscheidungen Gottes gegenüber verspüren. Deswegen hat er seine Welt so gestaltet, wie sie ist. Jehovah ist kein hinterlästiges Wesen, das sich zuerst ein Volk bildet und es aus der ägyptischen Knechtschaft rettet, um es später in der Wüste von Satan peinigen zu lassen, damit sie alle verrecken. Sie wurden vom Anfang an, jahrhundertelang, von dem Einfluss Satans abgeschirmt. Jehovah ist nicht hinterlästig, um Könige zu berufen, die ihre Untertanen leiden lassen und gleichzeitig den Gott, der sich all das Übel ausdachte, ehren sollten, weil so sein Wille oder Plan sind. Er ist nicht hinterlästig und schickt keine Seuche auf einen Gottlosen oder einen Gottesfürchtigen, um beide Tag und Nacht leiden zu lassen. Er schickt keinen Krebs auf einen Erwachsenen und keine Behinderung auf ein Kind. Er hackt dir keine Hände in einem Unfall ab und beraubt dich nicht deines Liebsten. Er lähmt dich nicht mit einer Lähmung und bestraft nicht mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt. Er greift keinen Säugling mit Leukämie an und macht keinen Schwachen zum Alkoholiker oder Drogenabhängigen. Er sendet keinen Hunger auf die Völker, damit Millionen sterben. Er überredet keinen zu einem Mord, zu Pädophilie, zu Vergewaltigung einer Fremden oder zur Misshandlung der Ehefrau. Er lernt nicht, wie man Glücksspiele spielt, wie man gierig ist, wie man ausbeutet, wie man Schmiergelder nimmt oder wie man falsch aussagt. Er wackelt nicht mit den tektonischen Platten und überschwemmt Städte mit Tsunamiwellen. Er begräbt keinen unter den Aschen eines Vulkanausbruchs und brennt keine Waldgebiete nieder. Er hat die Concorde nicht vom Himmel gestürzt und hat auch nicht die Titanic versenkt. Jehovah hat die Kirche der Ketzer, die Hurensöhne der Offenbarung, die ihren Untertanen befallen, den heiligen Namen Jehoshua in das Verfluchte zu ändern, nicht ins Leben berufen, so wie er nicht erlaubte, das Gesetz zu verwerfen und ein eigenes einzuführen. Er hat es nicht erlaubt, die Göttin des Himmels zu ehren, die Überreste von Toten, sprich Reliquien, abzulecken oder das stundenlange Verharren auf den Knien vor dem aufs Kreuz genagelten Kadaver eines Götzen und seiner Mutter. Es war nicht Jehovah, der die Idee des Patriotismus erfand. Er hat auch den Begriff Gott, Ehre, Vaterland nicht eingeführt. Er hat auch das gegenseitige Abschlachten von Nationen nicht befohlen. Es war nicht Jehovah, der den Kolonialismus einführte und die Ausbeutung von fremden Ländern von den Bodenschätzen, um eigene Gier zu stillen, zuließ. Er hat auch die Abschlachtung von den Ureinwohnern dieser Landstriche nicht befohlen. Es war nicht Jehovah, der die Sklaverei in die moderne, sprich die bessere, die gebildete Welt einführte, aufgrund welcher Millionen menschliche Wesen aus ihrer Umgebung verschleppt wurden. Millionen ließen auch ihr Leben. Er hat auch den Rassismus nicht befohlen. Es war nicht Jehovah, der den Kommunismus oder den Faschismus in die Welt einführte. Er hat auch die Diktatur von Hitler, Stalin und anderen nicht befohlen. Es war nicht Jehovah, der zum Holocaust oder zur Erfindung der Kernspaltung führte. Er war es auch nicht, der es befahl, sie als eine Massenvernichtungswaffe gegen den Nächsten zu nutzen. Es war nicht Jehovah, der 3000 Nuklearversuche durchführte oder die chemischen und biologischen Waffen entwickelte. Auch nicht Jehovah war der Verursacher von den Katastrophen in Tschernobyl oder Fukushima. Es ist nicht Jehovah, der dazu führt, dass sich die Nationen hassen und seit Jahrtausenden gegeneinander kämpfen. All das ist das Werk des Herrschers dieser Welt, des Erfinders der Lüge, des Herrschers der Lüfte, des Hassers der Menschheit. Alles, was sich auf der Erde abspielt, spielt sich im Geheimen durch den Einfluss von Satan ab. Den Leuten hat man nur das Abbild eines liebesvollen, erwartungsvollen, aber rücksichtslosen Gott verkauft, damit sie den Glauben an das Gute, an das Übernatürliche und an das Überirdische endgültig verlieren, nur in eigene Kräfte glauben, aber Gott für alles beschuldigen. Jehovah, meine Damen und Herren, greift in das Geschehen auf Erden seit langem nicht mehr ein. Er stärkt nur diejenigen, die ihn mit reinem Herz der Wahrheit wegen suchen, weil er ihnen das versprochen hat. Er hat es ihnen versprochen, weil er wusste, wie die Ereignisse verlaufen werden und wie stark der Einfluss Satans auf unseren Geist ist. Nur solchen Gläubigen wird er seine Erbarmung offenbaren. Den Suchern nach der verlorenen Wahrheit und den wenigen Gerechten dieser Welt hat er in dem Buch von Hesekiel im Kapitel 18 in den Versen 20 bis 32 folgenden Hinweis gegeben. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seine Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht mehr viel daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und ungerecht tut, nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, tut er es, sollte er leben? An all seine gerechten Taten, die er getan hat, soll nicht gedacht werden. Wegen seiner Untreue, die er begangen, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, ihretwegen soll er sterben. Aber ihr sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Hör doch, Haus Israel, ist mein Weg nicht recht? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut und um diese Sünden wieder stirbt, so stirbt er wegen seines Unrechts, das er getan hat. Wenn aber ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, er wird seine Seele am Leben erhalten. Sieht er es ein und kehrt um von all seinen Vergehen, die er begangen hat, leben soll er und nicht sterben. Aber das Haus Israel sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Sind meine Wege nicht recht, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Darum werde ich euch richten, Haus Israel. Jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr, Herr. Kehrt um und wendet euch ab von allen euren Vergehen, dass es euch nicht ein Einstoß zur Schuld wird. Werft von euch alle eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wozu sollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Und ich füge nur dazu, Amen, Amen. Der heilige Jehovah wird die Regierung über der Erde erst übernehmen, wenn sich alle Bedingungen des Paktes vollständig erfüllt haben, sprich, wenn die Vermehrung der Herden zu Ende geführt wird. Einen solchen Stand der Dinge bestätigt auch das letzte Werk der neutestamentlichen Schriften, die Offenbarung Johannes im Kapitel 11 in den Versen 14 bis 18, die genauestens dieses Ereignis schildert. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald, und der siebente Engel posaunte. Und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Recht der Welt unseres Herrn und seines Gesalbten ist gekommen, und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die verdirbst, welche die Erde verderben. Braucht irgendjemand zwischen ihnen einen weiteren Beweis, dass der Allmächtige nicht gegenwärtig die Welt regiert, sondern schon sehr bald erst die Herrschaft erneut übernimmt? Die Aussage ist eindeutig und unumstritten und besagt, dass erst, wenn sich die Zeit erfüllt, Gott Satan zur Seite schieben wird und die Macht übernehmen wird. Danach wird er seine Treuesten besiegeln, die Welt Satans vernichten und das Gericht berufen. Es wird zu einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben und den Ungerechten für den Tod kommen. Keine Kompromisse. Über weitere Lügen der Lehre der Welt werden wir in der nächsten Folge sprechen. Sucht und ihr werdet finden. Gerade das hat uns der befohlen, dessen Namen heilig ist, Jehovah. Jehovah, mein Gott, der einzige Gott und Heiliger Geist, das höchste Wesen, der Schöpfer von Himmel und Erde, der einzige Geist der Wahrheit, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Josefs und Judas, der Gott von Jehoshua, des Propheten der Nationen und allen anderen Propheten vor ihm, sowie auch des Königs David. Der Gott des Geistes, den er als Sohn bezeichnete, den er erniedrigt und im Leibe eines Menschen, des Propheten Jehoshua, töten ließ, damit die Taten Satans vernichtet werden können, um die Auserwählten zu retten. Dem Gott der Ruhm und die Dankbarkeit für alle Zeiten. Amen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Psalm von David. Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet an den Herrn in heiliger Pracht. Die Stimme des Herrn ist über den Wässern, der Gott der Herrlichkeit donnert. Der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist erhaben. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen, die Stimme des Herrn entschüttet die Wüste, der Herr erschüttert die Wüste Kades. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Der Herr thront auf der Wasserflut, der Herr thront als König ewig. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk, der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Psalm 29 in den Versen 1 bis 11.